Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da und heute eröffnen wir mal mit einer etwas ernsteren und vielleicht auch traurigeren Note. Ihr wisst ja, wir haben einen Haufen gute Leute hier, die sich beteiligen und einer unserer besten war Feibel, der hier zusammen mit mir des Öfteren Diskussionen geführt hat zu allen möglichen Themen. Und es ist leider so, dass der gute Feibel seinem lebenslangen chronischen Darmleiden letzte Woche erlegen ist, beziehungsweise dass es so weit war, dass ich gesagt habe, ja, ich bringe ihn lieber zum Tierarzt, als dass er sich noch weiter quält. Die Stimme wird uns fehlen, die Stimme aus dem Off und sicher euch auch, aber das ist nun mal der Lauf der Dinge. Bei mir war er 13 Jahre. Als ich ihn gekriegt habe, wusste ich nicht genau, wie alt er ist. Also, er hat schon eine ordentliche Katzenlebenszeit hier verbracht. Und miaut jetzt irgendwo auf einer grünen Wiese, aber er ist unsterblich dadurch, dass er in zig Weltraumaffen-Streams verewigt wurde. Und ja, so ist das Leben halt. Ja. Für Fievel machen wir alle weiter. Ja, Mann. Aber jetzt bitte nicht irgendwie sowas wie Dicks out for Fievel machen, okay, weil das ist nein. Ein Press F. Press F to ja. Ist schon Press passiv F von dem Press F. Aber ich nehme es einfach mal als jedes F als Anteilnahme und jedes F als Beileid. Und ich bedanke mich schon mal insgesamt für die Leute, die jetzt hier ihre Anteilnahme ausdrücken. Jo, das ist jetzt vielleicht kein guter Segway, aber es kam halt raus, dass so Tierversuche gemacht wurden mit Dieselabgasen und das ist nicht so gut. Ja. Ich lese ja auch was von Menschenversuchen. Ja, aber das, ja, Menschen sind ja auch Tiere, von daher ist ja egal, aber ja, schau mal Ja, rein hier. genau. Ich dachte, wir hören uns mal den Ministerpräsidenten von Niedersachsen an, was er dazu zu sagen hat. Ja, Niedersachsens Ministerpräsident Weil, wir haben ihn gehört, ist natürlich eine besonders wichtige Stimme. Das Land Niedersachsen ist Großaktionär bei VW. Weil sitzt im Aufsichtsrat. Wir zeigen nun noch einmal seine Aussage zu den neuesten Meldungen zu Menschenversuchen. Ja, aber am Wochenende Tierversuche als absurd und widerlich bezeichnet, die durchgeführt worden sind, um die Auswirkungen von Autoabgasen bei Affen zu testen. An dieser Bewertung habe ich auch jetzt selbstverständlich überhaupt keine Abstriche zu machen. Im Gegenteil, es muss umfassend aufgeklärt werden, alarmierende Meldungen darüber, dass weitere Testreihen dieser Art und vor allen Dingen auch zu diesem Zweck an und mit Menschen entweder erwogen oder sogar durchgeführt worden sind. Das muss jetzt geklärt werden. Die Bezeichnung absurd und widerlich gilt natürlich erst recht, wenn sich entsprechende Testreihen auf Menschen beziehen. Ob das der Fall ist, von wem beauftragt und wann durchgeführt, das wird jetzt zu klären sein. Die Aufklärung bezieht sich dann auch auf einen konkreten Vorgang, der im Raum steht aus dem Jahr 2013, von dem die Universität Aachen allerdings sagt, dass diese Testreihe einen völlig anderen Hintergrund gehabt habe. Das alles muss jetzt sehr gründlich und sehr schnell aufgearbeitet werden. Und die Vertreter des Landes Niedersachsen im Aufsichtsrat von Volkswagen werden noch heute eine entsprechende dringliche Aufforderung an den Vorstand von Volkswagen richten. Nach Aufklärung wird dann auch zu klären sein, in welcher Weise eine persönliche Verantwortung zu übernehmen ist. Für die Vertreter des Landes Niedersachsen im Aufsichtsrat von Volkswagen gilt, dass das Verhalten des Konzerns in jeder Hinsicht auch ethischen Anforderungen genügen muss. Und das bezieht sich selbstverständlich auch auf entsprechende Versuche, wie sie jetzt im Raum stehen. Diese Vorgänge müssen geklärt werden. Herzlichen Dank. Ja, bist du Bescheid. Ja, ist schon ein ganz schöner Skandal, wenn der Ministerpräsident sich dazu zu Wort melden muss. Das liegt allerdings auch daran, dass das Land Niedersachsen ja noch ein Anteilseigner bei Volkswagen ist. Deswegen muss er was dazu sagen. So, hören wir einige Politikerstimmen dazu. Wir sehen gerade das Kartenhaus des Kartells zwischen Bundesregierung und Automobilindustrie fällt Stück für Stück zusammen. Ich kann nur hoffen, dass Brüssel diesmal hart bleibt im Sinne der Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger, im Sinne der sauberen Luft. Wir haben das Verwaltungsgericht in München erlebt, das die bayerische Landesregierung verurteilt hat. Klar ist, es kann Fahrverbote geben und klar ist auch, wer verantwortlich ist für diese Fahrverbote, nämlich die Bundesregierung, die nichts getan hat, außer immer wieder dem Druck der Autolobby nachzugeben. Das Verwaltungsgericht hat übrigens gesagt, das ist alles nur Blabla. Dieses Blabla ist das, was auf den Dieselgipfeln besprochen worden ist. Wir haben faktisch einen Feldversuch mit der Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger und jedes Aufregen über die Versuche mit Affen und Menschen, die mit pseudowissenschaftlichen Methoden zugunsten der Autoindustrie da geführt werden, ist unglaubwürdig. Wir halten pseudowissenschaftlich? Wieso pseudowissenschaftlich? Also gab es denn irgendwelche Indizien, dass es pseudowissenschaftlich war? Also dass sich die bei VW gedacht haben, wir setzen jetzt mal irgendwen in eine Kammer und leiten da Abgase rein? Oder haben die das wissenschaftlich gemacht? Also und wir schreiben die Ergebnisse auch nicht auf, wir machen das einfach nur mal so. Also ja, es geht ja konkret um zwei Abgastests. Der eine war mit Affen in Amerika und der andere war mit Menschen in Aachen. Der erste Test, den nicht wissenschaftlich zu nennen, kann man schon sagen, weil es wurde im Endeffekt geprüft, sind diese Abgase schädlich, und man weiß ja, dass die Abgase schädlich sind. Und dann wurde es mit einem Auto getestet, was manipuliert war, dass es nicht mal die richtigen Abgaswerte macht. Und dann war die Studie auch noch von den Kriterien her wohl so manipuliert, dass das Ergebnis von vornherein feststand. Und die Studie war halt über eine Hintergrundfirma von der Autoindustrie finanziert. Das war der Fall mit den Affen. Also da kann man schon sagen, das war unwissenschaftlich. Ich habe das Soundbite auch mal genommen, weil die Dame mal was einigermaßen Vernünftiges gesagt hat. Das muss man ja auch mal, kommt ja auch nicht oft vor, muss man mal sagen. Ja, ja. Wobei der Talking Point mit dem, ja, es herrscht gerade ein Feldversuch an der gesamten deutschen Bevölkerung. Damit meint sie ja, dass halt ganz viele Diesel herumfahren und die Abgase, halt die SO4-Belastungen sehr schädlich sind für Menschen. Das ist halt der Talking Point, den die Grünen gerade haben, der Feldversuch an den Menschen. Ich finde es sehr bemerkenswert, dass sie da nicht mehr auf den Tierschutz auch abgeht, weil das ist ja eigentlich ein ursprünglich grünes Thema. Ja, es sind aber Affen, die sind wahrscheinlich noch zu sehr am Menschen dran oder so. Außerdem finde ich das auch gut, dass sie heißt bei mir demnächst nur noch Katrin Göring, Alex Jones. Gut, zu den Menschenversuchen in Aachen noch, da ging es wohl um 25 Testpersonen mit niedrigen Werten, die wurden wohl nur niedrigen Sachen ausgesetzt. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Und da ging es nicht konkret um Autoabgasbelastung, sondern Belastung von Schadstoffen am Arbeitsplatz. Allerdings wurde das auch durch eine Hintergrundfirma, die mit der Autoindustrie zusammenhängt, finanziert. Ja, okay. So, ich meine generell, weißt du, es gibt ja auch, wie soll man sagen, wissenschaftliche Ergebnisse, die unter dubiosen Umständen zustande kommen. Und generell fände ich das schön, wenn man das öfters anerkennen könnte, dass dass Ergebnisse dubios sind, wenn es aber halt auch nur in eine Richtung dann geht und dann in Richtung Autohersteller. Lässt mich das halt ein bisschen kalt. Was gibt zum Beispiel auch viele Studien mit Gunder-Werner-Institut, sage ich da nur. Ja, Gunder-Werner-Institut. Und es gibt auch Studien, die halt deutlich zeigen, dass halt Diversität eigentlich nur negative Effekte auf eine Gesellschaft hat und man davon ausgeht, dass nach 100 bis 150 Jahren positive Effekte auftreten können. Und sowas haut man dann auch nicht raus, wenn irgendjemand bei den Grünen von Diversität schwätzt. Und deswegen weiß ich nicht genau, ob ich mich drüber aufregen soll oder nicht. Generell fände ich es schön, wenn wir akkurater mit Infos umgehen würden. Aber wenn es nur Richtung Autobranche geht, das macht den Kohl dann auch nicht fett. Also, Ethische Debatte für zwingend erforderlich und überfällig. Allerdings ist manche Empörung, die wir hier im Hause hören, doch überraschend. Denn die Information über Tierversuche hat es ja hier im Deutschen Bundestag bereits gegeben. Ausschussdrucksachen, Protokolle geben Auskunft davon. Warum gibt es erst jetzt diese Empörung? Warum wird erst jetzt nach Konsequenzen gerufen, wo es eine breitere Öffentlichkeit gibt? Was ist gemacht worden, mit welcher Intention und von wem? Dann muss geprüft werden, wie ist die ethische Begründung dafür, und dann muss es gegebenenfalls Konsequenzen geben. Das erwarten wir jetzt von der Bundesregierung, auch von einem geschäftsführenden Bundesverkehrsminister, dass er an der Spitze dieser Aufklärungsbewegung steht und auch nicht in falsch verstandener Rücksichtnahme auf Amtsvorgänger beispielsweise in seinem eigenen Haus vorhandenes Wissen nicht zugänglich macht. Wir werden in den entsprechenden parlamentarischen Gremien darauf achten. Ja, mal schauen, ob der Herr ja, wirklich darauf achtet sagen, oder hat mit dem die nicht wieder mitstimmen. Anderen überhaupt nichts zu tun, aber der Dieselskandal und die Versuche in Amerika und diese Forschungen hier, das gleichzeitig von einem Institut gefördert wird, das eben zu 100% von der Autoindustrie gesponsert wird, da muss man sich dann natürlich schon fragen, ob es klug ist, so eine Forschungsförderung anzunehmen, wenn dann das Ziel der Forschung sein soll, die Arbeitsplatzbelastung beispielsweise von Lkw-Fahrern oder Automechanikern zu überprüfen, dass da ein Zusammenhang besteht, dass Leute da fragen. Also das liegt doch wirklich auf der Hand. Also all unsere Arzneimittelforschung sind ja quasi, wenn man so will, Versuche, klinische Versuche mit Menschen, die aber eine ganze Batterie an Sicherheitsstandards, an Dokumentationsstandards voraussetzen, an prozeduralen Standards voraussetzen, die anfangen von der Genehmigung eben durch eine Ethikkommission, die das alles überprüfen muss, bis hin eben zu entsprechenden verständlichen Aufklärungsbögen, die dann dafür sorgen, ob ein Proband mitmacht oder nicht und am Ende eben dann eine informierte Einwilligung geben muss. Also all das ist hier sozusagen mit berücksichtigt. Also ein Kontrollregime drumherum. Ein riesiges Kontrollregime, wo man auch dann nicht sagen kann, also beispielsweise dürfte ich jetzt nicht einer Studie zustimmen, selbst wenn ich es wollte, bei der es um Kopftransplantation geht, weil das schlicht und einfach ein so hohes medizinisches Risiko ist, dass ich das nicht rechtfertige. Ja, das war nochmal kurz der Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, der nochmal kurz was zur Thematik gesagt hat. Und ja, mit den Informationen im Hinterkopf wird es auf jeden Fall interessant sein zu gucken, wie diese Studie in Aachen überhaupt genehmigt wurde, weil die muss ja auch durch irgendeine Ethikkommission gegangen sein. Und ja, so viel zu dem Thema erstmal. Ja, das ist hier ein ziemlich langer Text, von dem aber das meiste eigentlich egal ist. Es gab eine Klausurtagung von der niedersächsischen Landesregierung, und was ich hier ganz interessant fand, war die Tatsache, wer da natürlich wieder dabei sein muss zum Thema Digitalisierung und so, nämlich unter anderem hier der Landesbischof und dann hier Weihbischof, ja, also auf jeden Fall, und DGB und so weiter natürlich auch. Also du brauchst halt alle möglichen Leute und vor allen Dingen brauchst du halt die Kirche dabei. Ganz wichtig. Das ist total wichtig, dass die was zum Thema Bildung und Digitalisierung erzählen, obwohl sie beim Thema Bildung natürlich wirklich was dabei sind. Leider in Deutschland. Aber naja. Na, die Kirche ist halt total hot, was das Internet angeht. Ich meine, hast du mal gesehen, wie der Papst teilweise die Leute auf Twitter roastet? Da hat ihm einer geschrieben, Jesus doesn't exist. Und der hat zurückgeschrieben, what do you mean doesn't exist, you motherfucker? Okay. Aber ich glaube, das war ein Fake. Wäre aber schön gewesen. Aber wir wissen doch einfach, dass die Kirche auch digital voll an der Spitze ist. Also ganzen Kirchen und so sind jetzt inzwischen alle auf Digitaltechnik umgerüstet, denke ich. Und so. Ja, ich finde das auch lustig, dass quasi das MIDI-File oder so. Das Äquivalent irgendwie von sowas wie dem DGB, was man irgendwie braucht, halt irgendwann die Kirchen sind. Finde ich auf jeden Fall geil. Weil wessen Interessen vertreten die eigentlich außer ihren eigenen? Das hier finde ich großartig. The results will shock you. Okay, wenn das Resultat ist, dass der Bildungsstandard gestiegen ist, dann schockt es mich wirklich. Nein, das kann ich schon mal gleich von vornherein verneinen. Also es geht hier um einen Verwaltungsbezirk in Amerika namens Edina, und die haben, offensichtlich sind die komplett infiltriert worden, und die haben jetzt beschlossen, praktisch ihren gesamten Bildungsbetrieb nicht mehr so sehr auf Bildung auszurichten, sondern auf Social Justice. Ja, also alles wird diesem unterworfen, Alle Mitarbeiter müssen da geschult werden, alle Kinder müssen Privilegienkurse machen. Man behauptet natürlich, es geht um Racial Equity, also Gleichheit der Rassen, aber wie wir uns das in Amerika vorstellen können, ja, geht es halt nicht darum, sondern es geht um solche Wortspiele wie White Privilege, Racially Conscious, Lens of Racial Equity, also die Linse der Gleichheit der Rassen. Ich weiß jetzt nicht, was, also K2, was das bedeutet im Amerikanischen, weiß ich jetzt nicht, aber in der Elementary School, das weiß ich noch, das ist eine Grundschule, da müssen die Kinder ihre Hände praktisch auf ein Blatt Papier abmalen. Das kennt man ja, dass man diese Form so abmalt. Und dann muss man die so bemalen, dass die dem eigenen Hautton entspricht. Und dann klebt man die auf ein Poster und auf dem Poster steht, glaube nicht, dass deine Hautfarbe besser ist als die von irgendjemand anderem. Jeder ist besonders. Ist grundsätzlich vielleicht okay, aber wenn man dann den Rest der Sachen sieht, dass Leute dann in einem Kreis stehen und je mehr Privilegien haben, umso weiter müssen sie aus dem Kreis rausgehen und solche Sachen. Es ist halt schon irgendwo perfide, dass du Schülern, die ja durch Bildung die Möglichkeit erhalten sollen, einen guten Job zu finden und dann für sich selber sorgen können, du politische Konzepte einimpfst, die halt sie dann unglücklich und unzufrieden machen, die sind dann rhetorisch aufgeladen und dann tust du den Menschen Bildung entziehen, um ihnen politische Schlagwörter einzuimpfen. Und was für einen gesellschaftlichen Schaden das eigentlich hervorruft, wenn du einfach sagst, nee, für dich gibt es keine Bildung, für dich gibt es soziale Gerechtigkeitskurse. Mein Vater hat mir mal erzählt aus seiner Vergangenheit, als er bei den Pionieren war, bei den Komsomolits und so. Und das ist halt richtig, richtig krass. Der hat mir einfach so erzählt, ja, guck mal, also ich habe ihn gefragt, hast du denn nicht irgendwie gedacht, ja, was ist, wenn ich da jetzt nicht in diesen Gruppen dabei bin? So, was ist, wenn ich nicht dort mitmache? Ne? Nee, hat er überhaupt nicht im Kopf gehabt. Denn da singen Leute Lieder, die haben Spaß, die machen alles, was oberflächlich voll so toll ist und so und unterhaltsam, ja. Aber wenn du halt in keiner von den Gruppen dabei bist, dann wirst du einfach sitzen gelassen. Niemand will mit dir irgendwas zu tun haben und dann willst du halt nicht abgehängt werden. Und willst du sowas dazu? Das ist doch krank, Mann. Ja, ich verstehe auch nicht. Wir haben ja jetzt eine Zeit gehabt, so die letzten, sag ich mal, 30, 40, 50 Jahre, in denen halt jeder sein Kind so erziehen konnte, wie er wollte, sozusagen. Und das fand ich gar keine schlechte Idee, dass Eltern dafür verantwortlich sind, was sie ihrem Kind mitgeben. Aber wenn ich den Scheiß hier lese, am Ende deiner 11. Klasse US-Literaturkurs, am Ende des US-Literaturkurses in der 11. Klasse hast du gelernt, wie man eine marxistische, feministische, postkolonialistische und psychoanalytische Linse auf Literatur anwendet. Hervorragend. Das ist hervorragend. Einfach nur genial. Wir bringen dir bei, die Welt mit einer speziellen Linse zu betrachten, die in dir einfach nur Unglücklichkeit und Dysfunktionalität hervorbringen wird. Du wirst alles angucken, was einen Wert hat und das Haar in der Suppe von in allem finden. Und mit dieser Linse wollen wir dich in die Welt hinausschicken, auf dass du keinen guten Job findest, mit dem Rest der Gesellschaft nicht zurechtkommst und einfach so in Dysfunktionalität herumgammelst und sagst, ich bin für soziale Gerechtigkeit. Das ist super. Was sind denn da die Resultate, die uns schocken sollen? Die Black Students auf dem Weg zum Erfolg, also on track to success, for success, so hieß dieses Programm. Also die Lesefähigkeiten sind von 48,1% 2014 auf 44,9% 2017 gefallen. Die Mathe-Scores von 49,6 auf 47,4. Bei Black Students war es sogar noch besser in Mathe, da waren es 51,4% 2014, jetzt sind es noch 44,7%. Ach du Scheiße. Das heißt, die waren vorher besser als der Durchschnitt? Ja. Also zwischen Abel und mir, Abel fragt mich ja ständig, so welche Bücher ich ihm empfehlen kann, weil wir so einen kleinen Bücherclub zu zweit haben so, und er gibt mir dann im Endeffekt ganz viele neue Literatur. Aber als kleines Meme empfehle ich ihm immer Die Welle zu lesen. Ja, und vergesst dabei ständig, dass ich ihm das geraten habe. Und das Wichtige an der Welle, an diesem Buch, ist, wie leicht man halt Leute in so totalitäre Systeme reinbekommt. Du gibst ihnen ein Feindbild, du gibst ihnen nicht, du musst ihm ein Feindbild geben, das ist ja genau das Ding. Du kannst einfach hingehen und sagen, hier habt ihr eine Struktur, hier habt ihr eine Zukunft, kommt zu uns, und ehe du dich versiehst, heißt es so, wenn du dann ab einem bestimmten Punkt stehen bleiben willst, werden deine besten Freunde dich verraten. Die werden einfach weitergehen ohne dich. Ja? Und das ist halt echt einfach gruselig. Also selbst wenn da sich jetzt in diesen Klassen nichts radikalisiert, primest du diese Leute schon auf eine bestimmte Ideologie vor. Und das ist nicht gut. Ja, das ist nicht gut. Also Kollektivismus, Totalitarismus ist nicht gut und das muss Leuten vermittelt werden. Vor allem mich nervt es, dass das unter dem Banner von sozialer Gerechtigkeit geht, weil wenn das jetzt zum Beispiel wäre, okay, was weiß ich, wir bei den Schülern, die aus ökonomisch schwächeren Gebieten kommen oder wo halt die Eltern arm sind oder sowas, da bieten wir umsonst Nachhilfe an oder sowas. Das wäre was vollkommen anderes. Und das wäre für soziale Gerechtigkeit quasi. Wo das halt vom Elternhaus nicht möglich ist, dass sie da Hilfe kriegen. Aber es muss natürlich jedes Mal mit dem Marxismus sein. Ja, vor allem, wenn die Nachhilfe kriegen, dann werden die ja nur Teil des weißen kapitalistischen Patriarchats. Das bringt ja nichts. Ja. Und auch, dass sie hier im Artikel steht auch, dass selbst die Schulbusfahrer mussten in einem Training ihr weißes Privileg dekonstruieren. Also geil. Die sind, wenn ihr irgendwo hinziehen wollt auf der Welt, weg hier aus Deutschland, dann merkt euch, Elena scheidet aus. Wo ist das denn? In welchem Staat? Kalifornien oder wie? Nee, das war gar nicht. Minnesota. Okay. Crazy. Das ist eine etwas bessere Vorstadt von Minneapolis. Naja gut, das Duluth-Modell kommt ja auch aus Minnesota, von daher sind die da ja auch schon irre genug. Ja, Frankfurt will 5 Millionen für den Kirchentag bezahlen. Das ist ja auch ein... Frag mal die Leute in Frankfurt, wie die Schulen aussehen. Ja, bestimmt super, ne? Wenn man das Geld über hat. Öffentliche Sicherheit aussieht und dann 5 Millionen für so einen Schwachsinn. Ja, das müsste man einfach, die Schulen können einfach auch die Kirchen auch machen, dann kommen die 5 Millionen da vielleicht auch an. Ist doch prima. Außerdem können die das eh am besten. Dann beten die Leute alle morgens so zwangsweise und das, dann werden die auch mal wieder moralische Leute so. Ist doch gut. Ja, also in Frankfurt sollten sie wirklich mehr Geld für die Infrastruktur und vor allem für die Schulen ausgeben. Ich kann mich noch erinnern, ich war da in der Berufsschule, da mussten wir morgens immer die Tauben aus dem Zimmer raus scheuchen, weil die Fenster sie nicht richtig geschlossen haben. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, 5 Millionen ist jetzt auch nicht so viel. Für dafür, wie viele Leute da wirklich hinkommen. Ja, nee, das ist ja gerade das Ding, das ist ja auch dieses ewige, das sagen, ist jedes Mal sind es die gleichen, also egal, das jetzt war Leipzig und so, immer das gleiche von wegen, ja, da gehen ja so viele Leute dann hin und unsere Wirtschaft, das wird jedes Mal hinterher durchgerechnet, das hat noch nie irgendwas gebracht. Also Leipzig war irgendwie der komplette Totentanz da im Osten, bei dem letzten Kirchentag von den Katholiken da, und das wird jetzt ein ökumenischer, da gehen vielleicht ein paar mehr Leute hin, aber trotzdem. Also. Ja, also ich habe mir die Zahlen auch angeguckt. Ich habe leider nur ordentliche Zahlen für den Evangelischen gefunden und da ist es so, wie du sagst. Aber da geht es noch um etwas höhere Summen als hier, was ich seltsam finde, weil der Ökumenische sollte ja eigentlich vielleicht ein bisschen größer sein, aber der Evangelische ist ziemlich umfangreich vom Budget her. Ja. Okay. Das Ding ist ja, man müsste halt auch mal die Gegenrechnung sehen. Wie viel Übernachtungsgäste, wie viel Steuereinnahmen etc. pp. Ja, das ist also immer deutlich weniger, als da prophezeit wird. Wahrscheinlich, ja. Immer, jedes Mal. Ja, aber ich muss nochmal da wirklich dazu sagen, beim Evangelischen Kirchentag reden wir da nochmal um das Doppelte, Dreifache von der Summe her. So. Und die 5 Millionen ist ja nur der Zuschuss von der Stadt Frankfurt. Natürlich ist die Veranstaltung teurer, die Kirchen und andere Teilnehmer zahlen auch einen Teil. Aber in anderen Städten ist der Zuschuss teilweise, ja, doppelt oder dreifach so viel gewesen. Ja, das mit den Teilen müsste man sich auch mal angucken, wie groß der Teil ist. Weil in der Presse steht meistens immer nur, wie viel die öffentliche Hand da drauf gibt. Und ich glaube nicht, dass der Teil besonders groß sein wird, aber naja. Die Kirchen sollen einfach mal Kickstarter und Patreon für sich entdecken. Genau, bin ich voll dafür. Ja, die können ja mal, wie viel die kriegen. Ein Church-Modell zu fahren, wie in Amerika. Ja, ganz ehrlich, wäre besser als das, was jetzt ist. Ja, meistens noch auf jeden Fall. Dann gucken wir mal, wie viel die Patreon Leute nicht bereit sind zu geben. Ja, das hier ist so eine kleine Posse, die Woche passiert ist. Die Manchester Art Gallery hat das hier gezeigte Bild. Ich weiß nicht mehr, welcher. Hyrios und die Nymphen oder so ähnlich kommt sicher noch. Also eine amateurhafte Darstellung von mythologischen Szenen. Wenn man genau hinguckt, sind sogar keine Nippel zu sehen. Naja, das wurde abgehängt. Und das wurde abgehängt, um ein Gespräch auszulösen. Also, ja, das war deren Idee. Ich hänge Kunst aus dem öffentlichen Blickfeld weg, damit ein Gespräch ausgelöst wird. Man könnte ja jetzt noch vermuten, dass das irgendwie vielleicht sogar in die richtige Richtung geht, dass die sagen, oh, vielleicht meckern dann Leute und merken, wie idiotisch dieses Werten von Kunst aus anderen Zeiten ist, aber ich habe da so meine Zweifel. Eben, wird auch MeToo und die Debatte wird natürlich auch in der Erklärung des Ganzen von dem Museum erwähnt. Also ja. Aber das Ganze hat einen guten Ausgang genommen. Es ist nämlich so, dass das Echo so laut war und so negativ war, dass ab heute das Bild wieder in der Galerie hängt. Ich meine, ist jetzt sicher nicht das Meisterwerk oder irgendwas, aber ich finde das, also da wird es jetzt wieder aufgehängt, weil viele Leute da drin Zensur gesehen haben, zu Recht. Und auch dieses Anstoßen eines Gesprächs rechtfertigt das nicht, meiner Meinung nach. Da muss man das Gespräch anstoßen, aber man kann nicht Kunst dafür weghängen, um ein Gespräch anzustoßen, meiner Meinung nach. Haben wir ja hier erst jetzt auch. Ja, vor allen Dingen hat man die mal gefragt, was der Inhalt des Gesprächs sein soll. Nee, ich denke, das wird dem Geschrei auf Twitter und auf Facebook und so untergegangen sein. Ja. Aus welcher Ecke kam das Geschrei denn? War das halt, die Frau wird nur als Objekt dargestellt oder was war die konkrete Kritik? Das sind vor allem gar keine Frauen. Nymphen sind keine Menschen, verdammt nochmal. Ja, war da auch recht. Also es war halt im Zusammenhang mit MeToo sollte ein Gespräch angeregt werden. Also kann ich mir schon vorstellen, dass es um Objektifizierung ging halt und solche Dinge. Ist er der Arbeitgeber von den Frauen oder wie? Ich meine, er ist ja irgendwie, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, da habe ich mal eine Lücke bei den Griechen, was jetzt die Geschichte von der Figur und den Nymphen ist. Müsste ich mal nachschauen, aber ich habe es kurz gegoogelt, Hylas ist wohl der Knecht von Herakles gewesen. Ja. Also dann haben die Mädels ja eher versucht, über ihn an Herakles ranzukommen, oder? Also er ist ein mächtiger Mann, ja, der seine Macht missbraucht. Haben wir jetzt quasi geklärt, ja. Weil Knecht heißt doch, dass er total gut ist. Glaube ich. Ja, oder Companion. Irgendwie sowas. Ich habe es ja einfach mal Knecht genannt. Der Knecht. Oh, Companion, das ist bei Griechisch ja dann auch schon die Frage. Ne? Ah weiß. Ja, stimmt. Da habe ich direkt eine neue Dose aufgemacht. Ja, aber hey. Ist doch alles gut. Da wird also ein homosexueller Mann weggehängt. Hm? Der wird unsichtbar gemacht, praktisch. Eieiei, ganz schlimm. Ja, wir sind schon wirklich kulturell sehr ausgefeilt hier. Yay, und gleich die nächste Nummer, mit der man mir diese Woche irgendwie die Laune verdorben hat. Weiß nicht, wer von euch Motorsport guckt, aber da gibt es, oder man muss schon fast sagen, gab es die Tradition der Grid Girls. Sieht man hier ganz gut, man nimmt eine hübsche Frau und die hat dann die Startnummer des jeweiligen Fahrers auf einer Tafel und stellt sich dahin, wo sein Auto in der Startaufstellung stehen wird. War eine Tradition, einfach. In der Formel 1, die ich verfolge zum Beispiel, Die Langstreckenmeisterschaft, die ich auch gern sehe, die WEC, die hat das schon abgeschafft. Und das hat jetzt auch die Formel 1 getan. Und die neue Eigentümergruppe Liberty Media hat gesagt, sie tut das, weil das natürlich der heutigen Zeit nicht mehr entspricht. Respekt vor Frauen, la la la. Und die heißen echt Liberty Media? Ja. Oh Gott. Super. Ja, also die haben jetzt, also ich habe mal so grob hochgerechnet, es gibt so um die 20 Autos normalerweise im Feld und ein paar haben sie sicher noch in Reserve, sagen wir mal 25 Mädels, die da 3, 4 Tage gearbeitet haben, dafür richtig Asche bekommen haben. Das sind bei 20 Rennen im Jahr 500 Frauen, die jetzt weniger Geld in der Tasche haben, was ich schon mal einen großen Sieg für den Feminismus finde. Und natürlich haben die sich auch gewehrt und es haben sich auch Rennfahrerinnen zu Wort gemeldet und diverse Leute, die gesagt haben, das ist für den Arsch. Es gab ein sehr gutes Video von einer Rennfahrerin, die gesagt hat, hier, ihr sagt doch, ihr wollt, dass die Leute, die Frauen wählen können, was sie wollen. Und die haben halt das gewählt. Was soll der Blödsinn? Ja, ja, der hat doch nicht verstanden, ja, dass das mit der Wahl ja falsch ist. Ne? Wie uns Anita Sarkeesian ja beigebracht hat, ist das ja ein Trugschluss, dass man meint, so von wegen die Frauen, dass die alles entscheiden sollen. Nee, nee, nee, die sollen mal schön sich einfügen, so in den Kampf gegen das weiße Patriarchat. Im Feminismus ist der freie Wille kein Wert an sich. Ja. Nee, aber da gab es auf Twitter auf jeden Fall wunderbare Diskussionen, weil natürlich hunderte Grid-Girls gesagt haben, Alter, was soll denn das? Ich mache das seit Jahren, ich mache das total gerne, das macht mir echt Spaß und außerdem kriege ich dafür Geld und jetzt habe ich den Job nicht mehr. Und dann immer männliche Feministen, die dann gesagt haben, ja, aber es ist für das höhere Wohl. Da siehst du mal, wie gehirngewaschen die armen Frauen schon sind. So, die merken das schon gar nicht mehr, wie schlimm das alles ist. Darf ich mal eine Frage stellen, weil ich bin so ein Formel 1 Normie. Sind Grid Girls das gleiche wie Boxenluder? Nein. Das ist eine oft und falsch gezogen. Es mag sein, dass es unter den Grid Girls Boxenluder gab. Aber Boxenluder sind eigentlich so It Girls, so Paris Hilton Verschnitte, die halt da rumhängen und versuchen, einen Rennfahrer aufzureißen oder wenigstens einen reichen Promoter oder sowas. Sowas ja, wie Heidi Klum, die doch da mit dem ekligen Briatore rumgemacht hat oder so. Aber ein Grid Girl Boxenluder zu nennen, ist schlimme Verleumdung. Finde ich auch nicht richtig. Nee. Also, ja, ich frage mich, ob das jetzt als nächstes beim Boxen kommt, wo das ja auch immer mal wieder ist, dass es die runden Mädels gibt, die halt mit der Nach und nach versuchen, alles abzuschaffen. Und mit jedem Ding, das fällt, wie hier, Liberty Media, mit jedem Ding, das fällt, wird es einfacher zu sagen, guck doch mal, die Formel 1 hat das auch schon gemacht. Und ja, wir haben schon so viel erreicht, aber es geht immer noch weiter. Und wenn ihr jetzt auch noch, das wäre so ein tolles Zeichen. Ja. Scheiß Puritaner, echt, ihr kotzt mich an. So ein Formel 1 Frauenwettkampf hat sich nie so entwickelt, so wie Fußball, es gibt zwei Frauen, die es jemals geschafft haben, sich für ein Formel 1 Rennen zu qualifizieren. Es gibt einen Haufen andere Frauen, die man muss während des Trainings, darf man nicht langsamer sein als 107% der schnellsten Zeit. Ja? Damit ein gewisser Wettbewerb gesichert ist, sonst darfst du nicht mitfahren im Normalfall. Und zwei Frauen in der gesamten Geschichte der Formel 1 haben das Recht erworben, mitzufahren. Haben Leute noch andere Fragen? Ich weiß es nicht. Ich meine, jedes Formel 1-Team wäre dumm, wenn sie eine Frau hätten, die konkurrenzfähig vorne mitfahren kann, die irgendwie Vettel bügeln kann oder so, die würden sofort alle mit Handkuss nehmen, weil diesen Promotion-Effekt, das ist unbezahlbar. Ja. Also das ist völliger Blödsinn, hier davon zu sprechen, dass Frauen ausgeschlossen werden oder irgendein Scheißdreck. Sobald eine Frau kommt, die konkurrenzfähig ein Formel-1-Auto bewegen kann, wird diese Frau die größte Kohle einstreichen, die jeden Formel-1-Fahrer eingestrichen hat. Also, aber Mars, she do not know the way. She know the way. It's always around the track. It's no way to know. Also ich bin hier nicht ganz ehrlich mit euch, okay, das ist Polygon, ja, das ist so low-hanging fruit, aber wie dieser Uganda Knuckles in einer Post-Pepe-Welt existiert und wie man das verstehen kann, da schreibt uns Julia Alexander zu und ist doch toll. Ja. Sorry, aber die Gerüchte über Pepe ist tot sind übertrieben. das war ein Inside-Job. Ja. Aber ernsthaft, Post-Pepe-World. Das Internet wird nicht Post-Pepe. Post-Pepe ist für immer. Ich meine, Pepe ist für immer. Nun, für die Leute, die das noch nicht kennen, Uganda Knuckles ist quasi so ein Meme, das kommt von VR-Chat, so ein Virtual-Reality-Ding. Was steht denn jetzt in dem Artikel? Wird der jetzt mit Pepe verglichen? Oder was ist mit dem? Das ist Afrikaner. Die Überschrift ist einfach so behindert. Ja, eben, deswegen habe ich es auch mit reingenommen. Aber ich denke mal, lass mich verraten, was der Tenor von dem Artikel ist. Es ist alles rassistisch, Memes sind rassistisch und die ganzen Rassisten haben sich jetzt ein neues rassistisches Meme überlegt. Hasst es. Wir sind Polygon, also, wir sind die Guten. Ja, also weißt du was? Bei so Artikeln kannst du mittlerweile so ein Spiel spielen, wo du einfach Steuerung F drückst auf der Webseite, einfach mal dann ein Wort eingibst wie Misogyny oder Xenophobia und wenn er was findet, dann weißt du Bescheid. Ja, weil, ja, also in dem Artikel geht es wirklich darum, dass es hier Sexismus, Rassismus ist und Pepe hat sich so entwickelt und wir sollten mal abwarten und schauen, ob sich das mit Uganda Knuckles wirklich so entwickelt und ob das von so einer radikalen rechten Alt-Right-Bewegung dann verwendet wird und das ist voll schlimm und bringt dasselbe. Ja, alle Memes sind Nazi-Memes. Die werden sich bestimmt damit schmücken, dann meinen die, oder wie? So wie sie sich mit Pepe schmücken, werden sie sich mit dem schmücken, oder was? Ja, genau. Polygon does not know the way. Nie im Leben. Also ich meine, wir haben ja Februar, ich hab's jetzt nicht mitbekommen. Hat sich jetzt schon ein neues Meme des Monats rauskristallisiert? Oder noch nicht? Nee, noch nicht. Aber das köchelt. Das köchelt. Ja, bis dahin suchen wir noch nach The Way. Ja. Ja, das ist halt einfach ein echt ein dämlicher Titel und ein ganz dämlicher Artikel und voll dämlich. Anja Reschke rechnet mit dem deutschen Fernsehpreis ab, okay? Da ist nämlich getanzt worden, freizügig. Okay, halb Moment. Nackt ist da getanzt worden. Okay, Moment. Und die Leute sind doch alle consenting adults, oder? Ja, und mit Bananen. Nein, die sind vom Patriarchat Gehirn gewaschen, OPEX. Wie oft denn noch? Vor allem auch noch mit Bananen. Und da hat Frau Reschke zugesagt, das wäre rassistisch. Bananen sind halt rassistisch in dem Hirn von Frau Reschke. Oh, das ist wie dieses Monkey in the Jungle-Ding von H&M. Der ist noch viel schlimmer. Was? Wir verbinden einfach zwei rassistisch betrachtete Elemente zusammen. Ja? Milch und Bananen. Bananenmilch. Schokomilch. Das ist für die afrikanisch-arische Meisterrasse. In diesem Fall war's. Reschke zeigt zum Vergleich die Anfangssequenz der Veranstaltung. Da tanzen fast nackte Frauen mit knappen Kostümen, die nur aus schwarzen Bommeln zur Bedeckung der Brustwarzen und einem Röckchen mit Bananen bestehen, einen Tanz mit Moderatorin Schöneberger. Nicht nur sexistisch, sondern auch rassistisch findet Reschke den Tanz. Ja, später habe sie gelernt, dass die Darbietung eine Hommage an die Serie Babylon Berlin sein sollte. Sie habe diese Referenz aber nicht verstanden, sagte Reschke. Und deswegen ist es schlecht, du musst weg. Deutschen, die kein Abo des Bezahlfernsehsenders Sky hätten, auf dem die Serie läuft, genauso gehe wie ihr. Weil die noch nicht von Josephine Baker gehört haben. Hä, Reschke? Ja, nicht jeder. Na gut, dafür, aber was dafür, dass du so das halt ist halt, bist. Das ist halt die Wall, die Reschke halt langsam vorfindet. Also, dass du als Frau irgendwann merkst, dass dein Bonus für weibliches, junges Aussehen im gebärfähigen Alter wegfällt und du nach und nach beurteilt wirst nach dem, was du im Kopf hast und das, was du als Leistung bisher erbracht hast. Und da wirkt dann das sehr einschüchternd, wenn man dann Frauen tanzen sieht mit engen Kleidern. Ich müsste das erst nochmal sehen, weil wenn da im Hintergrund Moonman, can't you see, Spicks and Niggers need to hang from trees läuft, nicht. Wäre da vielleicht ein bisschen was anderes. Nee. Und der Witz ist ja halt eben auch, da muss ich nochmal darauf hinweisen, falls das jetzt jemand irgendwie anders gesehen hat oder so, das waren keine Schwarzen in diesem Fall, die da getanzt haben. Die hatten einfach nur ein Bananenröckchen an. Und warum war das rassistisch? Wegen Bananen. Weil alles ist rassistisch, alles ist sexistisch und du musst es alles betonen. Bananen sind rassistisch. Ja. Anja Reschke ist nicht rassistisch, weil die sieht Rassismus. Die hört natürlich nicht auf mit dem Tanz, sondern es haben natürlich zu wenig Frauen die Preise bekommen, es haben zu wenig Frauen in der Jury gesessen. Okay, ja gut, dann sollen sich Frauen doch einfach mehr beteiligen. Vielleicht war so viel Frauenpower den Veranstaltern unheimlich. Genau, das muss es sein. Mhm. Ja, das denke ich auch, wird es gewesen sein, ja. Man hat die Damen auch irgendeine Pseudo-Aktion gemacht, so wie in Amerika, dass sie sich alle schwarze Kleider angezogen haben oder irgendwie sowas? Nee, oder? Aber das hat die Reschke nämlich auch angeprangert, dass es da keine Protestaktion gegeben hat bei dem Ding. Ich finde es auch immer voll schlimm, wenn ich keinen Mob hinter mir stehen habe, wenn ich irgendwas blöd finde. So, da komme ich in den Laden rein und denke mir so, die Bierpreise sind wieder hochgegangen. Und wenn dann nicht ein Mob hinter mir steht, weil ich es rausposaune laut, dann bin ich absolut verstört über die Kälte in unserer Gesellschaft und wie sich eine mangelnde Anteilnahme an dem Schicksal der Menschen, die unter dem Bierpreis leiden, breit macht. Also ja, und vor allen Dingen so ein abgehobenes Ding, da irgendwelche komischen Verleihungen. Ich meine, was hat das für eine Auswirkung auf irgendjemanden, außer den Leuten, die da irgendwie Preise gewinnen? Ja. Also. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall haben wir hier einen ganz tollen Eindruck von einer ganz tollen Person bekommen, die ganz tolle Eindrücke von der ganz tollen Welt hat. Das ist ganz toll. Das Doppelplus gut. Ja, ich glaube, da ist echt was dran an dem, was Abel gesagt hat, dass sie so ein bisschen auf der Suche ist nach einer neuen Nische, wo sie. Und sie hat halt den Aktivismus gefunden jetzt. Ja ich würde es noch nicht mal, ich würde sogar denken einfach, dass dieses ganze Grundrauschen, was die da mittlerweile haben, Me too gut, dass das irgendwie auch in ihrer Birne irgendwie schon gelandet ist. Und wenn sie sich dann irgendwie sieht, oh mein Gott, da sind irgendwelche Frauen und oh, die machen was eventuell Männern gefallen könnte, wo ich das eigentlich albern irgendwie fand, weil ich habe diesen Filmausschnitt nämlich gesehen mit den Mädchen, die da getanzt haben. Und also das ist ja eigentlich auch so ein Meme, ne, von der Linken so. So die Linke memt nicht in Bildern, sie memt in Hashtags. Ja, ja, also die machen dann so Memes, um halt ihre Ideologie weiter zu verbreiten und mehr Leute drauf zu kriegen und zu sagen, es ist noch aktuell und wir brauchen es. Ja. Das ist ja auch immer diese Anklage, die da mitschwingt, wenn die Leute sagen, die Linke kann nicht memen. Dann denke ich mir, ja, Gender Pay Gap ist zum Beispiel ein linkes Meme, was überall in der Regierung drin steckt, in NGOs, im Journalismus. Also Linke kann überhaupt nicht memen. Deswegen hast du auf allen wichtigen Stellschrauben in der Gesellschaft dieses Meme am Herumschweben. Ja. So, ja. Genau. Und es funktioniert ja nicht. Wir haben es ja beim letzten Mal gesehen, bei den Statistiken zur Wahl, die Frauen wählen immer noch sehr stark konservativ, teilweise stärker als die Männer. Ja, und Hillary Clinton hat nur verloren, weil nicht genug Frauen für sie gestimmt haben. Was soll das? Ich denke, dass auch die Linke kann nicht memen, nicht bedeutet, dass die keine Memes hervorbringen können, sondern dass ihre also es bedeutet eher, dass die Linke kann nicht lustig memen. Also die Bildform. Was Memes eigentlich ausmacht, auch dass ein gewisser Humor drin steckt. Ja. Das würde ich aber unterschreiben. Also bei den Linken ist ja alles immer trist, die Welt geht unter. Ich habe mein utopisches Ideal, mit dem ich mich identifiziere und deswegen hasse ich die Gegenwart und alle, die nicht einer utopischen Weltsicht entsprechen und das frisst ja halt viel Humor aus dem Leben raus. Ja, die können sich halt nicht genug distanzieren von ihrer Meinung. Ich meine, bei der Alt-Right, die bringen wenigstens ab und zu mal lustige Memes raus. Aber obwohl die gleiche, oh, die Welt geht unter, der Austausch findet statt und so weiter. Welche bringen die denn raus? Also, ich glaube, die hängen sich eher schneller an die lustigen Sachen dran oder so. Na, It's Okay to be White war ja auch ein Meme. Und das war genial. Aber war das speziell Alt-Right? Es war doch eher 4chan Poll. Also und ja, Paul ist nicht Old Riot. Also Paul ist ich als Linker fand das auch gut, muss ich sagen. Also das war einfach ein Arschtritt für die Leute, die diese ganze Identitätspolitik machen und ein sehr guter Arschtritt, weil das war ja ein super Bait und es gab wirklich Leute, die drauf angesprungen sind und dann Artikel geschrieben haben, nein, es ist nicht okay. Ja gut, die Leute haben ja alle noch ihren Job, deswegen weiß ich nicht, ob es jetzt so viel gebracht hat. Ich fand die Aktion auch humoristisch, nur die Leute haben es einfach nicht verstanden. Das war das Problem. Die Leute haben nicht verstanden, wo das Meme herkommt und was es bedeutet. Ja, das und, ist ja das Ding, wo sie dann reingefallen was sind. Was der Hintergrund ist und deswegen... Deswegen hilft also es das war, ja eine, auch war eine lustige Aktion, aber sie war nicht wirklich effektiv, leider. Doch, ich würde schon sagen, dass es effektiv ist, insofern, dass man da in Zukunft halt immer das referenzieren kann und sagen kann, ja, hier, ihr seid die Heinis-Rassisten, ne, die da direkt ausgetickt sind, wenn einer nur andeutet, insinuiert, dass es in Ordnung ist, weiß zu sein. Da schlägt euer Radar aus und ihr meint dann irgendwie von wegen, oh mein Gott, gleich marschiert der Ku Klux Klan. Ich fand's gut, aber hätte mehr rumkommen können. Die Frau Illner hat die Woche mal wieder zur üblichen Runde gebeten. Ich habe es mir nicht angeschaut, aber der Herr Lübberding in der FAZ hat einige sehr gute Sätze geschrieben, die ich kurz zitieren darf. Weil es war nämlich auch unsere Lieblings-Anne. Anne Wiezorek war auch da, wer auch sonst, wenn es um ein Frauenthema geht. Ich lese hier die beiden Paragraphen vor. So blieb es vor allem des Publizisten Svenja Flasspöhler überlassen, die richtigen Fragen zu stellen. Sie fragte sich nicht nur, was das alles noch mit unserer heutigen Gesellschaft zu tun hat. Vor allem kritisierte sie aber das Frauenbild, das in der gegenwärtigen Debatte zum Ausdruck kommt. Frauen würden in eine infantile Rolle gedrängt, unfähig zu handeln. Sie werden allein als Opfer betrachtet, einem übermächtigen Phallus ausgeliefert. Das weibliche Begehren spielt in dieser Perspektive keine Rolle, so Frau Flasspöhler. Kurioserweise wird dieses Frauenbild aber heutzutage nicht von Konservativen wie der AfD-Politikerin Alice Weidel formuliert, sondern von Feministinnen. Diesen Typus repräsentiert die Netzaktivistin Annelie Zurek, die vor 5 Jahren den Aufschrei erfand. Es ist ein Feminismus, der sich vor allem durch die völlige Entgrenzung von Begriffen auszeichnet. So spricht Frau Wiezorek gern von sexualisierter Gewalt. Nun kann darunter halt alles gemeint sein, von der Belästigung bis zur Vergewaltigung. Wobei Frau Flasspöhler feststellt, dass sie noch keine sexualisierte Gewalt erlebt hatte, Belästigung allerdings schon. Und sie machte zugleich die Ambivalenz der Erotik deutlich, wo die Grenzen zwischen Verführung und Belästigung bisweilen schwer zu ziehen sind. Ansonsten bekommt die Erotik wirklich den Charme eines Aktenvorgangs. Das vermag aber wohl noch nicht einmal Juristen in Stimmung zu bringen. Also, vielen Dank, Herr Lübbermann, für diese 2 Absätze, weil die sind einfach ganz grandios. Vor allem, dass der Feminismus von Anne Wiezorek sich durch die völlige Entgrenzung von Begriffen auszeichnet, ist so ein präziser und super Satz. Ja, vielen Dank. Ja, kann auch mal gut sein. Diese Schwubbelei, die da einfach jedes Mal mitschwingt. Es ist ja auch eine Folgeerscheinung von MeToo, dass alles in einem Topf geworfen wird. Von ich bereue es, Sex gehabt zu haben, zu ich wurde vergewaltigt oder er hat mir in den Ausschnitt geguckt. Wenn du das alles also zusammenpackst und dann als MeToo erklärst, ja, das führt halt zur Trivialisierung von Vergewaltigung als Begriff. Und dann fragt man am Ende dann, ja, ist wirklich was passiert oder war es eine feministische Vergewaltigung? Also, ja. Hashtag Aufschrei. Immer zur Polizei gehen, das ist die Devise. Ja. Ja, eine Frau wollte ein Peacock mitnehmen, also ein V, mit ins Flugzeug. Also man sieht ja auf dem Bild schon, auch wenn er auf dem Bild etwas größer dargestellt ist, als er wirklich ist, mit so einem Vogel im Flugzeug, das könnte was geben. Es gibt einen Trend seit ein paar Jahren in Amerika, dass Leute gewisse Regelungen ausnutzen, dass man halt sogenannte Emotional Support Animals mitnehmen darf. Allerdings ist das nicht mal ein richtiger Begriff. Es gibt nur Emotional Support Dogs und Pferde gibt es wohl auch, also die in Amerika zugelassen sind. Aber die Airlines haben das einfach sehr lange akzeptiert, weil die sich dachten, oh Gott, wir haben negative PR, wenn wir die Leute nicht mit ihren Tieren an Bord lassen. Weil Tiere und die brauchen halt diesen emotionalen Support. Da wäre der Shitstorm ja quasi vorprogrammiert. vor allem viele von den Leuten, die dann die Tiere mitgenommen haben, haben es bestimmt auch ein bisschen teilweise darauf angelegt, ein bisschen Drama damit machen zu können. Und da gibt es jetzt langsam steuern die Airlines dagegen, weil es doch wirklich mittlerweile in Amerika wohl Züge angenommen hat, die absurd sind, wie man hier sieht. Und es sind wohl auch schon Leute verletzt worden durch Hundebisse, durch andere Sachen. Also es ist eine sehr lustige Angelegenheit, aber es ist tatsächlich nicht so ganz sicher im Flugverkehr. Ich finde, das ist eine sehr lustige Angelegenheit. Da gibt es wirklich sehr, sehr viele Nachrichtenartikel zu. Kann man einfach mal googeln. Emotional Support Animal Plane. Hat schon jemand mit einem Elefanten versucht? Also ich weiß jetzt, ich habe jetzt nicht eine ganze Liste von Tieren, aber es gab schon Ziegen. Ja, aber Ponys, das ist doch auch massive Rumgammlerei, Alter. Du kannst doch nicht mit einem Pfau ankommen und sagen, ist mein Schutztier, Alter. Ich brauche das, was, das kann ich nicht fliegen. Das ich ist glaub, doch auch... Also es gibt also auf jeden Fall Tiertherapie mit Delfinen. Geht das auch? Ja, also Delfine sind tatsächlich auch zugelassen, aber offensichtlich kann man ja Delfine nicht mit einem Flugzeug nehmen. Aber es sind halt Hunde, Pferde, Delfine. Das sind die drei Tiere, die zugelassen sind. Ich meine, ich will nicht sagen, dass andere Tiere dir nicht helfen können, aber einfach nur dieses, ich muss meinen Pfau mit ins Flugzeug nehmen, das ist doch einfach so ein asozialer Move. So. Das ist wie, wenn du dich ins Restaurant reinstellst, vapen tust und sagst, ja, Rauchen ist hier drin verboten, aber Vaping ist nicht Rauchen. So. Weißt du? Hey, das mache ich immer so. Ja, aber komm, es ist Gammlerei so. Also massive. It's not the same thing. Wie ist das denn mit einem Furry? Kann ich einen Furry als emotional... Bei der Google Airlines geht das auf jeden Fall. Meinst du, da kann man sich ein Flugticket sparen dann? Ja, eben. Ja, 100 Pro. Ich glaube, das kommt auf die Art von emotionalem Support an, die der Furry dir geben soll. Ich identifiziere mich als Labrador. Gut, den Artikel habe ich eingereicht. Das ist wieder für einen Deutschlandfunk-Hintergrund. Etwas längerer Beitrag. Da geht es, der Reporter spricht im Endeffekt mit... geht auf eine Spielwarenmesse und spricht mit Spielwarenherstellern und Spielwarenverkäufern und dann halt auch noch mit den Leuten von der theoretischen Seite, die sagen, was für Spielzeuge gut für Jungs und Mädchen sind. Und die Unterschiede sprechen für sich. Es ist interessant. Ich denke mal, es überrascht einen nicht viel, dass halt gesagt wird, ja, man muss sich halt mit seinem Angebot dem Markt anpassen. Ja, also man kann im Endeffekt nicht unbedingt irgendwelche Frauenspielzeuge auf Jungs pushen. Die kaufen die einfach nicht. Und die Eltern kaufen die auch nicht für die. Und natürlich, die theoretische Seite sieht das alles ganz kritisch. Ein etwas längerer Beitrag kann man sich mal zu Genüge führen. Findet ihr in den Shownotes. Also ich würde gerne nur noch mal unterstreichen, dass es nicht illegal ist, für ein Mädchen sich jungen Spielzeuge oder für einen Jungen sich Mädchen Spielzeuge zu kaufen. Das sind nur Zielgruppen für die Spielehersteller. Doch, das ist illegal. Jetzt berat doch unsere Zuhörer nicht falsch. Also wenn du da in einen Spielwarenladen gehst und sagst, ich hätte gerne für mein Kind ein junges Spielset, das ist ein kleines Mädchen, da kommt der Ladenbesitzer mit einem Baseballschläger und knüppelt dir eine über. Also es ist dir noch nie passiert. Also, alternativ meldet er dich bei Pink Stinks. Genau. Ja. Die Gorilla Girls. Kommen wir nun zu Dingen, die auch nicht illegal sind, aber vielleicht besser verboten werden sollten. Keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall relativ schlimm. Das ist hier so eine Gruppe von selbstbezogenen Frauen und ihr werdet nie drauf kommen, woraus die Leute Kunst gemacht haben. Sie haben Kunst gemacht aus, es gibt zu viel Kunst, zu wenig Kunst von Frauen in irgendwelchen bedeutenden Museen. Armes Mädchen. Das ist inhaltlich auf jeden Fall komisch, aber die Methodiken, die anwenden, ja, nicht schlecht. Die können sich vermarkten. Das ist sind nicht auf den Kopf gefallen. Naja, können sich vermarkten, also sie können auf jeden Fall, ja, also diese ganze Kunst besteht halt wirklich nur aus, oh mein Gott, es ist alles furchtbar. Wir sind Frauen, wir sind unterdrückt. Mit den Oscars hatten sie ja auch irgendwas dabei, was ich sehr zweifelhaft fand. Ich werde das nochmal gegenprüfen. Die haben irgendwie geschrieben, 95% gehen irgendwie an Männer oder so oder 99%. Ich glaube, das war das Ding, ja. Ah ja, genau, ja. Ja, wo ich das Bild von dem Oscar gesehen habe, habe ich mir ehrlich gesagt nur gedacht, okay, wie sieht denn der Oscar aus? Ja, das ist so ein Meister-Propper-Typ. Ja, ja. Wäre mir eigentlich egal, wie die Statue geformt wäre. Es ist doch eher so eine andere auch, starke Figur. Gut, vielleicht eher männlich als weiblich, aber doch mehr ein Symbol als irgendwas geschlechterorientiertes, so ein Oscar. Aber gut. Ich kann auch diese Affenkostüme nicht leiden. Wie kann man sich nur als Affe identifizieren? Das ist schon ein bisschen freudisch interessant. Ja, also die behaupten auf jeden Fall, dass sie das mit den Affenkostümen gemacht haben. Weil sie sich irgendwie verstecken müssen oder so, sie irgendwie Angst haben, aber... Ja, nein, also ganz, also ich würde es nicht ganz so anklagend sagen. Sie haben auch gesagt, dass sie halt ihre eigene Karriere damit nicht verknüpfen wollen, was ich ja eigentlich auch schon wieder ganz gut finde. Zu sagen, man will, also man macht das hier nicht, um die eigene Karriere... Nee, so habe ich das nicht verstanden. Also ich habe das halt eben so verstanden, so nach dem Motto, wir haben uns mal irgendwie überlegt, das wäre schädlich, aber mittlerweile, ich meine... Die wissen doch, dass das ein Gimmick ist. Und die wissen auch genauso gut, dass sie sich auch anders da irgendwie hinsetzen könnten und dass die Leute würden trotzdem diesen ganzen Opferscheiß fressen und ins Museum hängen. Und die, ja, sie haben halt gesagt, ja, die Szene ist so klein, jeder kennt jeden und deswegen setzen wir uns hier mit Masken hin, wo ich mir gedacht habe, so, aha, also wenn die Szene so klein ist und jeder kennt jeden, dann erkennen die dich nicht, wenn du deine Maske aufhast an deiner Stimme oder was. Also, naja. Die müssen die Masken nicht aufhaben. Das ist, wie gesagt, es ist eine zusätzliche Marketing-Sache. Und die haben es immerhin nach Deutschland geschafft mit ihrer komischen Kunstaktion. Ja, also, die haben es nicht nach Deutschland geschafft, die haben es vor allen Dingen nach Hannover geschafft. Ich bin auch sehr froh. Ich muss mal gucken, wie viel Zuschuss die Kästner Gesellschaft bekommt für den Scheiß. Aber es würde mich auf jeden Fall nicht wundern, wenn da die Politik sich auch entsprechend dahinter stellen würde, hinter dieser Aktion. Das Bild fand ich sogar ziemlich, also den Text. Naja, aber das Bild an sich fand ich eigentlich ganz cool. So die ganzen Leute, die sich die Affenmasken vor das Gesicht halten. Aber ja, gut, ne? Ja, aber das Problem mit dieser Art, die viele von denen meinen, ist halt auch, dass ihre Freunde, die sich überhaupt keine Mühe geben und nur mit einem HTML-Generator irgendwie ein Choose Your Own Adventure Book zusammen programmieren, dass die in den Galerien hängen für ihr nicht vorhandenes künstlerisches Werk. Das ist ja das Problem. Es geht, wenn sie hier sagen, ja, die Leute sollen da nicht nur hängen, wenn sie einen Popularitätscontest mit den großen Händlern, Kuratoren und Sammlern gewinnen. Aber das ist nun mal Kunst. Ja. Oder Kunstmarkt. Wenn, ich bräuchte keinen Kunstmarkt. Also in dem Ausmaß, wie wir ihn haben, wo halt ein paar Leute auch wieder halt richtig fett verdienen und die meisten gar nichts. Klar könnte das ausgeglichener sein, aber so funktioniert Kultur halt nicht. Also George Lucas hat auch mehr Geld als irgendwie ein Hochschulabsolvent von irgendeiner Filmhochschule. Ist halt so. Ein Zitat, was sie ja gebracht hatten, war quasi, wir wollen lieber in jedem Zimmer als Post an der Wand hängen, als im Museum. Und ja gut, ich meine, es hängt halt davon ab, was sie für eine Message liefern. Ja, der Ansatz ist ja nicht der schlechteste, aber... Also ihre Message ist, they are just preserving the history of wealth and power. Ja. Sie erhalten nur die Geschichte von Reichtum und Macht. Was für ein dummes Geschwätz, Alter. Wenn du gute Kunst machen willst und ins Museum kommen willst, dann versuch 70, 80 Stunden die Woche an deiner Kunst zu arbeiten. So kommst du ins Museum. Probierst es mal 10, 20, 30 Jahre und je nachdem kommst du dann ins Museum oder nicht, wenn du in der Zeit irgendwas Ordentliches erreicht hast. So einfach ist das. Du musst es halt nur machen und dir sagen, 10 Jahre, 20 Jahre, 70 Stunden Woche, ich bin dabei. Also, man muss ja auch mal sehen, dass halt derjenige, der heute die höchsten Preise miterzielt, nämlich Van Gogh, dass der fast gar nichts davon hatte, dass er ein weißer Cis-Hetero-Patriarchenfaschist war, weil seine Kunst halt erst nach seinem Tod so richtig durch die Decke gegangen ist. Ne? Ja. Also das ist völliger Quatsch, hier zu sagen History of Wealth and Power, weil Künstler waren oft Leute, die eher von Wealth and Power vielleicht mal gefördert worden sind oder so, aber ja, die hatten selber in der, wenn man jetzt die Geschichte durchguckt, waren die nie, gab es selten solche Kasper wie heute, wie heißt der Typ, der diese schrecklichen Skulpturen macht? Oh, Kunz oder so, ja, der Milliarden damit verdient, dass er Kitsch macht. Ja, und steht auch das in der Beschreibung, ne, die Dominanz des weißen Mannes in der Kunst. Das ist das, was die Damen hier anprangern. Ja, es tut mir leid. Kann ich was dafür, dass im Kongo keine großen Kunstausstellungen existieren? Hab ich das Land? Ja, das ist deine Schuld. Tu mal aufhören, hier den Kongo zu unterdrücken. Mach Sache. Nein. Das ist halt echt, ich meine, dann, man muss halt auch irgendwie dafür sorgen, dass sowas entsteht wie eine Kunstszene oder Kunstsammlungen oder Museen oder irgendwas. Und jetzt zu fordern, irgendwie eine Quote mit Regionen, die in der Richtung eine ganz andere Entwicklung genommen haben als wir, das ist alles Irrsinn. Nun ja, muss eine Frau nackt sein, um ins Museum zu kommen? Nicht unbedingt, aber eine Affenmaske muss ja. Ja, komm, aber zum Beispiel, wie heißt diese Abramowitsch? Das ist so eine Aktionskünstlerin, super bekannt, stinkereich und die ist damit, zum Beispiel hat sie sich mit ihrem Partner in einen engen Durchgang gestellt in einem Museum, nackt. Und da mussten die Leute dann durchgehen, das war die Performance, mussten sich dann zwischen den beiden so durchschlängeln. Ach, das war wie irgendwo in Osteuropa, wo sie einen Hund angebunden und verhungern haben lassen als Kunstprojekt. Das ist. Nee, ich meine nur, also diese Frau hat sich damals schon in den 60er oder 70ern zum Schocken da nackt hingestellt. Also, wenn jetzt die gleiche Frau Abramowitsch, die ja auch hier zu den Bewunderern von den Guerilla Girls gehört, halt so einen Scheiß unterstützt, aber. Damals das durchaus in Kauf genommen hat, um ihre Karriere zu starten und rauszubringen und immer wieder ist sie nackt aufgetreten, ja, dann wird so eine dumme Frage gestellt. Muss man nackt sein, um ins Museum zu kommen? Ich sehe schon, komm, eine von den Guerilla Girls schreibt dann ein Buch. Niemand interessierte sich dafür, wer ich bin, bis ich die Maske aufzog. Ein Memoir. Weißt du, und dann schreibt sie da drin ein Tagebuch, wie sie Poster zusammengeklebt hat und im Coffeeshop war, sich mit den Leuten von der Volksküche getroffen hat. Weißt du, mit Volksküche, mit ja, X. Ja, es ist vor allen Dingen, ist halt 100% diese Opfernummer, ne? Also wirklich, das ganze Zeug ist ja nur irgendwie, guck mich an, ich bin ein Opfer. Und dann behaupten, dass die Opfer nicht angeguckt werden und dann ins beschissene Museum kommen mit der Nummer. Und in die ARD. Ja. Soll ich das einfach mal abfahren, oder? Ja. Okay, dann fahre ich mal. Oh, Moment. Ja, Frau Himmelreich, Sie haben 2013 mit Ihrem Text Der Herrenwitz damals die Aufschreibewegung in Deutschland mit initiiert oder mit ausgelöst, indem es um sexuelle Belästigung und anzügliches Verhalten von Männern Frauen gegenüber ging. Jetzt redet alle Welt über MeToo. Haben Sie denn das Gefühl, dass sich seit Ihrem Text eigentlich überhaupt etwas verändert hat? Er zittert schon so ein bisschen, oder? Kommt mir das nur so vor. Ja, könnte sein. Also entweder er macht das nicht oft oder er hat irgendwie Angst, dass ihm gleich eine reinhaut. Ja. Was soll die Frage? Was soll dieses falsche Mikrofon? Geh weg. Aufschrei, aufschrei. Auf jeden Fall hat sich da was verändert. 2013 haben wir über die Frage geredet, gibt es Sexismus überhaupt? Haben wir überhaupt ein Sexismusproblem? Jetzt 2017, 2018 ist es ein Selbstverständnis, dass wir ein Problem haben und reden darüber, okay, was muss sich verändern und welche Konsequenzen. Das ist schon so geil, oder? Ja. Jetzt ist das, also jetzt muss das jeder glauben, dass das so ist. Wir haben ein Problem, weil wir haben ja MeToo und wenn jetzt noch einer sagt, es gibt kein Problem, dann also kann er mal sehen. Ja, ja, vor allen Dingen Weiß, ne? Eins von den Magazinen, was am meisten zu Sexismuskram irgendwie beiträgt. Und eigentlich Laster auf Deutsch bedeutet, aber Laster dürfen wir nicht haben hier. Lass uns mal mit den Lastern beschäftigen. Weiß hatte ja auch durchaus im Verlauf von MeToo Leute, die sie gehen lassen mussten, ne? Ja, das auch, also, ja. Mit dieser selbstverständlich. Wunderbaren internationalen Kultur, wo es da irgendwie hieß, so nach dem Motto, ja, wir sind ja bei Weiß, bei uns müsst ihr was aushalten, so. Da wird sich nicht aufgeregt. Ja, also obwohl das weiß ist, ist das, was die Dame gleich sagt, doch schon ziemlich extrem, finde ich. Selbst für weiß. Grenzen wir ziehen wir draus und da hat sich ein erheblicher, also das sehe ich einen erheblichen Fortschritt. Die Debatte hat ja Deutschland jetzt auch mit voller Wucht erreicht. Zuvor war es ja größtenteils in den USA ein Megathema. Jetzt ging es ja bei uns auch damit los, dass erstmals jemand namentlich identifiziert wurde. Starregisseur Dieter Wedel, halten Sie das für den richtigen Weg, auch wenn es um Anschuldigungen geht, wirklich schon mit Namen zu arbeiten, die öffentlich genannt werden? Wenn es um Anschuldigungen geht, die erheblich sind, wenn es dafür eine dichte Belegsituation gibt, also in dem Fall waren es ja eidesstattliche Versicherungen von mehreren Frauen, also wenn sich die Berichte decken, die Leute erzählen, wenn das Ganze juristisch begleitet wird, halte ich das für notwendig, dass es solche Recherchen gibt. Denn es zeigt sich, und es ist absurd, jede Frau weiß, dass es Sexismus gibt in der Gesellschaft. Natürlich. Jeder Mann sollte es wissen und ich würde sagen, fast jeder hat es schon erlebt. Aber wir reden erst drüber, wenn Namen fallen, prominente Namen fallen. Das war 2013 so und das ist jetzt so. Und offensichtlich sind wir als Gesellschaft nur bereit, diese Debatte am Leben zu halten, uns darüber Gedanken machen und gegebenenfalls Konsequenzen zu ziehen, wenn so ein Thema medial oben gehalten wird, was nur mit prominenten Namen geht. Es ist schade, dass dieser Mechanismus so erfolgt, aber es zeigt, wie wichtig es ist. Und für den Journalismus halte ich das für essentiell, was die New York Times macht, Namen zu nennen, weiter zu recherchieren. Letzte Woche wieder mit zwei bekannten Fotografen. Und ich würde mir wünschen, dass es der deutsche Journalismus macht. Und er hat. Geil. Ich würde mir wünschen, dass der deutsche Journalismus sich an unseren Hexenjagden beteiligt. Viele Zauberer und böse Menschen könnten auf den Scheiterhaufen kommen, wenn der Journalismus uns da helfen würde. Ja, ist ja schade. Dann auch gerne mal einen deutschen Spitzenjournalisten. Also ich meine, vielleicht ist sie kein Spitzen. Ich würde mal gerne einen deutschen prominenten Journalisten treffen, der nicht total hörig der New York Times gegenüber ist. Es ist schlimm, ey. Ja. Also die New York Times ist ja auch mal eine ehemalige Zeitung. Also wir haben sich schon so viele Sachen geleistet, wo du einfach nur noch den Kopf schütteln kannst und dich fragst, wie lange es braucht, bis ein Ruf nachhaltig geschädigt wird. Also dazu geht es mir mit der New York Times. Mich würde das auch mal interessieren, wie der Richard Carr darüber denken würde, wenn er heute noch leben würde. Das war ja so der letzte Medienjournalist, den die New York Times gehabt hat, der auch in dieser Dokumentation, Page One hieß sie, glaube ich, ganz stark gefeatured wurde. Der hat eigentlich immer ganz gut über die Medien berichtet. Aber ja, der ist leider nicht mehr unter uns. Aber das würde mich echt mal interessieren. Ich frag mich auch, ob wir dann die Reverse-Hexenjagd dann irgendwann auch mal machen. Wo dann bei einer Falschanschuldigung das dann wochenlang, monatelang in der Presse kommt. Nee, ich glaube, das passiert nicht. Also zumindest nicht mit Frauen. Weil einfach so von der MeToo-Debatte her so das, was an Anschuldigungen rausgehauen wird. Also dass da keine Falschanschuldigungen mit dabei sind, darauf würde ich einen hohen fünfstelligen Betrag wetten. Ja, das wird wie üblich zu jedem laufen. Zeitpunkt. Das wird genauso laufen wie bei dieser Rolling Stones-Geschichte und so. Da wird es hinterher heißen, ja, die eigentlichen Opfer sind natürlich die Frauen, weil dadurch, dass Leute falsch beschuldigt werden, wird Frauen weniger geglaubt. Und das ist dann vielleicht nochmal so ein Mini-Artikel irgendwie in der Taz oder so wert. Und ansonsten geht das dann stillschweigend unter, so wie hier Mattress Girl und diese ganzen Sachen. Wie das alles behandelt wurde, als es dann noch um die Anschuldigung ging und hinterher hast du da fast überhaupt nichts mehr von gehört. Du hast nicht gar nichts gehört, aber fast gar nichts. Für die Frau Himmelreich war das auch sehr bequem, dass er ganz konkret nach diesem einen Fall gefragt hat, wenn es da eidesstattliche Versicherungen und Polizeiermittlungen gibt. Kann man sich natürlich leicht machen zu sagen, ja, das muss man ernst nehmen. Mich würde mal interessieren, wie die Dame dazu steht, wenn die Anschuldigungen nicht so fest sind, ob sie auch der Meinung ist, man muss halt immer alles 100% glauben, immer dem Opfer oder dem angeblichen Opfer. Müsste man mal checken, ob sie Team Gina Lisa getwittert hat. Ich denke mal, die Sachen, die sie gerade erwähnt hat für New York Times, haben sicherlich einen anderen Standard dahinter. Also weiß ich jetzt nicht, aber könnte ich mir gut vorstellen. Hat ja auch nicht, also der US-Journalismus auch nicht von meinem eigenen Unternehmen halt gemacht. Und das finde ich auch richtig. Da sind wir schon beim Thema. Die MeToo-Debatte hat Weiß auch erreicht. Es haben zahlreiche Mitarbeiterinnen und ehemalige Mitarbeiterinnen Anschuldigungen erhoben gegen den Boys Club und eine Boy-Culture, die da herrschen würde. Das ging dann auch so weit, dass auch Weiß Deutschland davon betroffen war, dass es auch hier Anschuldigungen gab. Was haben Sie gedacht, als Sie davon gehört haben? Hat Sie das überrascht? Weil Weiß schreibt sich ja doch auf die Fahnen, so das bisschen andere Medienhaus zu sein. Dass auch sowas bei Ihnen möglich ist. Ja, das mit den Lastern eigentlich steht schon in dem Namen drin. Oh Mann. Wir leben in einer sexistisch geprägten Gesellschaft. Und da überrascht es mich erstmal nirgendwo, auch nicht in meinem eigenen Unternehmen mit 3000 Mitarbeitern, dass ein gesamtgesellschaftliches Problem sich auch in meinem Konzern widerspiegelt. 3000 Mitarbeiter in 30 Ländern. Ich finde es wichtig, dass es diese Recherche gab, der New York Times, vor allen Dingen über das Büro in den USA. Und ich finde es wichtig, ich will jeden ermutigen, sich zu Wort zu melden, der in meinem Unternehmen... Übrigens vor allem über das Büro in den USA. Oder auch woanders. Aber auch, generell ja, wir leben in einer sexistischen Gesellschaft. Ja, bitte Beweis dafür, bitte. Das ist, weißt du, sowas rauszuhauen und dann einen Journalisten davor stehen zu haben, der sich denkt, jemand hat von einem Einhorn geredet. Sollte ich nachfragen, ob das Einhorn wirklich da ist? Besser nicht, nachher kriege ich Ärger von der Tante, die vor mir steht. Und dann das ist blöd. Was denken sich die Leute? Eine sexistische Gesellschaft, alles so komplett USA, Deutschland, alles sexistisch. Von Grund auf, bestimmt. Aber Abel, in Nordkorea gibt es auch Einhörner, wusstest du das nicht? Ja, also ich einfach nur so ein hartes Statement raushauen und dann erwarten, dass die Leute das schlucken. Weißt du, ja. Was soll man dazu sagen? Auch so? Gerne mich als Ansprechpartner nehmen. Jeder, der in meinem Unternehmen Dinge erlebt hat, die respektlos sind etc., möchte ich wissen und sollen ans Tageslicht, denn nur so können wir was verändern, falls es solche Strukturen gibt. Und die Fälle, die in Deutschland öffentlich geworden sind, da handelt es sich um Fälle 2007 und 2009. Wir haben beiden Frauen signalisiert, dass wir sehr daran interessiert sind, aber alles en detail. Falls es solche Strukturen gibt, per Definition ist die Gesellschaft sexistisch, aber in meinem Unternehmen kann es ja solche Strukturen nicht geben, auch wenn wir aus der Mehrheitsgesellschaft unsere Mitarbeiter rekrutieren. Logik brauche ich nicht, ich habe Gefühlsduselei mit Passwords. Bla bla bla, das ist alles, was da rumkommt. Naja, aber sie hat ja schon gesagt, es hätte sie gewundert, wenn es das bei Ihnen nicht gegeben hätte. Also, das muss man schon sagen. Also, das hat sie verstanden, dass das halt... Ja, weil nur weil die Gesellschaft ja so ist. Ja, aber genau, ich wollte gerade sagen, dafür muss aber die Grundannahme stimmen, dass die Gesellschaft sexistisch ist. Zu erfahren, was sie kritisieren. Sie haben ja auch schon angekündigt, es wird was passieren, wir werden was tun, wir werden dafür sorgen, dass sowas möglichst nicht mehr passiert. Was tun Sie bei Weiß in Deutschland konkret, um derartige Vorfälle ja in der Zukunft bestmöglich zu vermeiden? Jetzt würde ich gerne von euch wissen, was ihr glaubt, was die Dame antwortet. Und jetzt nicht Mars, der schon gesehen hat. Aber also sie sagt, dass im Arbeitsvertrag drin steht, wenn Verbrechen passieren, dann könnt ihr die Polizei anrufen. Hier ist die Nummer. Oder ich verstehe es nicht, wie die Leute immer drauf kommen, so, dass sich das Unternehmen darum kümmern soll. Geh bitte zur Polizei, wenn ihr was passiert. Warum solltest du zu deinem Unternehmen gehen? Geh zur Polizei. So, ich verstehe es einfach nicht. Ich komme da geistig nicht mit. Ja. Ich kann da, das ist auch wieder so eine amerikanische Sache, weil in Amerika gibt es teilweise in den Arbeitsverträgen so Klauseln, dass man, bevor man zur Polizei geht, das unternehmensintern klären soll. Das ist natürlich nur so eine halblegale Sache, aber die Leute wollen halt weder ihren Job verlieren, noch irgendwie sich irgendwelchen Rechtsstreitigkeiten aussetzen. Deswegen machen das halt die meisten so. Bei Universitäten auch. Aber das ist wieder so eine Sache aus Amerika. Das ist ja hier nicht so. Wir haben eine Gruppe gebildet, die haben die Mitarbeiter selber gewählt, komplett demokratisch. Es sind 5 Mitarbeiterinnen geworden aus verschiedenen Bereichen. Also wenn ich da irgendwas machen wollen würde, würde ich mich in so eine Gruppe wählen lassen. Weil wenn ich erstmal in der Gruppe drin bin und irgendwer erhebt irgendwelche Anschuldigungen, dann mache ich die halt weg. Aber sie hat ja schon gesagt, Mitarbeiterinnen. Und das reicht dann wahrscheinlich. Also hier, ne, diejenigen, die strukturelle Sexismus anprangern, die bilden so Gruppen aus Mitarbeiterinnen. Des Unternehmens, deren Aufgabe wird es jetzt sein, allen Anschuldigungen nachzugehen, proaktiv zu recherchieren. Was? Die laufen jetzt alle mit so einer Lupe durch die Weiß-Redaktion und gucken sich alles ganz genau an. Konnte passieren? Was Ja, dazu was passt gibt es ja, für Vor? also dieses Proaktiv hat ja auch Blizzard jetzt benutzt letzte Woche. Da kam ja raus, dass die Leute also aktiv schauen, was oder proaktiv, wie sie es gesagt hat, schauen, was Leute auf Social Media schreiben, Twitter, Facebook. Und daraus kann sich ein Ban bei Blizzard ergeben. Ja. Also proaktiv schon mal schauen. Ja. Komisch, der hat da irgendwie vielleicht Gamergate in seinem Profil stehen. Da schauen wir doch mal, was der so sagt. Und wenn wir was finden, was uns nicht passt, dann sperren wir den für unsere Spieleplattform. So Das weit finde ich sind wir klasse. schon. Und wenn sie proaktiv sagt, heißt das ja im Endeffekt auch, ihr müsst euch alle misstrauen. Ihr Ja. müsst alle genau gucken, was der andere macht. Und wenn ihr glaubt, dass der andere ein Sexist, ein Rassist oder ein Homophober ist, dann müsst ihr sofort, das ist eure Pflicht. Ja. Also das hat für mich schon einen ziemlich autoritären Ja, Charakter, was da. proaktiv heißt so viel wie wir suchen die Probleme. Wir warten nicht darauf, dass die Genau. Probleme zu uns kommen, auftreten irgendwie, sondern wir kümmern uns aktiv darum, diese Probleme zu finden. Philip K. Dick war ein bisschen daneben. Also es geht nicht um Pre-Crime, es geht um Pre-Sexism, Pre-Racism, Pre-Homophobia. Ja, das ist ja alles Straftatenwald. Also Homophobia noch nicht, aber das andere haben wir ja schon. Istanbul-Konvention und so. Vorwürfe. Wie gab es respektlosen Umgang auch unter Mitarbeitern, jetzt auch jenseits des Bereichs Sexismus? Gibt es was, was wir aufarbeiten müssen? Gibt es Strukturen, die noch da sind, die so nicht gehen? Das ist deren Auch Aufgabe. dieses respektlos. Also respektlos, das sind auch so Sachen, die wir in diesen Artikeln lesen, von wegen, stand einer in Chemnitz an der Kasse und dann kommt irgendein Araber vorbei und ersticht den irgendwie, weil ihm kein Respekt zollt oder so. Das ist auch, was Leute als respektlos empfinden auf dieser Welt. Also nur weil irgendjemand meint, irgendwas wäre respektlos, heißt das ja noch lange nicht, dass man da irgendwie deswegen arbeitsrechtliche Konsequenzen oder strafrechtliche Konsequenzen oder was auch immer dann da irgendwie ziehen muss. Ja, Respekt kann man auch nicht einfordern. Ja. Ja, den muss man sich verdienen, aber es hat was mit harter Arbeit zu tun. Ja, und Und das viele ist ja Leute auch. sind allergisch gegen harte Arbeit. Und stell dir mal vor, ist es irgendwie ein Unternehmen, wo es, also bei mir war das so, da gab es in der Weihnachtszeit halt richtig Crunch-Time mit 60-Stunden-Wochen und so. Und was ein Kollege zu der Zeit als respektlos empfindet oder in der saure Gurkenzeit im März, das sind doch zwei völlig verschiedene Paar Schuh. Durch die Anspannung, durch den Ja. Stress, durch den ganzen Kram. Wie willst du das denn? Ja, ich glaube, da an Weihnachten, auf der Weihnachtsfeier, als er zu mir gesagt hat, irgendwie keine Ahnung, du bist ja ein Grieche, du bist eh mehr pleite. Ich glaube, da habe ich mich rassistisch beleidigt gefühlt oder was? Ich verstehe das nicht. Das Ich wird verstehe begleitet das durch nicht. eine oder einen externen Experten. Dieses Gremium gibt es schon bereits. Die haben meines Wissens gestern sich zum ersten Mal getroffen. Und dieses Gremium wird unabhängig von der Geschäftsführung sein und wird am Ende Handlungsempfehlungen erarbeiten und einen Code of Conduct. Des Weiteren haben wir uns verpflichtet, global als Unternehmen bis Ende 2018 völlige Endgleichheit zwischen Männern und Frauen sicherzustellen. Da sind wir End im gleichheit. Evaluationsprozess, ob es die, inwiefern es die Framing. überhaupt gibt und was. Framing. Ja, und jetzt werfe ich euch noch ein paar Buzzwords entgegen, die ihr unbedingt hören müsst. Ne? Ich Weil so möchte nur Left darauf Card Evil, hinweisen wie wir nochmal. gerade schon gehört haben. Ja, Endgleichheit. die Was heißt Endgleichheit. Das ist Endgleichheit? die Endlösung der Gleichheitsfrage, die steht Nee, uns nee, nee, offen. das ist Equality of Outcome. Das ist eine 1:1-Übersetzung aus Englisch, nur die kennt die deutsche Übersetzung gar nicht. Die denkt das in Englisch und weiß gar nicht, was sie auf Deutsch Nee, sagen sie soll. meinte Ich finde das Entgeltgleichheit, unglaublich. aber das Geld ist ihr direkt entfleucht. Ja, mit diesem schönen Standbild verabschiede ich mich von der Dame. Ja, das ist ja perfekt. Aber ich finde es gut, wenn dann in den höheren Rängen von dem Blättle dann schon so Leute rumlaufen, dann geht die Zeitung dann auch bald kaputt, also komplett. Also ja, ist dann wieder Platz für andere Unternehmen. Ich finde es immer ganz gut, wenn die sich so einen kulturmarxistischen Virus eingefangen haben und dann ihr Unternehmen zugrunde richten. Ach, bevor die pleite gehen, werden die sich irgendeinen Pierre Omidyar oder so finden, der die kauft. Also, ich glaub, die werden noch lange bestehen. Mal gucken. Aber die werden auf jeden Fall kein Geld haben und werden auf Hilfe von außen angewiesen sein. Und das macht es dann interessant. Also. MeToo von rechts, Kampagne der Identitären. Ja, der Tagesschau-Narrativ, wieder zu Recht Rücker, auch bekannt als Tagesschau-Faktenfinder, komischerweise, hat hier mal wieder Narrativ zurechtrücken wollen. In diesem Fall geht es halt darum, von wegen III, da gibt es irgendwelche Leute, die meinen, Flüchtlinge packen uns an. Und da müssen wir mal wieder klarstellen, dass ja alle Männer scheiße sind. Und ja, deswegen haben sie diesen Beitrag geschrieben. Und da gibt es hier zum Beispiel diese schöne Statistik hier. Also zum einen sagen sie halt hier drin, dass ja die Zuwanderer aus einer Risikogruppe kommen, was ja stimmt. Also halt eben hier 14 bis 30 Jahre. Und dass es deswegen natürlich auch mehr sind in der Risikogruppe. Aber dann haben sie hier diese Statistik drin, mit der sie dann hier wieder beweisen wollen, dass man zu Hause am gefährlichsten ist. Aber was jetzt hier natürlich vernachlässigt wird, ist, das sind ja jetzt hier keine einzelnen Taten quasi. Also irgendwelche Vorfälle gibt es natürlich in der eigenen Wohnung mehr, wenn es da Täter gibt, weil die haben natürlich den Zugriff. Aber wir kennen ja auch diese BKA-Statistik, wonach halt eben es nicht mehr Täter jetzt sind, die jetzt wirklich aus dem eigenen Umfeld sind, wie dann, was dann daraus gerne immer gemacht wird. Und dann werfen sie hier halt eben der identitären Bewegung, beziehungsweise diesem Video, was da herumgelaufen ist, letzte Woche, vor, dass sie hier ausklammern, was wirklich das Problem ist, nämlich halt alle Männer sind halt eben das Problem. Aber gleichzeitig machen sie ja mit ihrem... Ich vielleicht sagen, dass das Zahlen von 2004 sind. Dass sie da nicht aktuellere Zahlen nehmen, finde ich ein bisschen seltsam. Ja, das ist auch richtig. Das ist mir auch gar nicht aufgefallen. Aber auf jeden Fall, was sie hier natürlich jetzt, was ihnen nicht aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass ihre schöne MeToo-Scheiße ja auch nicht von Leuten in ihrer eigenen Wohnung handelt. Mit anderen Worten, diesen gleichen Vorwurf des Ausklammerns der wirklichen Opfer könnte man dieser MeToo-Kampagne natürlich auch stellen. Ja, aber das geht doch nicht, weil MeToo ist ja die Bewegung des Friedens und für kulturelle Reinhaltung von Kulturbetrieben. Und deswegen muss man die unterstützen. Und dann haben sie natürlich noch von wegen so, ja, wer steckt dahinter hier, ne? Es ist ein weißer Mann, so, der sich das ausgedacht hat, beziehungsweise irgendwas damit zu tun hat. So. Und deswegen ist es natürlich pfui, pfui. Ne, muss man wissen. Sehr schön finde ich auch, wie sie sich in dem Paragraph unten drunter drumherum wuseln, den Namen Lawrence Southern zu nennen. So. Ja, war das überhaupt Lawrence Southern? Es könnte auch seine Freundin gewesen sein. Ich weiß jetzt gar nicht, was er mit antifeministischer Blog meint und so. Also ich weiß gar nicht, wer da gemeint ist. Ich hätte jetzt gedacht, es geht um halt die wiederum als enge Vertraute von Selner gilt und der Alt-Right. Also das hört sich schon... Ist doch mit dieser einen da zusammen. Ich weiß nicht, ist das Pettibone? Ja, die Pettibone, die hat doch auch ein... Nee, Brittany Pettibone, genau. Ja, die hat auch einen YouTube-Kanal. Die meinen die bestimmt damit. Weiß ich halt nicht, ob sie die meinen oder das, sondern ich weiß auch nicht, welches Interview da jetzt mit gemeint ist. Aber ja, auch das, ich meine, das könnte man auch einfach mal benennen, ne? Aber das ist natürlich alles Schwurbelei hier. Ja, und außerdem zu diesem Video will ich auch nochmal sagen, es haben mir auch diverse Leute jetzt geschickt, irgendwie die Woche über. Also keine Ahnung, ich finde das auch nicht gut. So. Also ich reg mich nicht nur über diesen MeToo-Kram irgendwie auf, von wegen, oh mein Gott, wir werden alle sterben, sondern ich find das auch ganz schön übertrieben. Also. Ja, also man sieht ja, halt, was sie versuchen zu tun, aber es ist entweder eine richtig schlechte Parodie oder einfach nur richtig schlecht umgesetzt und ja. Ja, also kriege ich auch Bauchschmerzen. Ja, das ist dieses Pathos. Ja. Dieses, oh, ich bin da erstochen worden, du bist nicht Jesus. Ja, genau. Also ich meine, ich verstehe, was dahinter, was sie damit meinen, aber die Wortwahl ist viel zu unsensibel und viel zu sehr auf, ja, Propaganda hin ausgerichtet. Also, Ja, und ich möchte auch nochmal anmerken, dass dieses, was sie da meinen mit den muslimischen Gesellschaften und so, also was viele Leute ja immer wieder vergessen ist, dieses beschützt die Frauen-Ding, das ist genau das, was die machen. Ja. So, du beschützt die Frauen halt dadurch, dass du sie zu Hause einkerkerst und sagst so, ihr dürft jetzt nur noch mit Begleitung raus. Weil dann, das Ding ist ja, oder wenn du dir eine Burka anziehst, dann haben sie auch das Problem mit den bösen, bösen männlichen Blicken nicht mehr und diesen ganzen Kram. Ja, also. Und das ist halt eben das Ding, also. Und da führt das auch hin, auch diese feministische Scheiße, dieses ganze beschützt die Frauen-Ding, das führt im Endeffekt nur dazu, dass die Frauen weniger Rechte haben und es führt auch dazu, dass die Männer weniger Rechte haben, weil das ist halt auch in diesen ganzen Gesellschaften das Ding, dass du halt als Mann da die ganze Zeit arbeiten musst für die ganzen Leute, weil die dürfen das ja selber nicht. Du musst deine Schwestern da die ganze Zeit von A nach B kutschern und die ganze Zeit begleiten und so. Man nennt es auch unbezahlte Bodyguard-Arbeit. Ja. Und das, also dazu empfehle ich euch halt wirklich diese, habe ich hier schon mehrfach empfohlen, aber schon seit einer Weile nicht mehr, die Autobiografie von Ayaan Hirsi Ali. Die müsst ihr euch echt mal durchlesen. Die hat in mehreren von diesen muslimisch geprägten Ländern in Afrika und in Südostasien halt eben gelebt. Und die berichtet das halt genauso, dass das halt dieses Ding ist. Ja, so viel zu dem Thema. Das war hier von OPEX. Ja, das habe ich eingereicht. Da bin ich darauf aufmerksam geworden durch einen Artikel, bei dem festgestellt wird, dass in Frankfurt am Unicampus es zu sexuellen Übergriffen und wirklich Versuchen zur Vergewaltigung halt kam in den letzten paar Tagen, sogar Monate halt auch noch verteilt zusätzlich. Und da werden jetzt so halt Broschüren ausgeteilt, wo Frauen dann sicher laufen können und nicht angegriffen. Diese gelben Linien sind eigentlich die beleuchteten Wege. Und rechts da, ganz rechts in der Spalte, stehen halt so Tipps, wie man sich verhalten soll. Dass man immer in Gruppen läuft, dass man, wenn man weiß, dass man gleich irgendwie so in Stresssituationen kommt, dass man sich da bereit macht, so dagegen zu kämpfen, dass man vorsichtig ist. Und da gibt's auch noch die ganzen Nummern hier. Es ist ziemlich verstörend, so ein bisschen wollte ich euch mal zeigen. Das wird halt in Frankfurt an der Uni so verteilt. Ja, und die Täter werden alle immer beschrieben als, ja, so dunkelhäutig, dunkelhaarig, so Akzent, deutscher Akzent sprechend, ins Gebüsch zerrend, also das ist halt niemand. Und wie viele Fälle gab es davon jetzt, dass man so eine... Da gab es davon, was ich weiß, da gab es drei Fälle. Ja. Gab's drei und wegen Fälle. Drei Fällen machen sie die Karte jetzt. Mindestens, ja. Ja, also es ist schon sehr angespannt alles, genau. Ich versuche das nur gerade geistig einzuordnen, im Sinne von, ist das jetzt die Campus-Hysterie oder ist es tatsächlich... dass irgendwas im Argen liegt. Es scheint schon wirklich so zu sein, dass da wirklich halt immer, besonders, dass das scheinbar wirklich nur eine Person ist, die das alles macht. Also das ist nicht eine Gruppe von Leuten. Aber ich weiß nicht. Das ist. Die müssen Karten drucken, weil es einen wilden Vergewaltiger gibt. Die schicken das per E-Mail an Leute rum so und verteilen das. Ich will es wirklich nicht irgendwie ins Lächerliche ziehen oder so, aber ich denke mir einfach nur so, da macht jemand eine Karte, Alter. Das ist, wenn, so, du viel zu, wenn du zu viele Leute mit zu viel Freizeit und halt so einer Vorprägung von wegen, oh mein Gott, wir müssen alle sterben, ja. Da irgendwie also, hast. Wenn ihr auf den gelben Linien bleibt, dann seid ihr sicher, das ist da beleuchtet, das ist da gut. Naja, aber ich meine, auf der anderen Seite... Ich habe das hier mitgekriegt, meine damalige Freundin, die hat in einem Café gearbeitet und eine Kollegin von ihr ist auf dem Heimweg vergewaltigt worden. Und dieser eine Fall hat für so viel Stress, Umdenken und Vorsichtsmaßnahmen gesorgt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass bei drei Fällen dann in der Gegend halt sich Frauen einfach nicht mehr sicher fühlen. Ja. Dass dann vielleicht so eine Sache mit beleuchteten Faden und so keine schlechte Idee ist. Ich meine, ich finde ja, den Grund okay. für all das, für den Arsch, ja, dass wir halt Menschen hier aufnehmen, die offensichtlich keinen Willen zur Integration haben, sondern einfach hier weiter irgendwie diesen ich habe nichts zu verlieren Lebensstil praktizieren. Aber wenn es auch nur ein Opfer schützt, dass es diesen Plan gibt, fand ich das jetzt nicht so schlimm, dass wir den gemacht haben. Ja, das Einzige, was ich dazu zu sagen habe, noch ergänzend ist, da sieht man mal wieder, wie sehr unsere Gesellschaft Frauen hasst. Ja. Es ist sehr patriarchalisch zu sagen, dass hier bist du sicher und da, weil es hier einfach beleuchtet ist, weil Infrastruktur. Ja. Vor allem wegen drei Fällen. Frankfurt ist ja generell eine Stadt, wo das Sicherheitsgefühl recht hoch ist, obwohl es einen recht schlechten Ruf hat. Aber natürlich gibt es auch schlimmere. Von welchem Frankfurt redest du? Ja, ich rede von Frankfurt, von der Innenstadt. Frankfurt ist mal konkreter, wo dieser Campus ist. Ja, mal an dem Hauptbahnhof angekommen. Ja, gut, wie es jetzt in den letzten paar Jahren entwickelt hat, kann ich nicht sagen. Aber wo ich gewohnt habe, war eigentlich recht chillig. Im Vergleich zu anderen Städten, wo ich gewohnt habe. Vergiss es. Ich war in Frankfurt vor ein paar Wochen unterwegs, bin mit meiner Freundin bis zum Hauptbahnhof gefahren, da wurde ich von einem Freund dann abgeholt mit dem Auto und zurück sind wir dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren, so abends war das, da war mir schon mulmig und ihr auch und das war halt echt anekdotische Evidenz jetzt gerade, aber es ist nicht wirklich sicher, nee. Als ich das letzte Mal in Frankfurt war, habe ich einen Junkie einen Schuss setzen sehen auf der offenen Straße in der Nähe vom Bahnhof. Ja, aber es ist seine Kultur, okay? Es ist seine Kultur. Und mich hat jemand angebrüllt, dass ich mich schämen soll, weil die dachten, dass meine Frau wahrscheinlich eine Prostituierte ist oder sowas. Keine Ahnung. Was soll ich nicht sehen? Was soll das? Ich denke mir so, Alter, Leute, ihr seid alle am Arsch. Was soll das hier? Kommt mal wieder runter. Ihr nehmt die falschen Drogen. Was soll das, Alter? Ja, aber hast du dich dann geschämt oder nicht? Ja, weil das ist wichtig. Nee, ich schäme mich doch nicht. Ich bin so. Ja, ich bin da irgendwann auch mal neben dem Bahnhof irgendwie durch die Gegend gelaufen und da stand da irgendwie so ein Schild und was mit so einem Jesus-Kram, da habe ich so angedeutet, dass ich dagegen treten will. Das ist schon ewig her, da war ich noch ein kleines, dummes Kind. Und als wir irgendwie so rumgekommen sind und wieder den gleichen Weg lang sind, da hat uns irgendwer da schon hingehen sehen, da haben dieses Schild reingeräumt. Und nach dem Motto, so, mein Gott, da ist er wieder, jetzt will er wirklich gegentreten. Der Antichrist. Mein Jesus-Schild muss beschützen. Ja, ich habe nächstes Wochenende Konzertkarten. Das heißt, ich werde es mir mal wieder geben. Ich freue mich schon drauf. So, aber Leute, ja, Konsensklassen, ja, hier, ne? Ich hoffe doch wenigstens. Für die Mitglieder des britischen Parlaments. Genau. Die müssen das jetzt lernen, angeblich. Und diese Sachen, die hier drinstehen, also diese Fälle, ich krieg's nicht mehr genau zusammen, aber wir hatten auf jeden Fall damals drüber geredet auch, dass da so ein paar Sachen mit bei waren, die halt auch komplett banaler Scheiß irgendwie waren. Also das macht irgendwie keinen guten Eindruck, wenn man sich so zusammentut als Volk und Vertreter wählt, wo man sagt, das sind die besten Leute, die wir haben und die sollen sich drum kümmern, wie das Land regiert wird und wenn die dann Vergewaltigungskurse besuchen müssen. Das wirkt irgendwie sehr negativ. Naja, Vergewaltigungskurse sollen sie ja nicht besuchen, sondern. Vergewaltigungskurse sollen sie nicht besuchen. Es gibt zwei Kurse, eine für Konsens, eine für Vergewaltigung. Du musst dich für die Konsens eintragen. Nein, aber wisst ihr, was ich meine? So rein theoretisch werden doch die MPs, so die Leute, die so, weißt du, die was der Gesellschaft zurückgeben und die in der Gesellschaft drin sind, die gewählt werden, so die besten Vertreter vom britischen Volk. Und die brauchen jetzt Consent-Classes. Das ist irgendwie so. Ah. Ja, das sind eure besten Leute, die ihr wählt. So. Ja, der Hintergrund der ganzen Angelegenheit ist die sogenannte Pestminster-Affäre. Also von Pester belästigen und Westminster, Pestminster. Und ja, da geht es um das Übliche. Die Details kann man sich jetzt wirklich sparen. Aber nachdem da halt verschiedene Skandale durch die Gegend gegangen sind, hat man sich jetzt halt mal dazu durchgerungen, solche Consent-Classes zu machen. Ja, ich meine, du sagst es so, wir haben da ja damals irgendwie drüber geredet, das war doch alles Quatsch irgendwie so. Ja, ich finde das aus zwei Gesichtspunkten bemerkenswert. Zum einen hatte man ja vor ein paar Jahren einen andauernden Skandal, der mit Kindesmissbrauch zu tun hat. Ja, da ging ja durch die BBC, durch die Regierung und durch verschiedene Regierungsorganisationen und da wurden nicht solche Consent-Classes oder sowas eingerichtet und bei diesen Pestminster-Sachen ist das jetzt auf einmal passiert. Und es gibt jetzt halt eine sehr seltsame Diskussion in England darüber, ob diese ganze Sache, was damit zu tun hat, dass den Leuten es unangenehm ist, dass alte Leute Sex haben, also so ein Ageism-Angle. Da habe ich was in den weiterführenden Shownotes, das verlinke ich mal. Ist eine etwas seltsame Diskussion. Die versuchen dann natürlich einfach, das von der Politik abzulenken, so dass man sagt, ja, bei der Politik, das sagt ihr ja nur, weil ihr alten Leuten das nicht gönnt, dass sie auch Sex haben. So. Sehr seltsam. Okay. In England. Also sowas habe ich hier noch nie gehört, deswegen fand ich das noch bemerkenswert zu erwähnen. Das war von Mars. Ja. Me too. Ne? 95 Politikerinnen berichten über Sexismus in ihren Parteien. Man wird nicht in Ruhe gelassen, wenn man Nein sagt und so weiter und so fort. Also, ja, das ist im Endeffekt ist es so ein bisschen, sie kochen die ganzen Affären der letzten Jahre halt auf. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an diese Geschichte da in Berlin erinnert, mit der Tante, die angeblich was mit dem Tauber hatte. Oh, wie hieß die noch? Verdammt. Ja, das war die dumme, blöde Kuh. Oder so ähnlich. Ja, und ja, genau, die dumme, blöde Kuh. Und fixst du die? Und genau, das war das. Jenna Behrens, dann haben wir die Frau Rambatz in dem Artikel, die sehr schön war der Satz bei ihr irgendwie, dass sie ganz schrecklichen hier, auch im Rahmen ihrer Bundestagskandidatur für die Linke erhielt Rambatz hunderte sexistische Drohungen. Dass sie vorher halt die Provokationsmaschine gezielt angeworfen hat, um diese Drohungen zu bekommen mit ihrer Frage, ob ihr jemand Filme empfehlen kann, in denen besonders viele Deutsche sterben. Das wird nicht erwähnt in dem Artikel. Also so viel zum Thema, ja, ist halt auch Huffington Post oder was, ne? Also ja. Kein Wunder eigentlich. Es sind ein paar halt Befragungen. Ich bin im Rahmen meiner politischen Arbeit selbst Opfer sexueller Belästigung geworden. 30% sagen ja, 65% sagen nein. Ich bin Zeuge geworden während meiner politischen Arbeit. 40 ja, 60 ungefähr nein. Ich werde regelmäßig in Diskussionen übertönt, unterbrochen oder angegangen. Ungefähr 35% ja, 65% nein. Ja, ich kann mir auch vorstellen, wie das aussieht. Also wenn ich das von meiner eigenen politischen Erfahrung sagen kann, das sind diese Übertönungen bestehen wahrscheinlich aus, deine Redezeit ist vorbei. Das ist der letzte Satz. Das ist wahrscheinlich die Übertönung. Ja, und hast du den Antrag nicht gelesen? Hast du dich nicht vorbereitet? Es gab einen Flyer, das wurde vorher schon besprochen. Tralala, so Geschichten. Aha. Das Signifikante ist halt, manchmal habe ich das Gefühl, dass meine männlichen Kollegen ernster genommen werden als ich. 70% sagen ja, 30 sagen nein. Und das nur, weil ich die ganze Zeit über Sexismus rede. Nehmen die mich nicht ernst. Ja, wie konnte das nur passieren? Also. Ansonsten, das war so das, was an Fleisch in dem Artikel drin ist. Der Rest ist das Übliche darüber, wie schlecht Frauen das in der Politik haben. Und ja, also mir ist positiv aufgefallen, dass die Äußerungen von der AfD ist nicht dabei, oder wie? Nee, von der AfD natürlich nicht. Das ist ja auch keine Politik, das ist ja alles Populismus. Ja, also, aber das ist ja aber nicht sehr intersektional. Auf jeden Fall, oder? ich habe in den Dingen nochmal, weil sie da auch junge Liberale hatten, wollte ich mir natürlich direkt mal anhören, was da so los ist. Aber das, was die Dame da meinte, fand ich gar nicht so schlimm. Die meinte irgendwie, also das Erste, was sie meinte, war irgendwie, dass irgendwelche ältere Männer sie fragen, wo das Hotel ist oder so. Wo ich mir noch denke, naja, wahrscheinlich hast du die einfach noch nicht richtig verstanden oder so. Und die meinten das wahrscheinlich wirklich, ob welches ein Hotel irgendwie gut ist. Das sollte gar keine Anspielung sein oder so, kann ja sein. Und das andere, was sie meinte, ist, dass häufig die Leute zu ihr sagen, so ja, hier lass dich doch auch aufstellen, weil wir brauchen noch eine Frau. Und das ist wirklich mal Sexismus in Parteien, denen es jede Menge gibt. Diese Idee, ja. Wir brauchen noch eine Frau. Ja, aber komm, wenn du das nicht machst, dann heißt es von außen, ja, die haben keine Frauen in den Spitzen. Aber ja, tatsächlich ist es so, dass du in egal welche politische Organisation du eintrittst, du als Frau auf der Überholspur deine Karriere hinlegst, weil es eh immer heißt, ja, mach doch das an. Ja. Und man sich dann freut, wenn sich dann mal eine Frau begnügt und hinstellt und dann auch mal sagt, ja, ich würde auch gern mal politische Verantwortung darauf übernehmen. Darauf wird gar nicht gewartet. Da wird knallhart, wird sich die Leute, das stimmt schon so, die werden überredet dazu. Die werden einfach überredet. Und ob du eine Quote hast oder nicht, Also ich kenne das ja auch noch von der Piratenpartei, wo das ja richtig extrem war. Also der Frauenanteil in der Piratenpartei war verschwindend gering, aber der Anteil von Frauen in irgendwelchen Vorstandsämtern und so, sei es nur als Beisitzer oder sonst was, oder als Kandidaten bei der Bundestagswahl 2013, der war sehr hoch, verglichen damit. Ja, aber ich war einfach mal hier uns ein paar Wochen vorher bei Vorträgen von der SDS, von der Sozialistisch-Demokratischen Studentenverband da, von der Linken, ne? Und da wird einfach bei einem einfachen Rundengespräch wird erstmal eingeleitet mit hier, wir suchen noch Leute, die da zu uns mit eintreten wollen, zum Organisieren und helfen und machen und dies und das. Und wir sind aber alles nur weiße Männer und wir hätten gern mal mehr Frauen und Schwarze und Migrationshintergrund und komm bitte her. Denn so, ja, cool, okay, ich habe Migrationshintergrund. Wollt ihr mich haben? Bin ich gut? Darf ich? Ist das okay? So. Was wollt ihr, Mann? Das ist so dumm. Das ist so dumm. Aber du siehst voll weiß aus. Da kannst du gar nicht Migrant sein. Ja, genau. Ich bin white passing. Ne? Ich habe halt einfach Pech. Check mal deine Privilegien. Aha. Ich habe mir echt mehrfach gewünscht, dass ich irgendwie mal einen Migrationshintergrund hätte und wäre aber nicht weiß, sondern mal so dunkelhäutig. Ne? Dann könnte ich da rumlaufen. Genauso. Ich wäre genauso wie jetzt, nur dunkelhäutig. Ne? So, und dann könnte ich die ganze Zeit rumlaufen, die Leute damit trollen, dass sie voll Unrecht haben und so. Aber die lassen sich dann eh nichts davon einreden. Die gehen immer weiter zurück. Die bewegen immer das Goalpost. Die werden nie einsehen, dass sie falsch liegen. Das geht halt nicht. Ja. Naja. Das war Rambatz im Zweiten hier. Ah, Rambatz, besser, Alter. Ich finde es genial. Jetzt wird so durch die Medien durchgetragen und sagt, ich bin ein Opfer. Nur weil ich einen Shitstorm ausgelöst habe, bin ich jetzt für mein Leben geschädigt. Bitte ja, gib die rechten Frauenfeinde. Ja. Ich komme immer noch nicht drüber hinweg, dass die Leute, die sich so richtig als Opfer profilieren, so voll mutig sind und ohne Probleme einfach ihre Geschichte jedem erzählen, der bereit ist, Geld zu geben und eine Plattform. So, wenn du geschädigt bist, dann würdest du da erstmal mit niemandem wirklich so groß drüber reden wollen, in den Medien besonders. Du würdest mal lieber allein damit irgendwie klarkommen, Therapie gehen und so. Aber nee, nö. Das ist immer so voll convenient, ne? Voll toll, dass du so hart bedroht wirst und so voll alles Schlimmes, aber nicht so schlimm, dass du wirklich mal irgendwie gelähmt bist davon. Ja, dann sind deine Angreifer wohl zu schwach. Dann hast du wohl doch nicht was erlebt. OPEX will, dass Rambatz gelähmt ist. Das sind ja Aussagen, die... Also, das kann ich so nicht stehen lassen. Nein, aber guck mal, für manche Aussagen kriegst du aber halt auch Gegenwind. Wenn du ankommst und sagst, ja, kann mir ja jemanden Film empfehlen, in dem möglichst viele Marxisten sterben und dann jemand ankommt und sagt, hey, das ist jetzt aber menschenfeindlich. Und dann sagst du, ach Quatsch, ist doch nicht menschenfeindlich, sind doch keine echten Menschen. Weißt du, wenn du so daherredest und dann einen Backlash bekommst, ja Wunder was. Ja, wobei sie jetzt gerade nicht von Marxisten geredet hat, sondern von Deutschen, also so. Also und vor allen Dingen dieses Opferding, da will ich ja auch mal mitmachen bei dem Opferwettstreit, so, also könnte ich halt auch sagen, weil ich bin ja schon mal umgeschubst worden von einem, der dabei gerufen hat, ich wähle NPD am helllichten Tag auf dem großen Platz in Hannover, so, ne, als ich mich politisch betätigen wollte. Und ja, wo ist meine Huffington Post Minute oder so? Ich meine, brauche ich nicht haben, aber da kann ich dann auch nachgehen. So, bei ihr sind es irgendwelche Sprüche im Internet oder so, ne? Und die Sprüche, die stehen, wenn du bitte runterscrollst, stehen da auch noch. Die Sprüche an sich, deswegen hatte ich diesen Artikel einfach eingereicht. Die Sprüche sprechen für sich. Denkt euch die Sprüche mit der Überschrift. Ich denke mal, dann bleiben keine Fragen offen. Hey, du Nazi-Nutte, ich töte dich. Bingo. Hure, Hure, Hure, Schlampentochter. Oder zuletzt, scheiß deutsche Hurentochter, ich werde dich vergewaltigen und danach töten. Ja, was sind das für Leute, die ihr vorwerfen, eine scheiß Deutsche zu sein? Ich meine, kapiere ich auch nicht, also... Vor allem sind die so motiviert. Und wenn das so diese ganzen seltsam rechten Frauenfeinde wären, die müssten doch eigentlich alle schreiben von wegen, keine Ahnung, wandern auch nach Afrika aus oder so. Und eigentlich sagen doch sowas wie, wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen. Weißt du, so irgendwie. Tja, verstehe ich nicht, aber gut. Das Sternchensystem. Thomas Fischers zeitkritische Anmerkungen zum Medientribunal gegen Dieter Wedel. Ja, also das ist ein Artikel, den ich empfehle zu lesen. Der ist sehr lang, das sage ich gleich mal. Das ist ein Fischer, also ist er immer lang. Ja, aber er arbeitet diese ganze Wedel-Geschichte aus rechtlichem Gesichtspunkt auf und bewertet halt, was die Zeit da macht, was insofern interessant ist, dass er ja eigentlich sonst eine Kolumne für die Zeit schreibt. Er halt aber mit diesem Umgang mit der Wedel-Affäre überhaupt nicht einverstanden ist. Wie gesagt, das ist ein sehr komplexes Thema und ein sehr langer Artikel, deswegen würde ich den in die Quellen packen. Da kann man einen ganzen Stream drüber machen über den Artikel, aber. Ja, aber er ist doch bestimmt der gleichen Meinung wie Frau Himmelreich, oder? Er sagt doch bestimmt auch, das ist alles gut und richtig und musste unbedingt ausgebaut werden und New York Times, hurra, New York Times. Oder? Nicht ganz, nee. Ach so. Er sieht das eher kritisch, aber. Ja, dann muss ich mir doch den Artikel mal durchlesen. Ja. Ja, das fand ich auch ganz niedlich. Also hier der Christian Schmidt von Alles Evolution, müsst ihr unbedingt häufiger mal lesen, guter Blog, hat hier so ein bisschen das New Hate Speech Movement, also das sieht man jetzt hier drüber nicht, aber das war eine Antwort eigentlich auf einen Tweet vom New Hate Speech Movement. Und der schreibt hier, ich gebe zu, ein Mann zu sein, erwarten einen Schuldspruch. Und dann haben die sich hier dazu herabgelassen, ihm zu antworten, bitte opfern Sie nicht so herum. Ja. Und was ja, und dann kommt da hier das Backpedaling mit rumopfern, in diesem Fall gemeint, sich als Opfer inszenieren und damit die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, weg von den Betroffenen von Hass. Das ist nämlich hier das Hauptding, ne? So nach dem Motto, du kannst ja gar nicht irgendwie das so hindrehen, dass wir dich irgendwie scheiße finden, obwohl wir dich ja scheiße finden. Ja, weil die Betroffenen von Hassrede, da haben wir ja unseren Katalog hier nach DIN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 für Hassrede. Und deswegen funktioniert das ja nicht. Ne? Dann antwortet halt Christian Schmidt dann drauf, ich bin von Hassrede betroffen so und betroffen, mir wurde beispielsweise schon gesagt, dass ich mit einem Rasenmäher masturbieren solle und natürlich gab es auch schon Todeswünsche, was auch irgendwie Sinn macht in dem Sinn, dass so er recht prominent ist, recht bekannt ist, ja, vielleicht nicht von allen beliebt, aber man kann sich das schon vorstellen, dass er da schon genau Hassrede auch mal miterlebt hat, so genauso wie ganz viele Christian andere. Ist nun wirklich einer von den Leuten, die nie irgendwie polemisch sind oder so, sondern immer sachlich und vernünftig. Ja, also genau. Ja, gerade beim Schmidt ist das wirklich so. Also ich habe da noch nie irgendwie was am Fluchen sehen oder das. Also ich weiß nicht, wie kann man ihn schlimm finden? Also da wäre ich echt gespannt. Also, was wir sagen wollen, ist, folgt ihm auf Twitter, falls ihr es noch nicht getan habt. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, er sagt, erwarten einen Schuldspruch und die werfen ihm vor, das Opfer zu spielen. In welcher Welt bitteschön erwarten denn die Opfer den Schuldspruch? Vielleicht in der Welt, wo man Justizopfer wird, oder wie? Ja. Ja, ne? Ja, hier wäre eigentlich ein Feminist Fight Club Video von Broadly, was wir uns nicht angucken. Muss aber dein Alter bestätigen. Wir sind ja ein familienfreundlicher Kanal hier. Aber ihr könnt ja mal kurz beschreiben, was man da sieht, wenn man sich das nachher in den Quellen anguckt. Die wresteln und bubeln rum und haben knappe Kleider an. Und da sitzen Männer mit dabei, die Feministen sind. Und dann wresteln die und sind empowered und schreien voll laut. Und genau. Ja. Also wenn man es wohlwollend beschreiben will, es sind junge, sehr wütende junge Frauen, die sich absichtlich sexuell aufreizend ankleiden, aber zusätzlich so tätowieren. Das hat so ein bisschen was Juggalo-mäßiges. Und die hassen alle die politische Partei der Tories in England. Das sind so die etwas, also nicht wirklich die ganz Konservativen, aber ja, vielleicht doch. Kann man, weiß ich nicht so genau. Aber auf jeden Fall, die hassen die Tories und die sind einfach nur, die lassen ihre Aggression gegen die Tories dahingehend aus, dass sie sich halt in so Untergrund-Fight-Club-mäßigen Szenarien gegenseitig. Untergrund in den Medien. Also die hauen sich nicht gegenseitig aufs Maul, sagen wir es mal so, aber die machen halt so Schlamm-Catch-Style ohne Schlamm. So nenne ich es mal. Ja. It's a fucking Freakshow. Und ich glaube, also die erste Regel des feministischen Fight Club lautet, du redest über nichts anderes als über deine Unterdrückung. Du redest über nichts anderes als den Fight Club, ja. Und ich selbst. Also ich weiß nicht, ob die das so sagen, aber die sagen schon hier, wir hassen die Tories, das muss man zwischen den Zeilen, da sagen die das. Ja, wenn das geht, dann geht ja aber eigentlich auch, was weiß ich, ein Nazi-Fight Club, wo dann die Nazis sich treffen und sagen, wir hassen alle bla irgendwen oder so. Alle Juden. Ja, aber Hooliganismus ist ganz schlimm für den Fußball, habe ich mal gelernt. Ja, das ist ein Video, was wir uns nicht angucken. Aber ich sag euch, worum es geht. Wir haben ja schon häufiger darüber berichtet, dass es ja so ist, dass die ARD und ZDF, die haben eine Vorschrift, dass sie im Internet, also Texte generell, dürfen sie nur publizieren im Zusammenhang mit Rundfunk mit Rundfunksachen, also entweder halt ein Video oder ein Radiobeitrag oder so, weil sie ja Rundfunk sind und nicht Text. Und das wurde halt so geregelt und die Verlage, die halt eben Zeitungen herausgeben, die bestehen da auch drauf. Obwohl halt ARD und ZDF schon seit Jahren sagen, wir wollen aber gerne in dieses Internet und wir wollen aber gerne in diesem Internet auch alles machen, was man in diesem Internet machen darf. Und halt eben auch Texte da drin publizieren. Aber die Verlage sagen natürlich, nee, das ist nicht eure Aufgabe. Und die möchten natürlich auch keine Konkurrenz haben von einem staatlich geförderten, also quasi eine Konkurrenz, wo die Allgemeinheit dazu beitragen darf, dass die halt eben Sachen, also unabhängig davon sind, ob sie jetzt Werbeeinnahmen haben oder so, aber quasi im Endeffekt das gleiche Produkt anbieten können. Nur halt eben für umsonst. Ja, und in diesem Beitrag jetzt hier... Es ist halt ein Unterschied, die haben ja die Sendefrequenzen und senden da ihren Content über Radio, über die verschiedenen Fernsehkanäle raus. Und wenn die diesen Content nochmal 1:1 ins Internet stellen und nochmal als Text dann nochmal transkribieren oder so, das ist ja alles in Ordnung, aber es geht halt um die zusätzlichen Sachen. Genau, sie möchten gerne, also was sie auch machen dürfen, sind Kurzmitteilungen, also sowas wie Nachrichtenticker oder so dürfen sie auch machen. Und die Beiträge, die sie im Internet einstellen, die müssen auch ein Verfallsdatum haben. Also die sind alle irgendwie ein paar Monate sichtbar oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie lang das war, aber auf jeden Fall verschwinden die halt nach einer Zeit wieder. Von vornherein eingestellt. Und jetzt ist hier halt die Frau Leopold mal wieder, ehemalig BuzzFeed Germany, die Gründungschefin von BuzzFeed Germany, die ja mittlerweile ihre Heimat bei der ARD gefunden hat. Und die versucht halt in diesem Beitrag jetzt hier wieder zu sozusagen es so hinzudrehen, dass ja alle Leute unbedingt wollen, dass ARD und ZDF mehr Textbeiträge machen und dass ja auch dieses Ding mit dem Video auch überhaupt nicht so viel gerne geguckt wird oder nicht gut aufgenommen wird, die Informationen und so. Also es wäre halt so viel besser, wenn man jetzt Texte machen könnte. Und ja, also man versucht halt eben damit sozusagen halt die Stimmung zu erzeugen, dass die Leute sich jetzt alle denken, so, ja, ist doch voll doof, dass ARD und ZDF nicht auch Texte erzeugen können, weil das ist doch, wäre doch viel besser und so. Und das ist halt der Grund, warum es diesen Beitrag hier gibt. Ein Argument, was noch gebracht wird, ist, dass User ja gar nicht Videos sehen wollen. Sie wollen ja Texte lesen. Was so intuitiv sich ein bisschen seltsam anhört. Die hat auch eine Studie von dem Reuters-Institut dazu genannt. Ja, wobei die man sagen muss, hat sie gesagt, dass das die von diesem Institut war oder hast du die nur gefunden? Ja. Okay. Ja, nee, die hat gesagt Reuters-Institut und dann habe ich die danach gesucht. Aber gut, ich sage dazu, ich bin mir nicht sicher, ob das exakt die ist, die sie meint, aber es geht um das Thema und es ist das Reuters-Institut. Na, das ist ja gut, weil ich konnte mich nicht daran erinnern, dass sie auch gesagt hat, welches Institut das war. Aber sie hatte schon zwei Sachen genannt, die andere habe ich nicht gefunden. Ja, weil das letzte Mal, als sie von irgendwelchem empirisch gefühlt oder so oder irgendwie geredet hat, da hatte sie auf jeden Fall nicht erwähnt, wo sie ihre empirischen Gefühle her hat. Ja, aber das ganze Ding ist halt wieder so ein Entschuldigungsding von wegen so, ja, alle sagen doch, wir sollen jetzt Texte machen. Aber diese bösen Verlage, diese bösen Verlage, die richten sich dagegen. Und zum Ende sagt sie dann noch sowas wie, ja, da müssen doch die Verlage sich jetzt mal bewegen und irgendwie nicht stecken bleiben oder irgendwie solche Floskeln, irgendwie so nach dem Motto, als wären das so die ewig gestrigen, weißt du? Aber nicht irgendwie der Rundfunk, der halt eben am Sterben ist, was die auch wissen. Das ja, das hatten wir ja letzte Woche, glaube ich, mit dem Durchschnittsalter der Leute, die noch Fernsehen gucken. Und das wird sich halt ziemlich bald ziemlich erledigt haben. Und die wissen halt, dass sie in das Internet rein müssen und diesen Sprung machen müssen, weil ansonsten gibt es bald keinen öffentlichen Rundfunk mehr. Und ja, aber ich sehe den Widerspruch da noch nicht so, weil da alles, was sie bei den Rundfunksachen machen, können sie ja im Internet bespielen. Wenn irgendwann die Stationen abgeschaltet werden, dann wird das bestimmt ein Problem sein, weil die dann extra den Content produzieren müssen. Aber ja, bis dahin, also dann halt eben, ja. Gut, ich würde mir wünschen, sie würden mehr auf Qualität setzen, als BuzzFeed-Content im Internet noch zusätzlich zu generieren. Also, und ich finde das auch ganz interessant, dass sie hier auch anzeigen, dass die Frau Leopold mal woanders gearbeitet hat und das, was sie sich rausgesucht hatten, das war Zeit und ich weiß nicht mehr, ob ich das jetzt auf die Schnelle. Ah ja, genau, hier. Zeit Online und Neue Züricher haben sie sich rausgesucht, aber was wie Deutschland haben sie immer schön ausgespart. Aber das war ja wahrscheinlich auch kein wichtiger Punkt in ihrer Karriere, dass sie da Chefredakteurin gewesen ist. Nein, bestimmt nicht. Aha. Das ist voll langweilig. Gar nichts. Ja. Und vor allen Dingen BuzzFeed, ne? So ein Kram irgendwie, wo wir diese Donald Trump-Pippi-Geschichte irgendwie ja haben. Ja, die Golden Showers. Was war da jetzt eigentlich? Das war eine 4chan-Fan-Story, ja. Die. Ja. Es ist großartig. Und man wollte einfach schauen, was die Medien alles hinnehmen würden, ohne es zu checken. So. Solange es nur narrativ reinpasst, übernehmen die alles. Und gerade wenn du Ereignisse hast, wo noch keine Fakten feststehen, tun sie am ehesten darüber schreiben, weil sie dann einfach komplett nur ihre Meinung und Haltung raushauen können, ohne irgendwie Fakten zu veröffentlichen. Also. Das merkst du ja auch bei Gamergate, hattest du ja auch tausende von Editorials und Meinungs- und Opinion-Pieces und halt keine Fakten dazu. So. Ja, brauchst halt keine Fakten, weil das ist schwierig. Ja, versuch's mal mit Nüchternheit. Nein. Was? Ach so. Das war nur ein Reflex, tut mir leid. Der gute Jochen Bittner von Zeit Online, der wirklich jedes Mal, wenn er auftaucht, kluge Sachen sagt. Also auf jeden Fall eine Empfehlung. Hier jetzt mal sich dieser Sache mit Tina Hasse und den Grünen gewidmet, da hatten wir ja auch drüber gesprochen, dass sie ja da so so sabbernd mit Sabber am Mund irgendwie über den Parteitag gesprochen hat und die tollen neuen jungen Leute, die da jetzt irgendwie das wichtige Signal irgendwie setzen und so weiter und so fort. Und er schreibt hier halt eben, der Herr Bittner, dass man ja quasi sich dem, also dass man natürlich immer irgendwie einen Filter irgendwie hat und auch eigene Vorlieben und so, aber dass man sich halt erstens diesen Sachen bewusst sein muss und zweitens halt eben auch irgendwie gucken muss, dagegen irgendwie anzuarbeiten und auch wenn man jetzt irgendwie das wichtig findet und so, dann kann man da ja drüber reden, dass das irgendwie neue Leute sind oder so, aber man, ja, also es geht halt so weiter, irgendwie nur am Ende, weil was sie ja quasi auch gesagt haben, war so nach dem Motto, dieser ganze Vorwurf ist halt falsch, dass wir irgendwie das gut finden, wir wollten ja nur in Zeiten, wo die Demokratie immer mehr angezweifelt wird, wollten wir ja mal darauf hinweisen, dass irgendwelche Parteien da jetzt den Alterswechsel irgendwie hingekriegt haben, wo dann hier der Herr Bittner direkt irgendwie schreibt, dass ja Alice Weidel irgendwie nochmal 10 Jahre jünger wäre als hier der jetzt von den Grünen und dass sich da ja auch keiner drüber berichtet hat, so nach dem Motto, ja, der Generationenwechsel findet jetzt hier irgendwie statt oder so. Also das ist natürlich auch Humbug und dann hat er hier noch ein sehr gutes Beispiel, nämlich mit George Orwell und seinem Bericht über Katalonien. Und da hat er ja ein Buch drüber geschrieben, über den spanischen Bürgerkrieg. Und da schreibt er halt in diesem Buch am Ende hin, dass man ihm halt nicht alles glauben soll, was er da sagt, einfach so, weil er natürlich auch irgendwie gefärbt ist, dadurch, dass er diese Sachen da mitgekriegt hat und natürlich auch nicht alles mitgekriegt hat, sondern nur das mitgekriegt hat, was er halt mitgekriegt hat. Und ja, also fand ich sehr passend. Ein Plädoyer an die Rationalität, das finde ich sehr schön. Ja, zumal George Orwell ja auch Journalist war, was ja viele Leute auch vergessen. Ne? Man kennt ja immer dieses 1984-Ding, aber der hat ja auch als Journalist gearbeitet. Ja, und zu George Orwells Zeiten war Journalismus ja auch noch ein bisschen was anderes. Man würde eigentlich heute meinen, dass ein Journalist ein gewisses professionelles Selbstverständnis hat, dass er sich in Situationen zwingt, auch wenn er Emotionen hat, die nicht zu zeigen, um nicht parteiisch zu wirken. Aber und das gab's. In dieser Situation sind die Emotionen ja sogar eingesetzt worden, um die Message zu propagieren. Ach, sehr schade. Das Ding ist, zu Orwells Zeit, okay, gab es keine Videospiele, also auch keine Belästigung von Frauen in Videospielen, also auch kein Gamergate. Ja. Oh, zu Orwells Zeiten war alles besser. Ja. Aber zu Bushnells Zeiten gab es schon sexuelle Belästigung. Für die jüngeren Leute, Nolan Bushnell ist der Mann, den man mehr oder weniger verantwortlich dafür macht, dass es Atari in der Form gab, wie es Atari gab mit dem VCS 2600 und all dem anderen Blödsinn. Und der sollte eigentlich auf der Game Developers Conference jetzt einen Preis für sein Lebenswerk bekommen. Den bekommt er nicht, weil die üblichen Verdächtigen, sage ich jetzt mal, also zum Beispiel war auch die gute Jennifer Scheuerle wieder beteiligt. Die haben in seiner Autobiografie und in Interviews mit ihm rausgefunden, dass er zum Beispiel mal eine Konferenz in einer Badewanne abgehalten hat. Also er lag in der Badewanne und der Rest der Leute musste dann zu ihm kommen und er hat dann nach einem Mädel rufen lassen und hat sie gebeten, doch auch sich auszuziehen, zu ihm in die Badewanne zu steigen. Oh Gott. Ich habe Atari erfunden, komm her. Ja, und jetzt ist es halt so, dass er den Preis deswegen nicht bekommt. Er hat leider auch schon selber gesagt, oh, wenn ich irgendwem zu nahe getreten bin, dann tut es mir leid. Also richtig schön scheiße, ja, hier ist es. Dann kann aber, ihm keiner mehr helfen. Wenn er schon gecaved hat, was soll er da noch machen? Ja, lustigerweise haben es aber trotzdem dann Frauen versucht, die bei Atari gearbeitet haben in den 70ern. Und die haben halt alle das gesagt, was jeder denkende Mensch sagen würde, nämlich das versteht ihr ein bisschen falsch. Das war eine andere Zeit damals. Das muss man sich auch mal vor Augen führen. Die Leute kommen alle aus der Flower-Power-Bewegung. Ja? Also, die haben rumgevögelt, die haben gesoffen, was weiß ich. Und es war eine andere Art, miteinander umzugehen. Das waren junge Leute, die eine erfolgreiche Firma gegründet haben und aus so einer aus einer ganz anderen Sozialisierung kamen, als heute die ganzen getriggerten Pflänzchen. Freie Liebe, Motherfucker. Eben, und genau das sagen die Damen hier eigentlich auch so. Für jede, die er angegraben hat, gab es 15 andere, die sich versucht haben, an ihn ranzuschmeißen, weil er der Typ war, der Atari am Laufen gehalten hat. Und ja, so Frauen nun mal auch auf dicke Brieftaschen und ähnliches ab. Also völlig normal alles. Aber Brianna Wu von allen hat sich natürlich damit hervorgetan, das irgendwie ausgegraben zu haben. Weil sie kandidiert ja jetzt für den Kongress und da kann man alles mitnehmen fürs Repräsentantenhaus. Oh, ich weiß der nicht. Das Repräsentantenhaus eines von zwei Kammern im Kongress, ja. Ich denke mal, sie will Bürgermeister werden. Sie will Bürgermeister werden. Sie möchte Präsident werden. Ja, ist mir egal. Auf jeden Fall hat sie diesen Mann halt um einen Preis für sein Lebenswerk gebracht. Und wenn ich jetzt das Lebenswerk von Nolan Bushnell nehme und stelle es neben das Lebenswerk von Brianna Wu, dann, ja. Tja, aber hat er sich seinen Penis abgeschnitten? Nein, also bitte. Wenn er jetzt sagen würde, dass er trans ist, dann wären alle Sünden verziehen und vergessen. Ja, das hier ist so ein kleiner Zusammenschnitt aus der Debatte um den Familiennachzug. Den spiele ich jetzt einfach mal ab. Ist schon muted, nee. Ja, aber da oben drüber steht doch Doppelpass. Ein zur Regel entarteter Doppelpass. Ach so, untergräbt ja, Staat stimmt. Und Demokratie, das wollen wir nicht. Ich fühle mich beschämt und zu Hause zugleich. Zum einen beschämt, weil ich nicht gedacht hätte, dass in diesem Haus, an diesem Ort im deutschen Parlament noch wieder solch diffamierendes Gerede und völkischen Floskeln verwendet. Und ich fühle mich zugleich zu Hause, weil ich im Sächsischen Landtag 10 Jahre lang neben den Nazis der NPD sitzen musste. Wollen wir Fremdeinflussnahme bei der Gesetzgebung als Türöffner für Standards einer Lebenskultur, die unserem Rechtsverständnis widerspricht? Wir kennen die Geburtenraten, es bedarf keiner Fantasie. Soll Klein-Anatolien, Berlin-Neukölln, soll Syrien, soll Innerafrika jetzt nicht nur hier wohnen, sondern bald direkt die deutsche Politik bestimmen? Tatsächlich sind wir davon weit entfernt. In Deutschland leben nach Mikrozensus 2015 1,7 Millionen Menschen mit doppelter Staatsangehörigkeit. Vor einer Übernahme der deutschen Politik durch Doppelstaatler sind wir damit weit entfernt. Die Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft ist keine Gefälligkeitsleistung des deutschen Staates, kein Willkommensgeschenk für Kinder von Ausländern, schon gar kein Integrationsbeschleuniger, eher im Gegenteil. Was also dann? Sie darf nur Antwort sein auf eine zu fordernde Integrationsleistung dessen, der deutscher Staatsbürger werden will, Antwort auf ein definitives und ausschließliches Bekenntnis zu Deutschland. Sie verlangen, dass die Optionspflicht Menschen dazu zwingen soll, sich auf Deutschland geistig einzulassen, was immer das heißen mag. Aber so, als ob Doppelstaatler dies nicht oder nur in geringem Maße täten. Und im Umkehrschluss weitergedacht, heißt das, Ausländer lassen sich auf Deutschland sowieso nicht geistig ein. Das ist die Konsequenz daraus. Jetzt frage ich Sie, haben Sie dafür irgendeinen Beleg? Ah, oh, meine Güte, Alter. Natürlich gibt es auch Ausländer, die sich nicht auf Deutschland einlassen. Das war so ein Tripli, hat gesagt, mein Vater ist ein frommer Muslim, spricht kein Wort Deutsch und kann nicht schreiben und lesen. Ah, noch klar. Fragen? Ich habe also, ja auch noch irgendeinen Beleg, der hat uns einen Zuschauer zugeschickt. Das ist von der Bundeszentrale für politische Bildung und der Überschrift Graue Wölfe, die größte rechtsextreme Organisation in Deutschland. Fett, finde ich gut. Die ganzen bösen grauen Wölfe. Die Rechte, ich kann nochmal zum vorigen Thema sagen. Ja, welches vorige Thema? Dazu? Das ist ineinander verknüpft und umwoben. Nee, aber mit dem Doppelpass, ich dachte, dass die Menschen mit polnischem Hintergrund, die meisten Doppelpassler sind, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber schlag mich tot, das weiß ich. Was ich auch irgendwie nicht, also ich kann den Typ jetzt schon mal, ich habe den zum ersten Mal gesehen jetzt und finde ihn eklig schmierig von seiner Art zu reden her. Genau dazu will ich was sagen. Und warum zum Teufel kommt er auf die Idee, das Wort entartet da zu benutzen? Ist das reine Provokation? Oder ist er wirklich so dumpf, dass er glaubt, das Wort könnte irgendwie ihm nicht schlecht ausgelegt werden? Oder also was genau hat er damit bezweckt, dass er das Wort benutzt hat? Also ich habe mir die ganze Debatte ja auch leider angeguckt. Und ja, genau das, was du sagst, dass gerade der, Curio heißt ja, glaube ich, das vertritt, ist eine absolut komische Wahl gewesen. Ich habe die Vorankündigung gesehen am Anfang der Woche vom Baumann, heißt der. Der ist so ein ganz akademischer oder administrativer, der so Sachen so ganz nüchtern runterbricht. Der hat das Thema eingeleitet und wo ich mir die Debatte angeguckt habe, dachte ich eigentlich auch, dass der das Thema da vertreten würde. Aber da war auf einmal der da und der macht das halt leider mit einem Stil, den man einfach... Also das ist absichtliches Trollen, anders kann man das gar nicht interpretieren. Ja, weil das hat jeden vernünftigen Punkt, den er sagt, kann man gar nicht wiederholen, weil er direkt danach irgendwelche Trollworte sagt. Also das ist ein ganz, ganz, ganz seltsamer Stil, dass sich die Leute darüber beschweren, kann ich absolut verstehen. Und das macht das Ganze total unsinnig. Ja, weil man kann über das Thema ja, genau wie du sagst, wenn solche Worte da fallen, wie soll man denn über dieses Thema dann überhaupt reden können? Das ist, ja, aber das zieht sich durch die Bundestagsdebatten durch. Das ist nicht bei allen Rednern so, aber gerade der fällt da halt immer durch sehr komische Sprache auf. Ja. Ja, ich meine ja auch, wegen mir kann er das ja sagen, weil jetzt hier auch im Chat Leute sagen, was ist denn so schlimm daran? Ich finde, das ist nicht anständig für, ich meine, andere Leute von anderen Parteien sagen auch unanständige Sachen, aber das ist auch unanständig, das im Sinne von, das gehört einfach nicht in das Plenum, da sollten alle noch einen gewissen Anstand. So weit würde ich gar nicht mal gehen. Also den Anstand, den muss jeder selber haben. Aber er muss doch wissen, dass das für sein Ziel, wenn er mit der AfD erfolgreich sein will, schlecht ist. Weil das jemand, ein denkender Mensch, weiß, dass dann immer, wenn sein Name fällt, wird dieser Schnipsel gespielt werden. Gut, das kann man so oder so sehen. Einerseits kann man sagen, hier, für manche Leute sind eh nicht meine Zielgruppe, deswegen provoziere ich absichtlich, dann bin ich wenigstens bekannter und kriege mehr Leute. Oder man sagt es halt genau wie, so, wie du es sagst. Und ich meine, der trollt einfach so absichtlich. Aber zum Beispiel, ich mag zum Beispiel das Wort degeneriert. Aber ich meine das eher liebevoll und nicht so böse mit dem Kontext. Ich würde mich auch selber zum Teil schon auch als degeneriert bezeichnen. Aber jedes Mal, wenn ich degeneriert habe, habe ich immer Leute, die mich angucken und sagen, was kannst du nicht sagen? Wie kannst du nur? Und ich denke mir so, ich meine es doch aber liebevoll. Ja. Hörst du das nicht aus meiner Stimme? So. Ja, deswegen sage ich ja, er soll das Wort auch ruhig benutzen. Und die sind ja nicht doof. Also was soll das? Eben, also ja, die Leute dürfen das Wort gern benutzen, müssen aber damit zurechtkommen, dass dann der Rest der Leute ihnen darüber irgendwie eine Eigenschaft zuweist oder andichtet oder wie auch immer. Ich könnte mir vielleicht noch vorstellen, dass sie das, dass er das halt macht, um also erstmal so ein bisschen als Dog-Whistling irgendwie, dass irgendwelche Leute das halt eben gut finden und dann vielleicht auch, damit sich die anderen da wieder dran abarbeiten und damit sie hinterher sagen können, so, ja, wir sind die Einzigen, die darüber reden wollten, worum es eigentlich geht, und die anderen beschweren sich nur darüber irgendwie, was für doofe Leute wir sind oder so. Weil das gab es auf jeden Fall letzte Woche im Bundestag, wir sehen ja vielleicht noch ein bisschen andere Sachen auch noch, habe ich hier noch gecued. Das gab es halt jede Menge wieder, von wegen, die AfD ist blöd und so. Und hattest du was zur Sache zur Bankenunion drin? Nee, von Bankenunion habe ich jetzt nichts, aber ich wollte es auch gerade noch mal kurz zwei Worte irgendwie verlieren über die grauen Wölfe hier. Also dieser Artikel, ich habe ihn nicht komplett gelesen, weil er ziemlich lang ist, aber er schlüsselt auf jeden Fall jede Menge auf, wo die herkommen, wo die hingehen, dass sie zum Beispiel irgendwas mit Pogromen in der Vergangenheit schon zu tun hatten, was die schon eine ganze Weile gibt, diese Organisation, also jetzt in der Türkei. Und also das ist wirklich erschreckend auf jeden Fall. Und diese Einschätzung, dass das die größte rechtsextreme Gruppe in Deutschland ist, die, also klingt auf jeden Fall plausibel. Und ja, aber davon wird halt auch nie geredet, wenn es um Rechtsextremismus geht. Und das ist halt eben auf jeden Fall eine internationale Gruppierung, und das verstehe ich halt auch nicht. Ich habe da schon so häufiger Gespräche irgendwie gehabt, wo ich sage so, ja, natürlich, es gibt diese Leute in Deutschland, die irgendwie so ein nationales Bild irgendwie haben und die auch der Meinung sind, dass man das irgendwie mit Gewalt irgendwie durchbringen müsste oder irgendwelche speziellen Sachen irgendwie dann zu haben in diesem Land, irgendwie dieser Nation. Aber ich meine, hört euch mal an, diese Erdogan-Jünger, ne, mit diesem ganzen Scheiß. Das ist genauso schlimm, mindestens genauso schlimm. Und da gibt es auf jeden Fall mehr Leute von. Aber irgendwie, mir schmeckt es mit dem Rechtsextrem nicht. Wäre das dann nicht islamofaschistisch? Oder ist rechtsextrem das richtige Wort dafür? Ich finde es falsch, rechtsextrem auf Nazis zu beschränken. Weil was die labern, ist im Prinzip der gleiche Scheiß. Nur halt, ja, das macht das auch denen Sinn. Nur mal ein anderes Volk. Es sind halt unter Ultranationalisten, die irgendwas zu schaffen haben, halt auch mit Rasse und so einem Kram. Ja, aber sind die denn besonders religiös? Weiß ich jetzt gar nicht. Also. Weiß ich jetzt auch nicht. Also ich denke mal schon, aber ja, keine Ahnung, ob die jetzt so kalifatmäßig unterwegs sind. Also hier im Hintergrund ist auf jeden Fall einer mit Kopftuch. Hier so ein bisschen gut. Ich glaube, die grauen Wölfe sind eher nationalistisch als religiös, aber warum nicht auf, beides? Sie sind auf jeden Fall nationalistisch, und das andere weiß ich jetzt nicht genau. Aber wahrscheinlich steht das hier vielleicht auch noch in diesem Artikel hier drin. Also, ja. Ja, jetzt wolltest du noch kurz was zur Bankenunion sagen. Warte, ganz kurz. Bei Allah, dem Koran, dem Vaterland, der Fahne wird geschworen und so weiter. Pathos, Pathos, Pathos. Möge Allah die Türkei schützen und erhöhen. Amen. Also, beides. Ja, war bei den Nazis ja auch immer mal gemischt. Gott mit uns und so ein Kram. Price? Ja, soll ich kurz noch was dazu sagen? Zur Bankenunion wolltest du irgendwas sagen? Ach ja. Ja, zur Bankenunion, in der Diskussion, also allgemein das Thema Bankenunion, dass es einheitliche Refinanzierungstöpfe gibt für die Banken in Europa und dass die Bankenaufsicht angeglichen werden soll. Das hatten wir ja schon mal kurz, das Thema. Aber in der Debatte ist mir persönlich aufgefallen, dass halt auch wieder die AfD, also die haben einfach so Sachen gesagt, die haben zwar wirtschaftlich argumentiert, aber dann haben die so Sachen gesagt wie, das ist die größte Kapitulation Deutschlands seit 1945 und ich meine, wie kann man sowas sagen? Ja, es ist doch wirklich behindert, Entschuldigung, aber ja, da gibt es mal ein Thema, wo sie vielleicht mal was Ordentliches anstoßen können, aber dann benutzen die das wieder nur, um sich zu produzieren und ja, okay. So, das war's. Ja, jetzt hast du hier diesen Zusammenschnitt uns produziert. Zu welchen Themen? Ja, das ist ja das Video, was du kennst und lass einfach mal spielen, das ist relativ selbsterklärend. Ja. Der UNHCR hat vielfach betont, dass der Schutzbedarf von subsidiär geschützten Personen und Flüchtlingen sich ähnelt und daher beide Gruppen dieselbe Rechtsstellung genießen sollten. Insbesondere geht es beim subsidiären Schutz um Schutz vor Todesstrafe, Schutz vor Folter, unmenschlicher und erniedrigender Behandlung oder Schutz vor Bedrohung von Leib und Leben im Kontext von bewaffneten Konflikten. Auch bei den subsidiär Geschützten bezieht sich nicht immer der Schutzstatus auf einen bewaffneten Konflikt. Es gibt auch viele subsidiär Geschützte, die etwa aus Gründen des Schutzes vor Folter, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung geschützt werden. Hauptbeispielsfall betrifft im Jahr 2017 die eritreischen Schutzsuchenden, wo in 40% aller Entscheidungen in der Sache subsidiärer Schutz gewährt wurde. Da geht es dann darum, dass bei der Rückkehr zumeist Haft droht wegen Nichtleistung des Nationaldienstes. Und das ist sehr interessant, denn da hatten wir nämlich mal eine Quelle vor, ja, vielleicht so gut einem Jahr oder so mit einer Gerichtsentscheidung in Deutschland in so einem Fall, wo sie quasi gesagt haben, dass dieses sich vom Wehrdienst für Syrer war das, glaube ich, vom Wehrdienst nach Deutschland flüchten, wäre kein Asylgrund. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ich meine, solange wir noch Wehrpflicht hatten, sind die Leute von den, wie heißen sie, Dings, von den Feldjägern eingesammelt worden. Ja. Also, oder sie sind nach West-Berlin gegangen, wo es das noch gab. Ja. Wenn im Verfahren vor dem BAMF oder vor den Gerichten dann festgestellt wird, dass das verbunden ist mit irgendeiner politischen Komponente, wird in den Fällen Schutz gewährt. Das heißt, Nationaldienst, der drohende Nationaldienst, die drohende Inhaftierung wegen Entziehung vom Nationaldienst kann entweder zum subsidiären Schutz oder zum Flüchtlingsschutz führen. In beiden Situationen hängt die Frage, wann der Schutz enden kann, davon ab, dass auf Seiten des Regimes eine Änderung erfolgt, sodass wieder eine Situation hergestellt ist, die den Schutz entbehrlich macht. Die Sehnsucht nach den zurückgebliebenen Familienmitgliedern, die permanente Sorge und Angst um diese, wie auch das Bemühen, mit ihnen Kontakt zu halten, binden viele Kräfte der hier lebenden Menschen. Je länger das Warten, die Ungewissheit und die Hilflosigkeit andauern, desto größer wird das Risiko, dass die Betroffenen daran zerbrechen. Dies kann nicht im Interesse unserer Gesellschaft sein, auch nicht im Interesse der Kommunen. Zwar wachsen im Zuge des Familiennachzugs die Herausforderungen für die Kommunen, etwa bei der Unterbringung der Menschen, zugleich werden aber die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass sich die Menschen in die Gesellschaft integrieren können. Würde die Aussetzung des Familiennachzugs im März auslaufen, hätte dies nicht zur Folge, dass plötzlich viel mehr Menschen einreisen. Das Szenario eines ungesteuerten Zuzugs von Familienmitgliedern entbehrt jeder Grundlage. Beim Familiennachzug geht es darum, dass Menschen sicher und legal nach Deutschland einreisen können. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte gibt es zwar kein generelles Recht auf Familiennachzug. Aber aus den Umständen des Einzelfalls kann sich ein Anspruch auf Nachzug von Familienmitgliedern ergeben. Im Fall von subsidiär Schutzberechtigten, wie im Fall von Menschen, die den Flüchtlingsstatus nach der Genfer Flüchtlingskonvention erhalten, besteht keine Möglichkeit, Ehe und Familie im Herkunftsstaat zu leben. Ob die Herstellung der Familieneinheit in einem anderen Staat möglich bzw. zumutbar ist, ist ein wesentlicher Aspekt für die Frage, ob im Einzelfall ein Anspruch auf Nachzug der vom Recht auf Familie geschützten Familienmitglieder besteht. Artikel 10 Absatz 1 der UN-Kinderrechtskonvention verpflichtet die Vertragsstaaten vielmehr ausdrücklich dazu, entsprechende Anträge, die minderjährige Kinder betreffen, beschleunigt zu bearbeiten. Die derzeitige Aussetzung des Familiennachzugs läuft einer beschleunigten Bearbeitung indes diametral entgegen. Sie verstößt damit gegen Artikel 10 Absatz 1 der UN-Kinderrechtskonvention. Blicken wir zuerst auf die objektiven Integrationskriterien. Dankeschön. Also wir haben einmal gesehen, die einfach nur eine kurze Zusammenfassung, was bedeutet subsidiärer Schutz eigentlich? Subsidiär bedeutet ja an sich etwas komplett anderes, aber in diesem Kontext hat es halt die Bedeutung, die der Herr vorhin genannt hat. Dann gab es ein kleines emotionales Plädoyer vom Herrn Krämer. Und zum Schluss dann doch noch eine etwas juristische Betrachtungsweise. Also er sieht quasi den Familiennachzug darin gerechtfertigt, dass es halt aufgrund der Kinderrechtskonvention gewährleistet sein muss. Das ist quasi sein Argument. Und das wollte ich nur sagen, weil das ist mal ein tatsächliches Fachargument, was man anbringen kann. Und jetzt hören wir den Herrn Dedi vom Deutschen Städtetag, der die Sache nochmal aus seiner Sicht zusammenfasst, was jetzt weiter getan werden soll. Und danach kommt die juristische Einschätzung zum ganz konkreten Vorschlag, was jetzt gelaufen ist. Und dann, das ist jetzt alles geballte Information. Sie kennen die alle, Wohnraum, Sprachkurse, soziale Teilhabe, Kitas, Jobs, Schulen. Wir brauchen all das. All das sind aber auch letztlich knappe Güter. Und wir brauchen Akzeptanz in der aufnehmenden Gesellschaft. Das heißt, Politik muss sich mit Empathie beiden Gruppen widmen, sowohl der Gruppe der Aufnehmenden als auch der Gruppe der Geflüchteten. Wir wollen Konkurrenzen vermeiden, Konkurrenzen zwischen aufnehmender Gesellschaft und Geflüchteten. Das Ganze ist eine finanzielle Belastung, das kostet Geld, auch das ist knapp. Würde man allein diesen Aspekt betrachten, allein die objektiven Kriterien, dann kämen wir wahrscheinlich zum Ergebnis, ja, wir brauchen eine Begrenzung, nicht allzu viele Flüchtlinge dürfen zu uns kommen, der Familiennachzug müsste ausgesetzt bleiben oder wieder ausgesetzt werden. Das ist die eine Seite. Dann gibt es die andere Seite, das ist das, was ich subjektive Kriterien genannt habe. Geflüchtete leben in einer fremden Umgebung. Sie müssen sich einlassen können auf Umfeld, sie müssen sich einlassen können auf Kultur. Und dafür sind familiäre Rahmenbedingungen natürlich essentiell. Können wir uns vorstellen, dass wir uns auf neue Herausforderungen in unserem Alltag einlassen, wenn wir gleichzeitig Angst um unsere Familienmitglieder haben können, vermutlich nicht. Sorge um das Wohl der Angehörigen belastet den Alltag und macht es den Geflüchteten schwer, sich auf ihre Integration einzulassen. Würde man allein diesen Aspekt sehen, käme man zum Ergebnis, Familiennachzug müsste unbegrenzt möglich sein. Das würde dem Grundgedanken Rechnung tragen. Für uns, für die deutschen Städte, folgt daraus, dass wir beide Ziele versuchen wollen umzusetzen. Das heißt, wir werden einer Politik nicht die Hand reichen können, die allein auf die Aussetzung des Familiennachzugs setzt. Wir werden aber einer Politik auch nicht die Hand reichen können, die einer gänzlichen Freigabe des Familiennachzugs das Wort spricht. Münchner Rechtsanwältin Gisela Seidler. Sie ist Fachanwältin für Migrationsrecht und Vorsitzende des Gesetzgebungsausschusses Ausländer- und Asylrecht im Deutschen Anwaltverein. Da hat der CSU-Landesgruppenchef noch am ehesten recht, wenn er sagt, mit der Neuregelung wird der Anspruch für subsidiär Geschützte endgültig abgeschafft. Das ist leider so, das steht auch ausdrücklich im Gesetz drin. Also es wäre ja jetzt einfach ausgelaufen und dann wäre der Nachzug wieder möglich gewesen, wenn dieser Kompromiss jetzt nicht das Ganze jetzt verlängert hätte. Es wird aus einem Rechtsanspruch ein reines Ermessen gemacht, ein reiner Ermessen. Es kann aus humanitären Gründen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. Wir haben auch noch diese merkwürdige Deckelung auf 1000 Personen im Monat. Man weiß überhaupt nicht, wie das ausgewählt werden soll. Also ist es ein Lotterieverfahren wie bei der Green Card Lotterie in den USA? Geht es nach Zeiten, wann man den Antrag gestellt hat? Geht es danach, wann die Referenzperson in Deutschland angekommen ist und schon wie lange die schon wartet? Das ist jetzt völlig ungeklärt. Und dann gibt es die Einschränkung, dass es noch besondere humanitäre Gründe haben muss. Auch da hat man schon wieder eine Einschränkung. Das war im alten Gesetz nicht der Fall. Ich glaube, es gibt auch kaum ein vergleichbares Gesetz. Also wenn es eine Klage auf Studienplätze, also wenn Sie sagen, es gibt irgendwie eine begrenzte Zahl von Studienplätzen, dann gibt es objektive Kriterien, die geregelt sind, dass man nach Noten entscheidet. Oder es ist ja nicht so, dass jetzt hier bestimmte Plätze verfügbar sind und man dann auswählt nach Qualifikation oder sonst was. Aber man hat ja hier gar keine Regelung. Ja. § 22 Aufenthaltsgesetz ist eine Regelung, die in absoluten Ausnahmesituationen eine Einreise ermöglicht. Da geht es eigentlich gar nicht um Familiennachzug, sondern es geht um die Aufnahme von Flüchtlingen. Also zum Beispiel die afghanischen Dolmetscher für die deutsche Armee sind über diese Regelung gekommen. Also die Rechtsprechung sagt, es werden einzelne Ausländer aufgenommen, die sich in einer lebensgefährlichen Situation befinden oder in einer schicksalhaften Notlage. Also es ist eine absolute Ausnahmeregelung. Ja, also das war jetzt vielleicht etwas viel an Informationen, um es nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Das war noch vor der Debatte im Bundestag, aber es ist im Endeffekt jetzt alles so beschlossen worden. Es darf von den subsidiär Geschützten darf nichts mehr nachgezogen. Wir können da jetzt auch nochmal reinschauen. Die ersten paar Minuten sind auch nochmal eine Zusammenfassung von dem, was da heute emotional streckenweise in der zweiten und dritten Beratung unterschiedliche Anträge zum Familiennachzug bei subsidiär Schutzberechtigten. Die Forderungen reichen von der Abschaffung des Familiennachzuges für subsidiär Schutzberechtigte, das ist der Antrag der AfD, bis hin zum unbegrenzten Familiennachzug, das fordern die Anträge von Grünen und Linken. Subsidiär Schutzberechtigte sind Flüchtlinge, die nur einen vorübergehenden Schutzstatus besitzen und die generell nach europäischem und völkerrechtlichem Recht keinen Anspruch auf einen Familiennachzug haben. Wir haben im Juli 2015 diese Regelung geändert. Zum damaligen Zeitpunkt hatten im zuvorgegangenen Jahr gerade mal 2000 Personen diesen Schutzstatus erhalten und haben sie den Flüchtlingen nach der Genfer Flüchtlingskonvention gleichgestellt. Nachdem die Zahlen dann aber im Jahr 2015 gegen Ende und 2016 signifikant in die Höhe gestiegen sind, haben wir uns in diesem Parlament entschlossen, den Familiennachzug nur für subsidiär Schutzberechtigte für 2 Jahre zunächst auszusetzen. Im Jahr 2016 haben 153.000 Menschen, und das sind 40% aller berechtigten Asylbewerber in diesem Jahr, diesen Schutzstatus erhalten. Und im Jahr 2017 waren es weitere 96.000 Personen. Der Familiennachzug läuft, die Aussetzung läuft im März aus. Es besteht daher Handlungsbedarf. Es ist immer einfacher, wenn man von Steuerung und Begrenzung spricht, nach Europa zu schauen und zu sagen, da muss es geregelt werden. Es ist einfach zu sagen, Fluchtursachenbekämpfung, ein großer Begriff, hinter dem aber sehr viel natürlich steckt und der richtig und wichtig ist. Schwierig wird es, wenn man in Deutschland Regelung treffen muss, und das erleben wir heute. Auch im Sondierungspapier klar vereinbart, der Familiennachzug bleibt ausgesetzt. Wenn er wieder aufgemacht wird, dann bezieht sich das auf 1000 Menschen pro Monat. Der Nachzug wird an Bedingungen geknüpft. Und warum haben wir das gemacht? Weil wir festgestellt haben, dass die Härtefallregelung, die es gibt, zu eng und zu starr ist und eben auch keine Möglichkeit an manchen Stellen gibt, die wir gerne einräumen würden. Deswegen sind diese 1000 Menschen auch eine gute Zahl. Zahlen sind nie zufriedenstellend, man kann immer mehr fordern. Es bleibt bei der Aussetzung des Familiennachzugs. Das ist übrigens interessant, dass der Punkt von der CSU kommt, möchte ich anmerken. CSU sagt das. Wir wollen mehr. Nur so nebenbei mal angemerkt. Für subsidiär Schutzberechtigte, die nur einen vorübergehenden Aufenthalt in Deutschland haben sollen, bis zum 31.07.2018. Ab 1.08. ist ein Nachzug von bis zu 1000 Personen möglich, und gleichzeitig läuft unsere Regelung mit Griechenland und Italien aus. Das heißt, die 1000 Personen, die wir da genommen haben, halten sich jetzt sozusagen die Waage, und wir erhöhen damit im Ergebnis die Zuwanderung nicht. Die Entscheidung erfolgt im Einzelfall und im Ermessen, und das ist auch gut so, weil wir dann auch unsere Vorstellungen daran knüpfen können. Und was uns ganz besonders wichtig ist, wir kehren zumindest teilweise zur Rechtslage vor August 2015 zurück, indem wir den generellen Rechtsanspruch auf Familiennachzug für Subsidiärschutzberechtigte beseitigen. Wir werden nach diesem Gesetz natürlich... Ja, soll ich mal weitermachen? Ja, die nette Dame von, die nette Dame von der CSU hat jetzt im Endeffekt alle Verzeihung. Hier fährt gerade ein Rettungswagen vorbei, glaube ich. Muss mal Fenster zumachen. Also die nette Dame von der CSU, die hat alle Fakten jetzt im Endeffekt zusammengefasst. Mehr Fakten kommen nicht. Jetzt könnte man sich das noch ein bisschen angucken, um die Bundestagsatmosphäre anzugucken. Nee. Aber das kann ja jeder für sich selber tun. Ich habe die anderthalbstündige Debatte mal zu 15 Minuten zusammengefasst. Es ist auf jeden Fall unterhaltsamer als das Original. Aber es muss jeder wissen, Link kommt später in den Shownotes. Ich muss es noch ein bisschen aufbereiten mit Quellen, aber kommt dann. Ja, das hier ist wahrscheinlich auch nur für später. Ja, aber da können wir kurz reinschauen. Das ist ein interessantes Soundbite. Da muss ich es nicht sagen. Schutzberechtigen. Ist eher ein Symbolthema, auch in der Frage der Größenordnung des Familiennachzugs mit Blick auf diejenigen rechtlichen Möglichkeiten, die etwa anerkannte Asylbewerber haben. Da reden wir über ganz andere Größenordnung in der Hausnummer von etwa 400.000. Das ist eine andere Geschichte als jetzt, wo wir ungefähr über 50.000 Menschen reden, die davon betroffen sind. Ist ja ganz schwierig mit den Zahlen, um das genau zu wissen. Aber es gibt keine genauen Kompromiss, Zahlen. Aber er sagt eben... Ach so, ja, das eben noch angemerkt zum Thema. Die ganze Debatte jetzt, die ging um die Subsidiärschutzberechtigten. Deswegen anfangs auch die Definition, worüber reden wir. Es sind schon sehr viele mehr genehmigt, als es in dieser Diskussion überhaupt ging. Aber das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, es geht im Endeffekt darum, dass wir reden über eine Minderheit. Wir reden nicht über die Leute, die Asyl beantragt und bekommen haben. Das hat er ja gerade gesagt. Und er schätzt da eine Größenordnung bei den Leuten, die Asyl bekommen haben und dann Familiennachzug beantragen können, eher 400.000 Leute ein. Also natürlich ich will die Zahl jetzt auch nicht sagen, aber es ist mehr als die Zahl, die bei den Subsidiär im Schutzberechtigten im Spiel war, ist bereits schon genehmigt für den Nachzug, wenn ich verstanden habe. Aber die genaue Zahl weiß ich nicht. 400.000, das ist so etwa die Hälfte von Frankfurt. Nicht in der Größenordnung, nicht die hohe Zahl. Der meint jetzt über die nächsten Jahre irgendwie sowas. Ja, ist so, ich meine, ob die jetzt morgen kommen oder über die nächsten Jahre, 400.000 ist trotzdem nochmal halb Frankfurt. Und du, also ich verstehe nicht, die Politiker sollten mal einen Blick auf die Mietspiegel werfen und so. Das Problem ist, glaube ich, gelöst, wenn die einfach alle nach Berlin gehen. Ja, wäre ich auch dafür. Also dann können die das da machen und dann stellen wir noch den Finanzausgleich ein und dann ist gut. Gerade diese Clusterbildung und die Verteilung ist ja das Problem. Das hatten wir doch jetzt, glaube ich, auch in Cottbus das Problem, dass die Leute, die in Brandenburg waren und woanders, alle quasi nach Cottbus gegangen sind, weil da halt irgendwie Leute waren, die kannten oder warum auch immer. Und dass es deswegen da so eine große Konzentration und halt auch Probleme gegeben hat. Also, ja, ich lebe ja in einer Stadt, die ein Erstaufnahmelager hatte und viele Leute haben sich halt gedacht, die Stadt kenne ich schon, hier bleibe ich. Ja. Das siehst du jeden Tag auf der Straße, das ist... Mir gefällt es nicht. Also, es gibt ja auch noch Europa und es gab da doch irgendwas in Katalonien. Da war doch was. Ist jetzt nicht mehr so ganz präsent in den Nachrichten, aber die haben doch da so eine kleine Revolution versucht, so eine kleine Separatistenrevolution. Tja, das hat ja nicht so ganz gut geklappt. Und hier hat der Theo Koll mal eine sehr gute Zusammenfassung gemacht, wie ich finde. Die habe ich noch ein bisschen runtergekürzt. Und Fakten zu Katalonien. Das Verfassungsgericht hatte am Wochenende ja in einer sehr geschickten Art formuliert und hatte im Prinzip für Puigdemont den Weg ins Gefängnis gewiesen. Denn sie haben gesagt, ja, er könne sich hier als Kandidat präsentieren, aber nur persönlich. Da aber gegen ihn ein Haftbefehl besteht, würde das bedeuten, dass er hier verhaftet wird. Der Parlamentspräsident hat gesagt, das kann ich nicht akzeptieren. Ich bin gewählt und angetreten, um alle Abgeordneten zu schützen, ihre Immunität zu wahren, die Souveränität des Parlaments zu wahren. Das kann ich nicht akzeptieren. Und er hat außerdem betont, dass Puigdemont der einzige Kandidat sei. Es läuft ein Gerichtsverfahren gegen ihn. Es stehen bis zu 30 Jahre Haft auf den Dingen, die man ihm vorwirft. Also Rebellion, Verschwendung öffentlicher Gelder wegen des Referendums und so weiter. Also das kann man nicht einfach fallen lassen. Man kann nicht politisch entscheiden, naja, das haben wir jetzt nicht so gemeint. Wie gesagt, da gilt das Rechtsstaatsprinzip. Also ich glaube, das ist nicht aufzulösen, dass Puigdemont noch als Präsident hier antreten kann. Irgendeine Kompromisslinie in Sicht zwischen den Spaniern und den Katalanen? Ist im Moment nicht zu erkennen. Die einen, die Katalanen, berufen sich ausschließlich auf die Demokratie, sagen, wir haben gewählt, wir haben jetzt eine Mehrheit der Unabhängigkeitsparteien und diese ganzen juristischen Dinge, dass da unser Kandidat jetzt angeklagt wird, dass der verhaftet werden soll und so weiter, das gilt eigentlich nicht. Das macht der spanische Staat nur, um uns zu unterdrücken. Der spanische Staat sagt, natürlich Madrid sagt, die Zentralregierung, wir sind ein Rechtsstaat und es müssen die rechtsstaatlichen Prinzipien gelten und deswegen muss Puigdemont erstmal vor einen Richter und muss sein Gerichtsverfahren durchstehen. Das sind zwei Dinge, die eigentlich in einem normalen Verfahren zusammengehören und deckungsgleich sind. Eine Demokratie ist auch ein Rechtsstaat und ein Rechtsstaat ist demokratisch. Und beide Seiten reklamieren im Moment stärker das eine Prinzip als das andere und geraten dadurch in einen großen Konflikt. Ja, so viel. Spanien. Das geht gerade in Spanien ab. Ich muss an der Stelle auch nochmal sagen, hier der Theo Keul. Also man kann ja sehr viel Kritik immer üben, aber manchmal machen sie auch einen guten Bericht. Und das, finde ich, ist eine relativ gute Einschätzung bis jetzt gewesen. Ich weiß ja nicht, ob ihr da anderer Meinung seid. Ich weiß ja nicht, ob ihr überhaupt darüber mitbekommen habt, was da passiert ist. Nee, ich habe das nicht mitbekommen. Ja, dann ist es ja gut. Also ich finde es schon ziemlich krass. Also wir können uns ja den Rest noch anhören und dann... Ja, wenn man das, man muss es halt vielleicht so in... gucken, wie die sonst immer ausrasten, wenn jemand wie der Nawalny zum Beispiel in Russland wieder irgendwelche Brocken hingeworfen kriegt, über die er dann stolpert, halt von der Regierung. So was anderes ist das ja hier auch nicht. Zu sagen, ja, du kannst gerne antreten bei der Wahl, aber nur, wenn du vorher hierher kommst. Ja, man muss sich vorstellen, der sitzt da immer noch fest, wie der Julian Assange in London, in der Botschaft. Relativ vergleichbar. Katalonien nicht so schnell ziehen lassen. Auch da gilt das Prinzip, dass es in der Verfassung nicht vorgesehen ist. Ich glaube aber, dass das Problem sich vergrößern wird. Die Jugend hier ist mehrheitlich für die Unabhängigkeit. Und umso länger das Problem gärt und währt, umso größer wird das Problem werden. Man muss hier, glaube ich, etwas anbieten, wenn es überhaupt dafür noch Zeit ist. Man muss Föderalisierungen anbieten, man muss auf die Katalanen zugehen. Irgendwann ist es dann auch zu spät. Das Problem wird eher größer mit der laufenden Zeit. Ja, also das ist wirklich ein ziemliches Problem. Ich habe auch ein paar andere Interviews noch mit verschiedenen spanischen Politikern im englischen Fernsehen gesehen. Also es gibt natürlich immer welche, die immer auf Ausgleich bedacht sind, aber die sind nicht mehr, die haben nicht mehr so den starken Rückhalt in der Bevölkerung. Die Leute, die wirklich was verändern wollen, die sind, glaube ich, gerade am Oberwasser haben. Und es gibt ja nicht nur die extremen Leute, die extreme Unabhängigkeit haben wollen, sondern es gibt ja auch die Nationalisten, die spanischen Nationalisten in Katalonien. Also ja, die waren nicht so aktiv während der Wahl, aber... Ja, also ich hoffe mal, dass es alles weiter friedlich bleibt. Aus historischen Gründen liegen da auch noch jede Menge. Aus historischen Gründen liegen da ja auch noch jede Menge Waffen in irgendwelchen Schuppen und auf Dachböden. Und das könnte irgendwann auch noch unangenehm werden, da in Spanien. Das sind aber historische Waffen, die schießen bestimmt schon gar nicht mehr. Och, die werden die schon ordentlich gepflegt haben. Ja, befassen wir uns nur noch mal mit der Demokratieklausel. Die wurde im Bundestag auch besprochen mit sehr merkwürdigen Redebeiträgen. Einer davon, weil dieser ja von dem Herrn von den Linken, den ich auf jeden Fall nochmal abspielen wollte. Erstmal, was ist denn die Klausel? Was besagt die denn? Dass jemand, der Geld vom Bundesfamilienministerium will für seine tolle Initiative oder NGO oder was auch immer, dass der sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen muss und kein Geld kriegt, wenn er irgendwie extremistisch oder grundgesetzfeindlich agiert. Ach, die AfD will die einführen? Wieder eigentlich hat sie die Christina Schröder eingeführt. Und als sie Familienministerin war, was ich eigentlich eine gute Handlung für eine CDU-Ministerin fand. Aber die Frau Schwesig hat sich kurz nach ihrer Wahl als erstes dann gleich drüber hergemacht und es wieder abgeschafft, weil es ja, wir wissen ja, das ist, wie war das, was ist, linke Gewalt ist. Aufgebauschtes Problem, ja. Aufgebauschtes Problem, genau. Ja, was hat er damit jetzt auch so direkt, ja, schon was zu tun, aber es ist halt die Frage, ob das jetzt wirklich da vordergründig irgendwie ihr Gedanke war oder so. Und meine Ansicht ist vor allen Dingen auch, dass das nicht unbedingt nur tut, weil es ist im Prinzip, ja, wenn die Leute das Geld haben wollen, dann unterschreiben sie halt den Müll und im Endeffekt brüllen die Leute dahinter herum oder auch nicht, genauso wie sie jetzt auch rumbrüllen oder nicht. Also, ja. Und deswegen, ich erwarte sowas schon von der CDU, weil das ist halt typisches magisches Denken irgendwie. Wir lassen die Leute mal so einen Wisch unterschreiben, das könnten die ja im Leben nicht machen, wenn sie es nicht so sehen würden. Ja, das ist eigentlich klassisches CDU-Programm, ja. Ja, also irgendwie ist das schon fadenscheinig. Also, so ich, ja, aber das wieder abschaffen ist natürlich schon so ein Ding, ist auf jeden Fall eine Stolperfalle, was man den Leuten halt vorwerfen kann im Nachhinein, so nach dem Motto, ja, du wolltest das jetzt irgendwie nicht haben. Aber im Prinzip ist es so, als würde man ja hier die Fritten dann Freedom Fries nennen und so solche Sachen halt. Irgendwie so ein Symbol. Also irgendwelche extremistischen Vereinigungen werden durch solche Klauseln nicht verhindert, aber das ist dann halt eine von den Regelungen, die auffällt, wenn sie abgeschafft wird. Da fragt man sich dann halt, was für andere Regelungen, Regularien sind abgeschafft worden, die vielleicht nicht so aufgefallen sind. Ja, auf der anderen Seite gäbe es halt vielleicht einen Hebel dadurch, dass man sagen könnte, hier, was weiß ich, Bell Tower verbreitet die ganze Zeit. Das ist genau das gleiche wie jetzt auch. Hetze. Nee, du sagst das jetzt und die sagen halt eben, das stimmt nicht. Und das ist auch eine gute Überleitung zu dem Herrn von den Linken hier. Ja, spielt das? Ja, oder? Müller für die Fraktion der Linken. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, werte Gäste, die AfD-Fraktion legt heute einen Antrag vor, mit dem sie die sogenannte Extremismusklausel wieder einführen will. Meine Damen und Herren der AfD-Fraktion, warum denn so ein verschwurbelter Antrag, in einigen Landtagen bereits gestellt, zumal das ursprüngliche Copyright dieser Extremismusklausel ja bei den Extremismustheoretikern der Unionsfraktion liegt? Ich meine, Sie sind doch sonst Freunde deutlicher Worte, dann sagen Sie doch, worum es Ihnen hier eigentlich geht. Sie wollen demokratiefördernde Projekte und zivilgesellschaftlichen Initiativen gegen Rassismus und rechte Gewalt die Förderung entziehen. Darum geht das. Und in den Ländern lassen Sie da sehr deutlich die Katze aus dem Sack. In Berlin forderte die AfD die Streichung der Mittel der Amadeo-Antonio-Stiftung. Die Rechte wegen ihres beherzten Engagements gegen die extreme Rechte, und da gehören viele von Ihnen dazu, ganz besonders hassen. Amadeo Antonio Kiowa war das erste Todesopfer rassistischer Gewalt nach der... Ja, ist doch Bescheid. Also, das ist schon ein bisschen peinlich, ne? Warum hat der keine Fedora auf? Ja, dem fehlt die Fedora und dann muss er noch eine Nintendo Switch in die Hand kriegen und wir alle wissen, was er dann macht. Und ein Katana. Ja, und den Nintendo Switch hat er vom Freund seiner Freundin geschenkt bekommen als Wertschätzung nach der Vasektomie, damit er schnell wieder gesund wird. Genau. Also, aber ernsthaft, das ist doch so schön. Ihr macht einen Antrag gegen Extremismus. Das macht ihr nur, damit ihr Extremismus machen könnt. Ja, aber das war wirklich der Level, in dem viele von diesen Redebeiträgen da waren. Aber er kriegt auf jeden Fall von mir die Krone aufgesetzt wegen diesem wirklich direkt sagen, so, ja, aber die Amantio-Stiftung ist so das Beste und Guteste. Die machen wichtige Arbeit. Er hat aber auch noch zwei, drei andere genannt, glaube ich. Aber wirklich von den Redebeiträgen, der war nicht mal der Schlimmste vom Stil her. Also man und kann sich entweder vernünftig mit was auseinandersetzen oder man kann nur Parolen rausschieben und das gilt für wirklich für alle Seiten. Und vernünftig oder bei der Linken. Ja, aber er vergleicht doch auch Äpfel mit Birnen. Er vergleicht diesen Antrag in Berlin auf Streichung der Unterstützung für die Amadeo-Antonio-Stiftung mit einer Aufforderung an die Amadeo-Antonio-Stiftung, sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu bekennen. Also er konstruiert hier ein Problem, das gar nicht im Raum steht momentan, indem er zwei Anträge vermischt. Blödsinn. Also ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber es gab früher, ich weiß nicht, ob das konkret so war, es war zumindest ein Gerücht, dass man, wenn man für die Springer-Presse bzw. Bild arbeiten soll, so eine Klausel unterschreiben muss, dass man halt irgendwie das europäisch-atlantische Verhältnis wohlwollend journalistisch begleiten will. Ich meine, ja, das ist ein Gerücht, was sich schon lange hält, ja. Aber ich habe da auch noch keinen drüber reden hören, der so einen Vertrag wirklich mal vor der Nase hatte. Also. Ja. Das war jetzt extra für den Wayne von und zu. Im ja. Chat. Okay, ich mach noch. Der Wender. Gegen die Amadeo-Antonio-Stiftung kämpft die AfD, die mit ihr verbündete sogenannte identitäre Bewegung und Rechtsextreme aller Couleur. In Mecklenburg-Vorpommern wollen. Scheinbar sind wir auch Rechtsextreme aller Couleur, da habt ihr es. Weißt du doch. Ja, klassisch Liberale aller Couleur. Mr. Linke. Moderate. Eben, man muss überhaupt nicht rechtsextrem sein, um an der Amadeo-Antonio-Stiftung was auszusetzen zu haben. Und dieses Ding von wegen, Amadeo-Antonio war einer der ein Opfer von Gewalt. Ja genau, der war ein Opfer von Gewalt und nicht von Hate Speech oder irgend so ein Scheiß. Von tatsächlich echter Gewalt. Weil du weißt doch, wo böse Worte fallen, wird auch jemand mit dem Messer anspielen. Herr Müller, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung? Ich glaube, die AfD hatte ausreichend Redezeit, gestatte ich nicht. In Mecklenburg-Vorpommern. Ja, dieser Kinderkram war natürlich auch wieder jede Menge dabei und dann haben sie auch irgendwie diese ganzen Zitate kamen auch eine Nase lang von wegen, ja, irgendwer von der AfD hat irgendwann mal dies und das gesagt, da hat einer das und das gesagt, wir jagen sie und so weiter und so fort. Also ich meine, total am Thema vorbei, in dem anderen zum Familiennachzug auch immer, also ich meine, man hat da wirklich gesehen, manche haben Fragen zugelassen, andere nicht. Und dann hat einmal die Frau Göring-Eckardt zweimal Fragen blockiert und dann haben die eine sogenannte Intermission gemacht. Das kannte ich noch gar nicht, dass es das gibt. Und dann hat der Typ von der AfD die im Endeffekt gefragt, so, ja, was verstehen Sie denn unter Familie? Und dann hat die Göring-Eckardt dazu gesagt, so, ja, Familie ist für mich eine Frau und Kinder. Genau, das ist bei mir auch kleben geblieben. Familie heißt Frau und Kinder. Also das wollte ich jetzt nur mal sagen, nur um den Stil darzustellen, wie das da teilweise im Bundestag abgeht, weil normalerweise ist es so, wenn ein anderer Parlamentarier eine Frage hat, dann lässt man die Frage zu. Das geht auch nicht von der eigenen Redezeit ab oder so, das ist vollkommen normal. Ist extra, ja. Und die machen das einfach nicht. Aber gut, ich meine, man kann das blocken. Es ist jetzt nicht, man muss es nicht machen, aber es ist halt... Ja, das wurde früher auch schon wieder nicht gemacht, aber das ist jetzt auf jeden Fall so ein richtiges Anpissspiel, da was die irgendwie betreiben im Bundestag. Ja, also ich meine, ich kann es auch nur wieder sagen. Ich meine, was sie da teilweise für Worte benutzen, das ist aber wirklich, das ist von allen Seiten einfach kein Anstand mehr. Da hat irgendeine Dame hat so einen Anstand gefordert von Männern. Ja, ich wünsche mir mal ein bisschen Anstand und Professionalität im Parlament. Ja, man muss ja nicht geschwollen sprechen oder sonst was, aber Anstand, hallo? Wollen Sie den Landesjugendring, also den Zusammenschluss aller großen demokratischen Jugendverbände, die Mittel entziehen, weil er mit Rassisten und Rechtspopulisten zu Recht nicht zusammenarbeiten will? Und das schließen viele Landesjugendringe und auch der Deutsche Bundesjugendring aus. In Brandenburg fordert Herr Gauland die Auflösung des Aktionsbündnisses gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit. Das Aktionsbündnis wurde vor über 20 Jahren in Reaktion auf rechten Terror durch Manfred Stolpe und federführend die Kirchen gegründet. Als Antwort auf diesen rechten Terror, Kirchenvertreter führen bis heute hier den Vorsitz und das macht eine ausgezeichnete Arbeit. Und in Baden-Württemberg, also Stolpe, das ist der Hammer. Gewalt, was? Ich komme durcheinander. Der Mann baut keine vernünftigen Sätze. Also es klang eben so, als hätte Martin Stolpe die rechtsradikale Gewalt durchgeführt. Scheinbar, ja. Es klingt ein bisschen wie die Bundestagsrede von Loriot. Aber auf jeden Fall, die Kirchen sind gut, hat die Linke gesagt. In Württemberg haben sie in Haushaltsaufstellung im Landtag gleich mal beantragt, die öffentliche Förderung für eine KZ-Gedenkstätte zu streichen, weil ihnen das nicht in die Demokratiewelt passt. Ihnen geht es nicht um die Stärkung der Demokratie. Das ist ein Witz. Ihr Thema ist die Bekämpfung von zivilgesellschaftlichen Initiativen, die sich kritisch mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit auseinandersetzen. Und die nicht demokratisch sind, also zumindest nicht gewählt von irgendwelchen Leuten, sondern irgendwelche Zusammenschlüsse von irgendwelchen Medienprofis oder sonstigen Aktivisten, die irgendwie politiknah sind und dann da eingerichtet werden, um dann da irgendwie zu schalten und zu walten. Egal ob Amadeo-Antonio-Stiftung, egal ob das Aktionsbündnis Brandenburg, der Bundesjugendring mit seinen Verbänden von den Falken über die Gewerkschaftsjugend bis zu den großen katholischen Jugendverbänden. Bei Ihnen allen möchte ich mich bedanken. Das ist echt die großartige Arbeit gegen Fremden. Ja, genau, das sind doch alles Leute, die ich liebe. Also die großen katholischen Jugendverbände, ja, sagt die Linke, die großen katholischen Jugendverbände sind prima. Da habt ihr die Linke. Es ist 2018. Die Linke ist da. Die großen katholischen Jugendverbände sind großartig. Ja, und die Kirchen haben irgendwelche Initiativen gegründet. Das möchte ich mich bedanken. Super. So ist es mit den Linken. Die lieben halt alle Menschen. Hm. So, wie der Linke das auch gesagt hat. Sie sind, ja, sie sind das Fundament für die Verteidigung unserer Demokratie, auch vor Ihnen. Und es ist doch so, die AfD lebt von der Provokation. Sie lebt davon, zu Recht Unsagbares wieder sagbar zu machen und den gesellschaftlichen Diskurs systematisch nach rechts zu verschieben. Das könnte man auch rechte Hetze nennen. Und das beginnt bei den unsäglichen Beleidigungen des Machetenbrandners. Was ist zu Recht Unsagbares? Also um Gottes Willen, ey, was der für eine Scheiße labert, das ist ja beeindruckend. Fraktion, zum Beispiel gegen Heiko Maas. Das geht weiter, wenn Sie hier regelmäßig den Krieg erklären, zur Jagd aufrufen oder, Zitat Herr Gaulands, haben Sie selbst gesagt, diese Politik bis aufs Messer bekämpfen wollen. Und es endet noch lange nicht, wenn Bernd Höcke oder Jens Meyer NPD-reife Schlussstrichreden zum angeblichen Schuldkult halten oder Herr Gauland mal wieder die Verbrechen der Wehrmacht relativiert. Ja, das sind bewusste Provokationen. Sie setzen auf einen langsamen Gewöhnungseffekt. Sie setzen darauf, damit immer größere Teile der extremen Rechten bei der AfD zu versammeln. Sie wollen entscheiden, wann Sie das nächste Mal die Maske ein Stück weiter nach unten ziehen. Und da passen Ihnen Demokratinnen und Demokraten, Antifaschistinnen, Antifaschisten, Antirassistinnen, Antirassisten, aber eben auch engagierte Journalistinnen und Journalisten überhaupt nicht in den Kram. Sie durchkreuzen Ihre Provokationsstrategie, weil Sie rechte Netzwerke um die AfD enttarnen, rechtsextreme Biografien in ihren Reihen offenlegen und für eine demokratische Öffentlichkeit sorgen. Und genau deswegen werden wir auch in Zukunft die Arbeit der durch Demokratie leben geförderten Projekte gerade gegen rechts unterstützen. Auf die Linke ist da Verlass. Und dann noch ein letztes Wort zur Linke. SPD. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Ja, ist auch gut. Ne? Das ist ein Programm von der letzten Regierung gemacht worden. Ihr wart Opposition, aber ihr findet es großartig. Ja, also ich... Manuela Schwesig verdanken wir, dass die unsägliche... Auch der Spruch, ja, Antirassisten kämpfen dagegen. Die Demokraten und das, was er aufgezählt hat. Alle, ja. Neben tatsächlichen Rassisten sind Antirassisten die rassistischen Menschen, die ich kenne. Ja. Ich würde die sogar ins selbe Lager tun, weil die Antirassisten in der Regel einfach nur sagen, einfach nur das Umkehren sozusagen dann gegen Weiße in Rassismus aufspielen und dann nicht gegen Nicht-Weiße. Also das sozusagen, es gibt einen Rassist, der hasst Schwarze und Asiaten wegen Gründen und dann kommt der Antirassist an und sagt, nee, empfehl mir mal lieber ein paar Filme, wo Deutsche sterben. So, das ist das, was ich immer so da mitgeschwungen bekomme, so im Subtext. So. Ja, aber ja. So sehe ich das auch. Die Extremismusklausel 2014 gekippt wurde. Sie hat damals gesagt, die Extremismusklausel war ein schwerer Fehler. Sie stellt einen Generalverdacht dar. Sie war Misstrauen gegenüber Initiativen, Vereinen und Verbänden, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren. Potenziell zumindest. Ja. Das stellt keinen. Zur allgemeinen Atmosphäre in dieser Debatte muss man sagen, der Redner von der AfD, der hier geredet hat, das ist mal einer gewesen, der nicht in jedem Halbsatz irgendwelche Kampfbegriffe hat fallen lassen. Diese Kritik, die der hier jetzt gerade vorgetragen hat, ich meine, die, ich trage die ja teilweise auch vor, weil die einfach teilweise Begriffe benutzen, die unnötig sind und wirklich, wenn man da sagt, die machen es nur, um zu provozieren, das kann man gar nicht anders interpretieren. Aber der Redner, der hier vorgetragen hat, der hat das relativ sachlich gemacht. Und generell hat doch keiner irgendwas dagegen, wenn irgendwelche Aktionen gegen wirkliche rechtsextremistischen Leute gemacht werden. Das Problem an der Sache ist, dass die halt diese Aktionen mangels genug Zielpersonen sich dann halt irgendwelche anderen Leute suchen, an denen sie sich abarbeiten können, um ihre eigene Existenz zu rechtfertigen. Das ist das Problem. Im Endeffekt hier dem Christian Schmidt bei Twitter zu sagen, dass er nicht rumfahren soll. Das ist das Ergebnis von der tollen antifaschistischen Arbeit. Ja, oder halt den Ton zu manipulieren in irgendwelchen Clips bei der Tagesschau oder Tagesthemen oder wo das gelaufen ist. Was die zivilen Akteure vor Ort brauchen, ist Vertrauen und Unterstützung. Dem ist nichts hinzuzufügen. Das galt 2014 nicht anders, als es 2018 gilt. Herzlichen Dank. Ja, nichts zu danken. Ja, wisst ihr Bescheid. Irgendwie sind Bundestagsdebatten immer so kindisch. Und so deprimierend. Also hier, der, den man hier rechts oben jetzt im Bild sieht, das ist der, der gesprochen hat. Und ich meine, so wie der aussieht, so redet er auch. Also es ist jetzt vielleicht ein bisschen stereotypisch, das zu sagen, aber der ist halt... Ja, also der fällt nicht, ist mir nicht besonders negativ aufgefallen, im Gegensatz zu den ganzen anderen Rednern. Vorhin hatten wir ja schon ein ziemliches Beispiel von einem, der, ja... mich daneben war. Ja. Ja, auf jeden Fall von der Dame von der FDP war ich auch nicht sehr überzeugt. Also, jetzt können wir die Frau Lazar anhören, die Monika? Ich brauche es heute. Ich will wissen, was. Welche? Wie? Bündnis IQ unter 90 die Grünen zu sagen hat. Ach, das, die hier? Genau. Die schaut schon so lehrermäßig. Eine Sache noch, was ich recht amüsant fand, die Frauke Petri, die ja fraktionslos ist und jetzt deswegen immer ihren Bündnis Kämpfer zu geben hat, die hat einfach die Rede von der, ich weiß jetzt nicht, wer es war, von der CDU einfach zitiert, die vor ein paar Jahren gehalten hat, um genau dieses Gesetz zu rechtfertigen. Das fand ich meine, was ist das für eine Show, wenn man wirklich die Reden vom politischen Gegner zitieren kann, um was zu rechtfertigen? Das ist so wirklich bescheuert. Ja. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, der Antrag der AfD hat mich doch etwas verblüfft. Da fordert ausgerechnet eine Partei ein Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die selbst das demokratische Grundverständnis so manches Mal vermissen lässt. Werte wie die gleiche Würde aller Menschen und die Gleichheit vor dem Gesetz werden von der AfD regelmäßig konterkariert. Beispiele sind hier schon genannt worden. Auch scheint der AfD unbekannt zu sein, dass die Klausel schon 2012 vor dem Verwaltungsgericht Dresden für rechtswidrig erklärt wurde. Der Pirnaer Verein Akubitz hatte sich damals geweigert, die Klausel zu unterzeichnen, geklagt und Recht bekommen. Juristische Einwände gab es auch von Verwaltungsrechtler Ulrich Battis und auch ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages bescheinigte der Klausel rechtliche Mängel. Die staatlich geförderten Träger sind zumeist langjährige und kompetente Ansprechpartner und zivilgesellschaftliche Initiativen, die sich oft in schwierigen Regionen unseres Landes für die Demokratie engagieren. Sie verdienen unser Respekt, unser Vertrauen und unsere Unterstützung. Wegen der Klausel hatten damals viele Träger auf Fördermittel verzichtet und haben, weil sie die als diffamierend empfanden und sie nicht unterzeichnet. Einige Beispiele möchte ich Ihnen nennen. Die Initiativen aus Sachsen waren damals doppelt bestraft, weil auch das Landesprogramm in Sachsen nicht nur verlangte, dass die Partner unterzeichnen, sondern dass auch die anderen, die mit dabei sind. Moment. Nein. Sich auch noch für das Grundgesetz unterschreiben müssen. Das führte zum Beispiel zu folgendem, das führte zu einer folgenden völlig absurden Szene. 2012 lud die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit zwei tschechische Redner zu einer Diskussion nach Dresden ein. Der eine war ein Kind von Holocaust-Überlebenden, Vorsitzender der Föderation der jüdischen Gemeinden der Tschechischen Republik und Vizepräsident des jüdischen Weltkongresses, der andere stellvertretende Dekan der Karls-Universität aus Prag. Die tschechischen Redner sollten sich nun zum deutschen Grundgesetz bekennen. Die Bitte des Projektträgers an das sächsische Innenministerium, doch von der Unterschrift abzulassen, wurde ausgeschlagen. Daraufhin verzichtete der Verein auf die Fördermittel. Frau Lazar, gestatten Sie eine Zwischenfrage der AfD? Nee, von der AfD nicht. Die Stadt Riesa, ebenfalls in Sachsen, erhielt einen Zuwendungsbescheid. Und diese fucking Überheblichkeit. Ja, es geht in einer Tour jetzt so. Nicht. Es geht in einer Tour jetzt so. Es ist doch wie die kleinen Kinder im Kindergarten. Dafür zahlen wir euch so viel Geld, ey. Oh. Ich find's klasse. Ich mag Monika. Die AfD hat solche. Ja, ich finde es vor allen Dingen lustig, wenn die richtigen Leute irgendwie das hören mit diesem jüdischen Weltkongress. So von wegen, ach so, das gibt's. Aber die wollten dann nicht unterschreiben, dass sie Deutschland gut finden. Oh. Böse, böse. Die Stadt sollte sich jetzt schriftlich zur Verfassung bekennen. Der Finanzbürgermeister unterschrieb mit ungutem Gefühl und fragte, ob er jetzt auch für die Grundgesetztreue der damaligen NPD-Stadträte unterzeichnen soll. Er fragte die Rechtsaufsicht in Meißen. Der Amtsleiter wusste auch nicht so recht, was er von dem Fall zu halten habe. Das soziokulturelle Zentrum Die Villa in Leipzig lehnte die Klausel ab, weil sie sagte, seit 21 Jahren arbeiten wir wunderbar mit den Behörden zusammen. Warum müssen wir jetzt noch unsere Verfassungstreue unterschreiben? In Bayern wollte das Förderbündnis gegen Rechtsextremismus die Klausel nicht unterzeichnen. Dadurch entfielen die Projekte Spurensuche in Fürth und eine Bildungsreise mit Jugendlichen nach Auschwitz. All diese Beispiele zeigen, diese Klausel braucht niemand. Sie behindert bürgerschaftliches Engagement in unserem Land. Demokratie lebt von Menschen, die sich für die Werte des Grundgesetzes engagieren und alle Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit klar zurückweisen. Insofern gehört die AfD nicht mit zu den Kämpfern für unsere Demokratie. Wer wirklich Demokratie... Insofern gehört die Amadeo-Antonio-Stiftung nicht zu den Kämpfern für unsere Demokratie. Ja, wie Sie sehen, gibt es Leute, die sich nicht zu unserer Demokratie bekennen wollen und deswegen können wir das nicht als Voraussetzung machen. Ja, apropos Leute, die nicht dazugehören. Wen hat die denn geblockt? Die Seran Artes von der liberalen Moschee wurde von Küba geblockt. Ja, wer hätte das vorhersehen können? Das, ja, wow. Ja, Proto-Salafismus, hier bin ich. So. Mehr brauchen wir dazu auch nicht sagen. So. Ja, in diesem Beitrag hier von der Welt geht es um die Ausbildung von Imamen in Deutschland. Viele Politiker versprechen sich ja jede Menge davon, dass wir jetzt Imame in Deutschland ausbilden. Und ja, also mir ist das schon lange klar, dass das nichts draus wird, weil überall, wo man das angefangen hat, in sämtlichen Bundesländern, wo man sich irgendwie gesagt hat, wir machen da was, endet es dann damit, dass man natürlich dann die Leute nehmen muss, die die meisten Mitglieder haben. Und die Leute, die die meisten Mitglieder haben, sind halt eben nicht die liberale Moschee von der Frau Artes hier im Bild, sondern sind dann irgendwie die DTIP oder so. Und genauso ist es jetzt in Berlin auch wieder passiert. Und alle wundern sich von wegen, oh mein Gott, wie könnte das passieren? Warum haben wir jetzt hier irgendwelche Leute, die nicht so gut sind? Aber es ist halt eben das System. Und wenn man, ne, also irgendwie, es hat auch nicht jede christliche Sekte irgendwie eine Professur an deutschen Universitäten, sondern halt die Kirchen, weil die halt groß sind, weil die halt Verträge haben. Und genauso wird das mit dem Islam auch laufen, wenn man das gerne so haben möchte. Und dann sagen die hier in diesem Artikel halt auch richtigerweise, dass wenn man das eh die DTIP und so machen lassen will, dann können wir es auch gleich die Leute einfliegen. Ich glaube, das war sogar eine Bemerkung von Frau Artes, dass das günstiger kommt, wenn man dann einfach gleich die Imane wie bisher halt aus dem Ausland holen und denen nur einen Deutschkurs verpassen, weil ansonsten ist es ja auch schlimm. Ja, aber so läuft das. Also es bringt nichts. Was man machen sollte, meines Erachtens nach, wäre diese ganzen Sachen halt eben mal anders regeln. Also dass halt die Kirchen dann auch nicht irgendwie an normalen Universitäten halt rumlehren müssen, auf Steuerzahlerkosten, sondern sollen die ihre Ausbildung auch selber bezahlen. Und dann läuft das halt so. Weil ansonsten haben wir da auch Extremismusförderung. Und da wird garantiert keiner irgendwas auch unterschreiben müssen. Also hier war doch zum Ende, glaube ich, noch irgendwie ein guter... Da hatte ich mich da jetzt irgendwo... Ja, auf jeden Fall Masiak hier mit seinem Zentralrat der Muslime ist auch dabei. Ach ja, genau, hier, das war das Ding mit der Verunglimpfung, Schwächung und Beleidigung der religiösen Traditionen. Das sagt hier der eine von dieser IGS über die liberale Moschee von Frau Artes. So sieht er das, als Verunglimpfung, Schwächung und Beleidigung. Dass man halt eben einen liberalen Islam haben will. Und das gibt ja über 100 verschiedene Bewegungen immer innerhalb vom Islam, die sich alle drum kümmern wollen, den zu reformieren. So. Und das sind so Leute wie die Frau Artes nicht mit eingerechnet, sondern wirklich so größere Gruppenverbände, so mit richtiger Finanzierung und so. Und mal gucken, ob das irgendwann mal klappt oder nicht. Mhm. So. Bisher habe ich nicht das Gefühl, ich sage, dass nur es klappt. Organisierte, aber mehr Macht zu Frau Artes, weißt du? Aber, organisierte aber ja. Gesellschaftliche Verwirrung sowie die Verwässerung jeglicher Moral, Ethik und Religiosität. Ne? So ist das, wenn man keinen absoluten Islam haben will. Ja, das ist hier auch, also ich hatte das schon mitbekommen, dass jetzt wohl jemand von der AfD konvertiert ist zum Islam. Und da gab es jetzt hier eine Fragestunde mit, also das ist dieser Herr hier, mit diversen Journalisten. Und also er war mal im Landesvorstand von der AfD Berlin, aber mittlerweile nicht mehr. Und ja, also sie hatten ihn ja halt zwar auch gefragt, ob er von Böhmermann kommen würde oder so, also irgendwie Satire da machen würde. Aber wie es scheint, ist der Herr wohl einfach nur trockener Alkoholiker, der irgendwie ein neues Opium braucht. Und da hat er sich dann halt einen Islam ausgesucht. War er Alkoholiker, während er noch bei der AfD war, oder hat er aufgehört zu trinken und ist dann zur AfD und dann zum Islam? In dieser letzteren Reihenfolge. Also er hat aufgehört zu trinken, hat dann irgendwie Herrn Gauland getroffen und Herr Gauland hat ihm irgendwie alle seine Fragen beantwortet, wie es hier drin heißt. Und ja. Und die Journalisten haben ihn auch irgendwie gefragt, ob irgendwie Allah durch Herrn Gauland mit ihm gesprochen hätte. Und er sagt dann irgendwie so: Ja, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber es ist eine interessante Ansicht. So. Ich finde es klasse. Ja, auf jeden Fall. Das ist gut. Halt auch so das Ding. Ne? Zum Beispiel Jordan Peterson, ne? Der war ja auch früher mal Trinker. Und jetzt ist halt auch so ein Heini, der überall einen Jesus drin sieht. Oder hier der George W. Bush Jr. hier, der Präsident. Das war ja auch so einer von den Leuten, die ihr Leben nicht unter Kontrolle hatten und dann haben sie es irgendwie hingekriegt und dann danken sie dem Jesus dafür und dann ist nur Jesus-Spinnerei. Oder Mel Gibson. War der auch so? Also ich finde, das ist ein sehr kurioser Fall. Ich habe so Überschriften gesehen wie, ihm ist die AfD nicht radikal genug, er konvertierte zum Islam. Also ich habe mich deswegen überhaupt gar nicht mit diesem Fall befasst, weil ich mal abwarten wollte, was dabei rumkommt. Also das ist aber ganz harmlos. Der hat jetzt nicht gesagt, irgendwie, der hat jetzt nicht noch irgendwelche markigen Sprüche von sich gelassen. Naja, was heißt harmlos? Also er findet natürlich schon auch Homosexualität doof und so, ne? Wie halt da der Islam das auch so sieht. Also irgendwie wäre das lustig, wenn man von ihm so in einem Jahr oder so hört, dass er jetzt laut seiner eigenen Aussage gibt es da Parallelen zur AfD und dem Islam. Er meint übrigens auch, dass es irgendwie nationaler Islam irgendwie werden soll oder so. Dass das gut nationaler ist. Islam. Ich finde es klasse. Der ist jetzt klasse. Auch ein grauer Wolf, oder wie? Wahrscheinlich, ja. Keine Ahnung. Ein grauer Wolf für Deutschland. Er ist quasi ein grauer Schäferhund. Grauer Wolf im AfD-Pelz. Ja. Craziness. Ja, aber komm, das passt ziemlich gut in das, was Eric Hoffer als The True Believer beschrieben hat. Menschen, die Teil einer größeren Bewegung werden wollen, um ihrer eigenen Existenz mehr Wert zu verleihen. Und wenn man so einen Fall sieht, dann denkt man, dann kratzt man sich immer so ein bisschen an den Kopf. Aber oftmals geht es den Menschen nicht tatsächlich um die Ideologie selber, sondern nur um eigenen Wert zu erhalten als Teil eines großen Ganzes. Und ob du da jetzt Kommunist, Faschist oder religiöser Hampelmann bist, ist am Ende eher so eine Geschmackssache wie, also eher eine Geschmackssache, als dass es wirklich um die Idee selber geht, sondern du möchtest einfach nur Teil eines großen Ganzen sein, weil es selber in deinem Leben nicht so viel gut gelaufen ist. Und deswegen schmeißt du dich dann so einer Massenbewegung in die Arme. Deswegen finde ich das rein psychologisch gar nicht verwunderlich, dass er so ein bisschen hin und her da also tänzelt, sage ich jetzt mal. Ja, das war von Mars, glaube ich. Ja, hier geht es um einen israelischen Undercover-Ermittler, der sich in die französische Muslimbruderschaft eingeschmuggelt hat und das sich da umgehört hat. Das ist ein recht detaillierter Bericht. Und wenn man sich für Unterwanderung interessiert und darüber, was den Kindern so beigebracht wird, wenn die in den muslimbruderschaftsnahen Kindergärten oder anderen Koranschulen etc. in Frankreich so ihre Kurse machen. Ja, also zusammengefasst könnte man sagen, denen wird beigebracht, dass sie die zukünftigen Herren von Frankreich sein werden. Und ja, kann sich ja dann jeder seinen eigenen Reim drauf machen. Ja gut, die Muslimbruderschaft ist ja generell ein internationales Phänomen. In Ägypten sind die auch sehr stark gewesen, haben ja die Regierung gestellt, bevor die Militärdiktatur sich durchgesetzt hat. Und ja, das ist halt eine internationale, große islamische Organisation, die bestimmte Ziele verfolgt. Die sind bestimmt auch nicht alle schlecht, aber die haben sich halt in der Vergangenheit nicht unbedingt durch Zurückhaltung in ihrem Sendungsbewusstsein. Ja, und halt auch Kindern in einem fremden Land halt zu erzählen, dass das fremde Land ihnen gehört und dass eines Tages sie die Ungläubigen hinwegfegen werden. Das macht mir schon Bauchschmerzen. Können die von mir aus so viel gute Werke getan haben, wie sie wollen. Ich hätte die ungern in meinem Land. Ich würde die gerne vor die Tür setzen, solche Leute. Bevor das bei uns passiert, am besten. Ja, das Erste, was uns bei L'Oreal in den Kopf kommt, so ist es bei mir zumindest, ist irgendwie Shampoo. Dementsprechend ist es natürlich komisch, dass sie ein Model mit Hijab wählen für eine Werbekampagne. Weil die ihre Haare ja gar nicht zeigen darf, aber vielleicht ist es auch so, dass sie sagen, ja, auch die unter dem Hijab sind die Haare natürlich auch super gepflegt mit L'Oreal, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall haben sie diese Dame ausgewählt und dann ist sie auch gleich wieder zurückgetreten, weil die Leute halt mal ein bisschen in ihrer Vergangenheit geguckt haben und sie der Meinung ist, Israel habe kein Recht zu existieren und man solle es hinwegfegen. Und ähnliche Sachen, da frage ich mich halt, wer ist dümmer? Sie, ja, die das nicht früher irgendwie entfernt hat, oder L'Oreal, die keinen Hintergrundcheck gemacht haben? Tja, vor allen Dingen davon ausgegangen sind, dass man jemanden mit Kopftuch nehmen kann, der nicht irgendwelchen Bullshit irgendwann mal geredet hat. In so eine Richtung. Ja, aber da würde ich doch denken, dass die zumindest mal jemanden auf ihre Social-Media-Accounts und so ansetzen, bevor sie einen Vertrag mit der Tante machen, aber gut. Ja, aber es ist doch so. Und Werbung ist ja im Moment in, ne? Ja, das ist richtig. Wir haben auch gleich den nächsten Fall hier. Ah ja, okay. Alles Veggie oder was? Ja, das ist auf einigen auch keine Kampagne wird zurzeit ja überall propagiert. Die ist uns auch aufgefallen, an der Stelle mal einen sehr lieben Gruß an Taxim, der diesmal nicht dabei ist, und an Spooky, die hatten ein kleines Affen-Fan-Treffen jetzt vor ein paar Tagen. Und da sind wir auch durch die Gegend gelaufen und da sind uns auch diese riesigen Plakate aufgefallen. Und ja, also die hängen wirklich, es hängen nicht nur die rum, es sind so 5, 6 andere Motive auch noch. Aber die hängen halt wirklich überlebensgroß von irgendwelchen Decken herab, wie es halt nun mal bei Werbekampagnen ist. Und ja, an sich stört mich das nicht so, aber es ist wohl, also die andere mit dem Shampoo, das ist schon ein bisschen sinnloser, meiner Meinung nach. Aber hier gab es wohl die Kontroverse, dass die Dame wohl an sich normalerweise nicht einen Hijab trägt, sondern auch mehr so sexy Fotografie macht. Hatte ich das richtig verstanden? Ja, solche Bilder hatte ich auch gesehen, ja. Wie ist das eigentlich mit, hat jemand mal geguckt, ob die Stevie Schniedel von Pink Stinks implodiert ist angesichts dieser Kampagne? Weil ich meine, noch pinker geht's eigentlich nicht, oder? Da müssten doch alle Feministinnen ins laute Heulen und Zähneklappern ausbrechen, wenn ich so eine. Ja, ich glaube, das kann ja nicht stinken, weil da ist ja wenigstens noch so ein bisschen, ja, verschleier dich mal mit drin. Das ist doch total gut. Ach so, das ist also diverses Pink, oder was? Ja. Ich lerne immer mehr. Die Diversität. Nicht alles Pinke ist gleich. Also manches Pinke ist gleicher. Von der organisierten Liebe her. Also. So. Ja, ich denke, weil sie die wahrscheinlich so eingefärbt haben, weil sie sowas Grünes da irgendwie ist. Das ist halt ein schöner Kontrast. Ne? Also. Ich frage mich, ob es jetzt nicht langsam Zeit wäre, also jetzt rein wirtschaftlich, dafür irgendwie nur mit Schweine-Gelatine, die neuen Gummibären für Männer, bla, irgend sowas, weißt du? So ein Gegending, dass ja, du aus so deren Blödsinn praktisch noch Gewinn ziehst. Ja, es gab doch irgendwann mal so Bestrebungen, in irgendwelchen Kantinen irgendwie einen Schweinefleischtag einzuführen. In Schleswig-Holstein war es, glaube ich. Wie sind jetzt wohlwollend an die Sache heran? Es gibt ja genug Mädchen und Frauen, die mit dem Hijab durch die Gegend laufen oder mit dem Kopftuch und die halt vielleicht auch Katjes essen würden, wenn die sich da angesprochen fühlen würden. Aber fühlen die sich durch so ein Bild angesprochen? In so einem pinken Hijab? Ich weiß es nicht. Ich meine, so sehen die Leute doch nicht aus, die rumlaufen. Das interessiert mich gar nicht. Das Kopftuch tragen, die fühlen sich dadurch doch bestimmt nicht angesprochen. Ich erinnere das an diese Diskussion auch in Videospielen immer irgendwie die Figuren, die gleiche Hautfarbe haben müssen wie der Spieler und so. Weil so eigentlich geht es doch um das Spiel, beziehungsweise um diese Qualität oder Geschmack oder was auch immer von diesen Kaubonbons. Und nicht um religiöse Symbole oder so. Vor allen Dingen religiös-politische Symbole. Ausdruck. Ja, aber du hast doch damit auch. Was? Du hast doch aber damit auch gleich eine Kontroverse voraus. Und dann erscheinen sehr viele Artikel über deine Marke in den Medien. Also so rein aufmerksamkeitsökonomisch ist es ja keine dumme Sache. Also so aus Marketing-Sicht. Also. Ja, aber diese Taktik muss doch irgendwann mal tot sein. Nein. Sind die Leute wirklich so doof? Ja. Zweifelsfall immer. Ja. Aber ich würde 99% der Menschen damit einordnen. Also mich selber auch. Alle Menschen. Das ist aber auch ein bisschen pessimistisch. Aber komm, hier, Austro Watergate. Ja, wir hatten von einem Zuschauer hatten wir einen Kommentar, dass wir uns doch mal die Liederbuch-Affäre in Österreich angucken sollen. Und dann habe ich mal so ein bisschen recherchiert und dann bin ich darauf gestoßen. Austro Watergate. Da geht es im Endeffekt darum, dass im Verteidigungsministerium Abhörgeräte gefunden wurden. Und zwar anscheinend zwei unterschiedliche, die anscheinend auch von unterschiedlichen Leuten stammen. Und dann wurde noch gesagt, dass professionelle Geheimdienste wohl nichts damit zu tun hatten. Also ich würde jetzt mal spekulieren, entweder parteiintern irgendwas oder halt irgendwie Industriespionage oder sowas. Rüstungshersteller gibt es ja, die haben viel Kohle und die haben bestimmt auch den einen oder anderen ehemaligen Spion auf der Gehaltsliste. Naja, das fand ich sehr interessant. Also was sich da jetzt ergeben hat, habe ich nicht weiter verfolgt. Die Liederbuch-Affäre ist eine Affäre gewesen, wo ich komme mit den Titeln bestimmt durcheinander, ein Parteioberer in der FPÖ, sage ich jetzt einfach mal, der ist in einer Burschenschaft gewesen und in dieser Burschenschaft gab es ein Buch, ein Liederbuch, was halt traditionell seit Bestehen des Vereins oder kurz danach irgendwann erstellt wurde. Und in dem Buch waren halt auch einige Lieder, die halt zu nationalsozialistischen Zeiten gesungen wurden. Und es wurde halt Deutschland verherrlicht und solche Sachen. Diese Seiten waren zwar geschwärzt seit 20 Jahren, 15 Jahren. Die genauen Details weiß ich jetzt nicht. Aber es ist halt eine ungeschwärzte Version zutage gekommen und dieser Herr FPÖ-Mann ist halt darüber mehr oder weniger musste der sein Amt abgeben. Und wenn ich es richtig verstanden habe, sind jetzt auch Ermittlungen eingeleitet worden gegen diese Burschenschaft, ob die halt gegen das österreichische Nationalsozialistengesetz verstoßen. Und ja, ich trage die Fakten jetzt einfach mal so vor und jeder kann sich ja überlegen, inwiefern das jetzt... War denn jetzt der Typ, den es da mit dem Liederbuch erwischt hat, auch einer, in dessen Büro so eine Wanze war? Nee, also das beide hat, das eine war der Verteidigung im Verteidigungsministerium, der Heeresleitungsministerium oder wie das da heißt. Und dazu war es auch so, dass wohl nicht die neue Regierung abgehört werden sollte, sondern dass der alte Vorgänger wohl abgehört worden war von irgendwem. Also es ist ein sehr seltsamer Fall. Das ist das Austro Watergate. Wie gesagt, da habe ich jetzt noch nichts Neues zu gefunden. Die Liederbuch-Affäre war halt das andere, was in Österreich wohl jetzt hochgekocht ist. Und ja, in den weiterführenden Links habe ich den Stefan Kurz dazu, Sebastian Kurz dazu, der halt sich davon distanziert. Und dann auch nochmal das Interview mit den Betroffenen. Also ich sage jetzt einfach mal, auf mich macht er den Eindruck von jemandem, der halt von der ganzen Situation total überrascht war und halt, ja klar, ich bin Mitglied da, aber das ist irgendein Liederbuch von vor 50 Jahren und da stehen halt, also die Texte, die da drin stehen, die sind schon, also da gibt's nicht viel dran zu deuteln, das ist ziemlich eindeutig. Und, aber das ist halt seit Jahren nicht gesungen worden, wohl, sagt er, also ja, also da ist, ich würde einfach mal sagen, da haben halt seine politischen Gegner was gefunden, mit dem sie den demontieren konnten. Aber vielleicht ist er auch einfach nur ein richtig guter Schauspieler. Kann man sich selber angucken. Also ich packe das Interview mit dem auch nochmal in die Shownotes. Ist, ja, eine interessante Sache. Und habe ich sonst nirgendwo mitbekommen. Wenn ich mich nicht nach dem anderen erkundigt hätte, hätte ich das nicht mitbekommen. Also danke an den User nochmal für den Hinweis. Und wer ist unser Chat-Teilnehmer Age sagt gerade, es ist der Landesparteichef und es wurden nicht alle Lieder aus der Nazi-Zeit geschwärzt, sondern nur die schlimmsten mit Holocaust-Witzen und Negerkram. Gut, danke. Für Details bin ich immer dankbar. Wer ist der alte? Ich hab's grob richtig wiedergegeben. Ja, Sonny Perdue. Anhand von ihm wollte ich einfach mal ganz kurz die ganze Thematik mit USA, Trump und so weiter abreißen. Da hat es ja einige Nachrichten gegeben. Sonny Perdue ist der sogenannte Designated Survivor gewesen während der State of the Union-Ansprache. Bei der State of the Union ist ja die Besonderheit, dass mehr oder weniger alle Regierungsbeteiligten dabei sind. Und ja, sollte da ein Erdbeben sein, eine Rakete einschlagen, was auch immer, wäre quasi die gesamte Regierung unfähig und deswegen wird immer einer ausgesucht und der wird in einen Bunker gesteckt und der muss dann quasi warten, bis die Feierlichkeit zu Ende ist und sollten alle anderen sterben, ist der dann der neue Regierungschef. Und das war der nette Sonny Perdue hier. Ja, zu Trump gab es ja, also so viele neue Nachrichten gab es jetzt nicht. Es gab die State of the Union, die ich kann nur jedem empfehlen, der sich irgendwie mit Amerika ein bisschen auseinandersetzt, die sich anzugucken, weil ich fand die sehr sehenswert. Allerdings, die deutschen Übersetzungen sind alle so schlecht, dass ich überhaupt gar keine Clips vorbereiten konnte dafür. Allerdings hat er schon ein paar Sachen gesagt, die interessant waren und auch ein paar Sachen, die wirklich sehr seltsam waren. Um nur ein paar positive Sachen zu erwähnen, er meinte beispielsweise, dass er ein Einbürgerungsprogramm einführen will, über 12 Jahre, was natürlich ein sehr langer Zeitraum ist, aber immerhin ein neues Einbürgerungsgesetz. Also er will da was Positives machen. Natürlich hat er auch ein paar sehr negative Sachen gesagt, was die ganzen Tests angeht mit irgendwelchen Medikamenten, dass er halt irgendwelche experimentellen Medikamententests freigeben will. Gut, manche Leute sehen das vielleicht positiv. Ich sehe das absolut positiv, dass also gerade Amerika weniger testen. Regulation also, bei Medikamenten braucht. Nein, das sollen die gerne testen und dann kommt irgendwas rüber, was mir tatsächlich hilft. Go ahead, America. Freedom. Den Affentest hatten wir jetzt auch. Und natürlich muss ich fairerweise dazu sagen, es geht dabei um, er hat explizit gesagt, Leute, die eh sterben werden, also terminally ill people. Ja, und ja, also wer auch auf amerikanisches, patriotistisches Pathos steht, er hat einige sehr interessante Gäste eingeladen. Ich pick jetzt einfach mal einen heraus, den ich einfach klasse fand. Das ist ein Nordkoreaner gewesen, dem ist von einem Zug, sind dem beide Beine in Nordkorea abgefahren worden. Dann war er im Gefängnis, ist gefoltert worden, seine ganze Familie ist zu Tode gefoltert worden und dann ist er mit zwei Appenbeinen und Krücken quer durch Nordkorea, quer durch China getigert und dann irgendwie in Amerika gelandet. Und ich fand das, der Trump ist einfach wirklich ein sehr guter Showmaster, der das ja, sehr gut inszeniert. Aber hatte der Typ denn auch was Schwarzes an bei einer Preisverleihung? Ja, also das ist so ein Versager. Der kann auch nichts. Politische Sache will ich gar nicht einsteigen, ja, weil Trump so ein Showmaster ist, hat er halt die ganze Sache auch so choreografiert, dass er immer das so gesteuert hat, dass es Standing Ovations gab zu irgendwelchen Themen. Ja, das ist doch eigentlich immer so eigentlich bei diesem nicht. Ding. Also ich fand es vor allen Dingen schlimm, das eine Jahr, wo sie die Emma Sulkowitz da mit bei hatten. Ach, ja, hör auf. Aber auf jeden Fall, es ist eine riesige Show gewesen und man soll nicht zu viel reininterpretieren. Er hat ein paar Ansagen gemacht, wie ich es vorhin gesagt habe. Was er auch gesagt hat, ist, dass er das nukleare Arsenal erneuern will. Und eine Sache, die einerseits positiv ist, weil das alle Präsidenten bis jetzt gesagt haben, aber ich glaube, der Trump ist wirklich mal, das ist mal so eine Sache, die er wirklich machen wird, sich um die Armee-Veteranen kümmern, weil in Amerika ist es doch teilweise relativ oft der Fall, dass die Leute aus der Armee kommen, teilweise vielleicht sogar mit irgendwelchen Kriegswunden oder sowas und die halt vom System einfach, ja, überhaupt gar nichts bekommen, frustriert werden, Drogen nehmen, Alkohol trinken, homeless people werden. Das ist in Amerika extrem oft der Fall. Öfter, als man es wirklich glauben mag, wenn man sich mal damit beschäftigt. Und wenn er da wirklich was ändern will, ist es gut. Andererseits hat er angekündigt, dass er quasi Regierungsbeamte dazu befähigen will, administrative Beamte zu entlassen, wenn sie keinen guten Job machen. Und das ist eine extrem schlimme Sache, die er angekündigt hat. Das wollte ich nur mal sagen, weil Trump wird ja für viele Sachen zu Unrecht kritisiert. Das ist mal eine Sache, für die man die wirklich kritisieren kann. Da wurden extra Constitutional Amendments in Amerika gemacht, dass sowas nie sein kann, dass halt die Beamten unabhängig sein müssen, aus gutem Grund. Und wenn er das antatscht, auch wenn es für die Veteranen ist, ja, wäre das auf jeden Fall eine Sache, für die man den Trump mal wirklich kritisieren könnte. Ohne sich im Pussyhead aufziehen zu müssen. So, das war mein, ach ja, und dann gab es noch Memo-Gate oder Pfizer-Memo-Gate. Das ist auch nochmal eine Thematik für sich. Kann man sich angucken, wenn man will. Ich verlinke da einfach mal so eine Infografik in den Shownotes. Bei Memo-Gate hatte ich noch gar nicht die Zeit reinzugucken. Gab es da irgendwas Interessantes oder sind es halt auch wieder nur die allgemeinen Plätzchen? Also es ist nichts, was nicht schon bekannt war. Allerdings ist es jetzt in Papierform. Das heißt, dass jetzt Gerichte die Sachen, auf die sich das Memo bezieht, von der Regierung quasi verlangen können, dass es veröffentlicht werden muss und vielleicht könnte dann daraus etwas kommen, aber das dauert Monate. Aber es ist auch wieder nur so ein roter Hering gewesen in den Nachrichten. Und selbst wenn, also es kommt es wahrscheinlich nicht zu Verurteilungen, aber da sind wohl in den Memos relativ harte Dinger drin. Ja gut, was das ist alles, dann, was in den Memos steht, war ja bekannt, nur das ist halt, das Neue ist halt, dass halt kurz zusammengefasst, was steht denn in dem Memo? Es geht darum, dass ein Geheimdienstapparat, der eigentlich dafür gedacht ist, Ausländer zu spionieren, dafür genutzt würde, einen Amerikaner zu spionieren. Und zwar jemanden im Umfeld von Donald Trump während des Wahlkampfes. Das ist der Knackpunkt. Gott, ja. So, also die Amerikaner haben kein Problem mehr mit Ausländern zu bespitzeln, aber Amerikaner selber eben nicht. Das ist das eigentliche Problem. So, darum geht es und das geht halt aus diesem Memo hervor, dass das so geschehen ist und zwar aufgrund einer Prämisse, die ja im Endeffekt von 4chan kam, kann man schon fast so sagen. Also es geht um ein Dossier, was ein ehemaliger amerikanischer, ein ehemaliger britischer Geheimagent erstellt hatte, was voller komischer Anschuldigungen ist. Unter anderem ist ja bekannt, dass Donald Trump in Moskau angeblich auf das Bett, wo vorher Obama drin geschlafen hat, von irgendwelchen Nutten hat draufpinkeln lassen. Ja, also solche Sachen stehen da drin. Und das wurde im Endeffekt für voll genommen. Und aufgrund dessen wurde dieser Typ im näheren Umfeld von Trump überwacht. Ich hoffe, ich habe es jetzt einigermaßen kohärent hinbekommen. Aber das ist der Kern der Angelegenheit. Und wenn das stimmt, ist es natürlich ein Skandal. Aber natürlich wird dafür niemand verurteilt werden. Da gebe ich dem. Ich weiß jetzt auch nicht mehr. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, woher ich das hatte, aber. Da war jetzt überhaupt nichts Neues dabei. Also gut, dass man es jetzt offiziell dann hat, aber nichts davon ist irgendwie neu. Also, aber müsste ich auch mal in meinen Quellen gucken. Aber all das ist doch eigentlich bekannt. Aber ja, egal. Es geht nur darum, dass man jetzt auch Papier hat und es ist nachvollziehbar ist und deswegen halt auch eine juristische Aufarbeitung möglich wäre, wenn es denn gewollt wäre. Ne? So, im letzten Stream hatten wir ja kurz über Italien gesprochen und über die Fünf-Sterne-Bewegung und dass der Berlusconi der neue Superstar ist in Europa und dass der Berlusconi uns, wie haben die es ausgedrückt, vom Populismus retten wird? Ja, ne? Ja, das war's. Ja, die Fünf-Sterne-Bewegung ist doch, hat sich ein bisschen normalisiert, sage ich jetzt mal in Italien, zumindest so wie ich das lese. Und im Endeffekt das nur als kleines Update zu Italien, dass die den Berlusconi wahrscheinlich doch nicht brauchen, weil die Fünf-Sterne-Regierung anstatt mit den anderen rechtsnationalistischen und extremistischen Parteien zu koalieren, doch lieber mit den alten, eher gemäßigten Parteien regieren möchte. Und deswegen brauchen wir Berlusconi doch nicht. Das ist ein süßes Affenvideo, das können wir mal laufen lassen. Ja, hier sehen wir zwei süße Affen und die sind im Endeffekt genau nach dem gleichen Prinzip geklont worden wie damals das Schaf Dolly. Das ist wohl ein wissenschaftlicher Durchbruch, weil halt die eine andere Spezies sind und das viel komplexer ist. Und in diesem Beitrag geht es darum, dass der Vatikan das an sich begrüßt, die sagen jetzt nicht, das ist des Teufels und das muss weg, sondern die sagen, nö, wir finden das gut, aber wir möchten natürlich mitreden und das heißt natürlich auch mitverdienen. Und das ist eine weitere wissenschaftliche Errungenschaft und das finde ich interessant. Und, christliche Klonaffen sind schon ein Ding. Also, aber wie würde der Vatikan denn mitverdienen dabei, wenn ich die Chinesen Affen klonen? Ja, Ethikkommission, Zertifizierung, das Übliche. Ja, okay. Ach, ich dachte, die bauen dann unter dem Vatikan so riesige Anlagen. Kriegt dann demnächst jedes geklonte Kind so einen Stempel Vatikan approved. Und irgendwann, dann baut der Führer den Klonen eine Stadt. Ja. Und das mit dem Klonen, das ist natürlich auch immer so eine begriffliche Sache. Vor ein paar Monaten ging ja auch dieses Bild rum von dieser künstlichen Gebärmutter, die ja im Endeffekt so ein Plastiksack ist, wo kleine Kühe oder kleine Rinder oder sowas drin halt geboren werden können. Ja, aber ich finde es interessant, wie da der technische Fortschritt ist. Da gab es ja wohl auch einen Durchbruch mit der CRISPR-Technologie und vielleicht, wenn wir da ein paar Zuschauer haben, die mir da was Interessantes zu verlinken können, ich finde das interessant. Ja. Ja, was sagt denn Netanjahu hier? In Polen darf man jetzt nicht mehr sagen, polnisches Konzentrationslager. Weil das haben wohl viele Leute gemacht, das hat den Polen nicht gefallen, weil das halt klingt wie polnisches Konzentrationslager und jetzt steht das unter Strafe. Man darf nur sagen, deutsches KZ auf polnischem Boden. Und Israel findet es nicht so gut und auch die Juden allgemein finden es nicht so gut, weil man damit auch ein bisschen verwischen will von der polnischen Seite aus, dass halt eine gewisse, ich sag's mal vorsichtig, eine gewisse Judenfeindlichkeit auch in Polen bestanden hat und einige Polen da freudig mitgearbeitet haben. Ja, na gut, da gab es aber auch noch mehr Deutsche in Polen und es sind genug Polen im KZ gelandet. Also, Ja, nein, dass sie nein, es unter Strafe stellen, finde ich nicht gut, aber dass sie prinzipiell da, weil das war natürlich ja nicht die polnische würde ich Regierung, die damit auch nichts zu tun haben wollen. Ja, es ist wirklich, also einerseits geht es wirklich nur um die Terminologie, dass sie halt nicht wollen, dass man sagt, ja, es sind halt polnische Konzentrationslager. Die wollen halt, dass man sagt, es sind halt, ich weiß nicht, deutsche oder nationalsozialistische oder halt, die wollen halt nicht, dass Polen damit quasi in einen Topf geworfen Ja, ist wird. schon klar. Einerseits ist es ja verständlich, unter anderem, weil es ja damals teilweise nicht polnisches Staatsgebiet war. Und halt auch, weil, ja, es ist einfach nur eine Sprachregelung, die die so haben wollen. Es hat keinerlei wirklich großartige Konsequenzen. Also es ist jetzt nicht so, dass es unter Strafe gestellt ist, das zu sagen. Es Ja, geht ich halt dachte, mehr so um das ist unter Strafe gestellt, eine. Haben die dass es du das tatsächlich unter gesagt Strafe gestellt? Dann habe ich das hast. falsch gelesen. Irgendeiner hat das eben gesagt. Ich glaube, Ja, das also weißt du. darum Ich habe das nur geht's. so gelesen, dass es einfach nur in der Sprachregelung umgestellt werden soll. Dass man, das Nee, es heißt. geht darum, dass es unter Strafe gestellt werden soll. Okay. Einmal Gut, ich mit meine, dann ist es Profis. natürlich eine Ah. Übertreibung, aber trotzdem, ich meine, auf der einen Seite, Israel reagiert bei sowas immer. Jemand hat Jude Auch aus gesagt, wir müssen PR-Gründen. protestieren. Ich meine, das ist jetzt kein wirklich großer Konflikt, aber es ist halt wieder dieses typische, ja, Polen macht irgendwas und können wir nicht irgendwas finden, was daran nicht so toll ist. Ja, was ist das Das hier? fällt mir in letzter Zeit immer mehr auf. Weil so eine große Kontroverse ist es ja wirklich nicht. Was ist das Aber hier? die Frage hier ist ja klar, wer hilft den Kurden? Die deutschen Waffenkonzerne helfen den Kurden, aber die helfen auch den Türken. Mal Ja, also weglaufen. zum Kurdenkonflikt, ich meine, wir können da jetzt ja nicht den Breakdown machen, wie jetzt die Truppenbewegungen sind, wer, also das ist so ein riesiges Thema für sich allein mit der ganzen Syrien-Angelegenheit. Ich wollte mal hier den Blick werfen auf die Deutsche Welle. Das ist ja quasi unser RT, ja, unser Russia Today. Und die machen sowohl in Deutsch, sowohl in Englisch als auch mittlerweile wieder auf Deutsch. So, die haben eine Zeit lang das nur auf Englisch gemacht, seltsamerweise. Machen die wieder auch so eine Talkrunde. Und die sind qualitativ doch hochwertiger in der Regel als in den anderen öffentlich-rechtlichen Sendern. Allerdings sind die auch extrem gefärbter. Ja, also die propagieren in der Regel eine ziemlich eindeutige Meinung und die Gästeauswahl ist selten kontrovers. Aber es ist trotzdem sehr interessant. Und ja, dieses Video wollte ich nur mal empfehlen und als kleiner Ausschnitt ein sehr interessanter, komischer, unrealistischer, aber trotzdem interessanter Gedankenansatz von dieser Dame hier. Und ja, damit sage ich mal so viel dazu. Ach so, das war ein Clip nur von dem Achso. Ausschnitt, aber ist gut. Könnt ihr Okay. euch angucken. Wie gesagt, es wird in den Shownotes verlinkt sein. Ja, hier geht es nochmal zum Abgasskandal. Der Abgasskandal ist ja, es geht ja nicht nur um die Tests an Menschen und an Affen. Sondern es geht ja generell auch um den Dieselskandal und um die erhöhten SO4-Werte insbesondere. Bei den Abgasen waren früher die Feinstaubwerte das besondere Problem. Da wird jetzt mittlerweile zumindest behauptet, dass es in den größeren Städten, außer Stuttgart, es wird immer gesagt, immer außer Stuttgart, ist es wohl kein Problem mehr mit Feinstaubwerten. Allerdings, ja, das SO4 ist natürlich schädlich für die Menschen. Und da gibt es jetzt von der EU-Ebene natürlich Auflagen und Richtwerte und es kann halt sein, dass es bald zu den bösen Fahrverboten kommt, die immer angedroht wurden von den Grünen. Wenn nichts passiert, dann kommen Fahrverbote. Und die EU ist jetzt halt kurz davor, diese Fahrverbote auszusprechen. Das würde dann bestimmte Autos betreffen. Wenn ich es richtig verstanden habe, Benziner mit Direkteinspritzung und Dieselfahrzeuge, die unter Euronorm 6 sind. Bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Wenn ihr betroffen seid, wisst ihr es bestimmt besser als ich. Aber das wollte ich nur nochmal zu dem Abgasthema auch nochmal dazu sagen. Das ist nicht nur, es geht da nicht nur um irgendwelche Tests, sondern es geht ganz konkret um ja, Regulationen auf europäischer Ebene, die halt dazu führen könnten, dass wir auf nationaler Ebene eingeschränkt werden in unserem Individualpersonenverkehr. Ja. Der Artikel ist eigentlich nur da wegen dem Foto. Da habt ihr es. So sieht's aus. Ach ja, und noch ein bisschen Science News ganz am Ende. Und zwar, die Chinesen, die bauen einen Laser, der so stark sein wird, dass der quasi den Raum zwischen der Materie zerstören könnte. Gute Idee. Geht da irgendwie um 16 Petawatt oder, also die Zahlen könnt ihr euch mal durchlesen. Ich fand das einfach faszinierend, weil das hat sich total überwältigend angehört und das hat mir jemand empfohlen, der sich mit dem Thema auskennt und meinte, das ist total faszinierend. Also. Wir werden alle sterben, faszinierend. Laser, piu, piu, piu, finde ich gut. Ja, mindestens ja. In der Star Trek-Episode, dann hoffe ich mal, dass wir da auch hinterher den Warp-Kern abwerfen können oder so, damit wir alle nicht sterben. Ach ja, da hatte ich auch was gesehen, die haben es wurde wohl irgendwas erfunden mit Audiowellen, etwas, was man quasi als Traktorstrahl aus Star Trek bezeichnen könnte. Also die haben jetzt auch sowas erfunden, was man als Traktorstrahl benutzen kann und das funktioniert irgendwie über Audiowellen. Okay. Über Sonic irgendwas. Das verlinke ich auch nochmal in den Show Notes. Ja. Oder in den Kommentaren später. Ja. Ja, das wär's gewesen. Ja, da haben wir wieder viele Themen durchgenommen. Von vorne und von hinten. Ja. Da habt ihr's. Sonntag schon rum. Ja. Ja, dann wünsche ich euch allen noch viel Spaß beim sonntaglichen Waldspaziergang. Sollte ja mittlerweile Standard sein. Ja? Genau. Wenn ihr keinen Wald habt, dann geht in den Park oder stellt euch unter einen Baum. Ja, lehnt euch am Baum an. Spürt die Energie des Baumes und bekämpft den Kulturmarxismus mit der Baumenergie. Genau. Also ich mache heute Abend noch schön kulturelle Aneignungen, indem ich mir den Super Bowl angucke. Go Eagles. Denkt immer daran, der Kulturmarxismus geht euch nichts an. Und immer schön einen Aluhut tragen, damit ihr die Skalarwellen empfangen könnt, um die Energievampire zu verscheuchen. Macht's gut, Leute. Bis nächste Woche. Lasst euch nicht gendern. Ciao, ciao. Ciao, ciao.